Gebt mir eure Hungrigen, eure Müden, ich pisse auf sie. Das ist, was die Statue der Heuchelei sagt. Eure armen, zusammengekauerten Massen, lasst sie uns niederknüppeln. Seht zu, dass ihr fertig werdet und entsorgt sie einfach auf dem Boulevard. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Welcome. Hallo. Sanaba. Es wird nur der Mammon da. Hallo. I Ein see. Preis, a wild price appears. Suddenly I do. Wow, ist jetzt das Ding. So, ich hatte gerade einen Stromausfall. Huch. Blackout? Ich weiß es nicht, also Strom war Brownout? Stromaussicherung war drin. Blueout? Ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich da. Wunderbar. Juhu. Wir haben wahrscheinlich in Lützenrad den Stecker gezogen, endgültig. Ja. Und jetzt da kann die klappt Nordrhein-Westfalen zusammen. Ich glaube, sofort Kurzschluss. Cool, ein cooler Schluss. Kurzschluss, cool Schluss. Ich kann noch den ganzen Blödsinn rauslassen, bevor es losgeht. Darf ich das als Kritiker in meiner Nuschelei verstehen? Ja, ich gelobe besser. Nee. So preis dann, erklär uns doch mal, was für ein Tag heute ist. Heute? Heute ist der Tag der Erdrotation. Der Tag der Erdrotation? Ja. Rotiert die links oder rechts rum? Ach, das, ich glaube, links rum. Hm. Hängt davon ab, wo du gerade stehst, in welche Richtung du guckst. Ja? Ist es ja, so, das so, verrückt, ne? Was ich auch ein Hoax oder so mit dem umgedrehten Wasser ablaufen? Ich meine, es gibt schon eine Vorzugsrichtung, dass es besser abläuft. Da gibt es ja ein sehr gutes wissenschaftliches Hörspiel von Helge Schneider zu, darüber, wie er mit Reinhold Messner am Südpol war, um dort zu gucken, ob die Leute dann unten halt mit den Füßen nach oben stehen. War aber nicht so. Kann ich nur empfehlen, das alte Reinhold-Helge-Spiel. Nice, danke. Okay. Ja. Erdrotation, wer merkt die schon, fragt der French Taunter. Ja, machen wir sie mal aus, das wirst du merken. Ja, nur beim Wasser, beim Flaschen ausspülen, da merkt man es dann schon eventuell, ne? Oder beim Toilettenwasser oder so. Ne? Ja, da gab es auch eine Simpsons-Folge zu irgendwie. Ja, genau. Ob das automatisch oder ob das natürlich ist, dass das irgendwie andersrum läuft, ist das, glaube ich, irgendwie so ein Hoax. Aber es gibt schon eine Vorzugsrichtung, dass das Wasser schneller rausläuft, so, da bin ich ziemlich sicher. Ja, also heute an diesem Tag hat der Foucault sein Foucault'sches Pendel vorgestellt und damit experimentell die Erdrotation nachgewiesen. Und deswegen ist heute der Tag der Erdumdrehung. Wie könnt ihr den Tag feiern? Dreht euch im Kreise um eure eigene Achse und ja, geht in den Wald, das ist nie falsch. Ich habe mal ein Foucault'sches Pendel gesehen in Kassel, in der Orangerie. Da hängt eins und pendelt. Ziemlich lange, ne? Tja, und das Pendel pendelt hin und her. Und im Moment pendelt das Chat-GPT gerade durch alle möglichen Nachrichtensendungen und durch das Unterbewusstsein von vielen Schülern, die meinen, oh, cool, ich muss keine Hausarbeiten mehr schreiben. Und ja, in verschiedenen Ländern gibt es da mittlerweile schon Probleme mit. In Deutschland anscheinend auch schon, aber ich habe jetzt einfach mal hier den Artikel von College Fix genommen. Beispielhaft dafür, was ist ChatGPT? Ja, das ist ein Computerprogramm, was auf Eingaben reagiert und wenn ihr dem schreibt, sagt, okay, fass mal den Zweiten Weltkrieg in 200 Worten zusammen, dann macht er das und dann kannst du das irgendwo abgeben und als deine Arbeit deklarieren. Noch ein, zwei Quellen einfügen oder sowas, weil das macht ChatGPT wohl nicht. Aber ja, so ist das. Ne? Die Leute stellen sich so schnell wie möglich drauf ein, damit sie weniger arbeiten müssen. Und die Lehrer, die das Ganze korrigieren müssen, die können sich ja im Endeffekt nur über solche Sachen wie beschweren, wie gut, es sind keine Rechtschreibfehler drin, die Grammatik ist fehlerfrei. Und das sind so die einzigen Anhaltspunkte, die die haben, um nachvollziehen zu können, ob das jetzt so eine computergenerierte Sache ist oder was Eigenes geschrieben. Ja, und ja, bin ich mal gespannt, in welche Richtung das noch geht. Ja, da gibt es ja schon Nachrichtenmeldungen, dass gesagt wird, Google hat Angst vor ChatGPT und Microsoft wird jetzt ChatGPT in seine Bing Search Engine integrieren und dann ist Google bald tot und ja, abwarten. Ne? Abwarten. Vielleicht kommt Yahoo ja auch wieder. machen ihren eigenen Chat. Yahoo! Yahoo! Also mich lässt das eher an Qualitätsprobleme befürchten oder so. Ja, also die einzige Einschränkung, die das Ding hat, ist, dass die Datenbasis bei irgendwie Oktober 2021 abgeschnitten wurde. Irgendwie sowas. Also alles, was ab diesem Datum irgendwann passiert ist, realisiert der nicht. Also wenn du zum Beispiel fragst, was ist gestern in, keine Ahnung, Berlin passiert. Ja, aber es gibt ja wohl auch so Beispiele, wo er dann Falschausgaben macht, ne? Wo er irgendwie so einen kleinen Code schreiben soll, dann ist er falsch. Dann funktioniert er gar nicht so richtig, wie man sich das, wie das sein soll. Gut, Fehler passieren generell schon mal. Aber was halt oftmals passiert, ist, dass, so wie ich es verstanden habe, du kannst quasi dieses Chat-GPT dazu bringen, dass es selber Fehler macht, indem du dem die Parameter einfach falsch gibst. So. Ja, klar. Ich stelle mir eben vor, dass so eine Maschine irgendwie Artikel schreibt, zum Beispiel im Internet, ne? Und ja. Genau, die können ja dann irgendwie falsch sein, aber man merkt sie vielleicht gar nicht so richtig, ne? Ich weiß nicht genau. Also, GPT macht den Fehler, ne? Nennt man Journalismus. Ja. Das sind ja menschliche Fehler, die dürfen ja passieren. Das ist eine Maschine, die hier schreibt Artikel. Ja. Die macht menschliche Fehler, das ist geil. Nee, die kopiert alles, das ist der Fehler. Ja, im Prinzip schon irgendwie auch, ne? Dass alles zusammengewürfelt wird und so und dann verschiedene, weiß ich nicht, Phrasen wahrscheinlich dann zusammengepackt werden auch und so. Das muss ja nicht immer richtig sein am Ende. Und die Frage ist ja auch, womit du es fütterst. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber es wäre interessant, zum Beispiel sich mal einen Artikel über Gamergate von dem Ding schreiben zu lassen. Ne? Wird man gleich sehen, was die Quellen sind und in welcher Form vielleicht auch eine Vorurteile oder eine Gewichtung drin sind. Weil das ist ja nicht diese Science-Fiction-KI, diese völlig abgehobene, für sich selbst existierende, sondern es ist weiterhin nur ein System, das aus vorhandenen Daten Dinge extrahieren kann. Und das macht es auf eine gewisse Art und Weise und stellt es wieder zusammen. Aber ja. Ja, es kann ja fast nur in die Hose gehen, ne? Ich meine, wir hatten ja schon... Die Themen haben mehrere Seiten oder wie oft haben wir von der Durchdringung oder so von Themen gesprochen, dass man eben, dass es wie so bei Zwiebeln ist, dass das eben ne, verschiedene Tiefen hat, so ein Thema und so weiter. Das ist ja ganz schwer zu sagen, auf welcher Ebene sich so ein Chat-GPT dann befindet, ne? Also ich stehe mehr auf Chat-GPT. GPT, ne? Männliche, maskuline Artikel. Chat-GPT, genau. So Chats wie Böhmermann, oder was? Jemand entscheidet GPT, was gelöscht wird und was nicht. Wie du diese Überleitung jetzt gemacht hast, von Chat zu Böhmermann? Böhmermann ist halt das Gegenteil von Chat. Ja? Deswegen hat die Überleitung auch gut funktioniert. Ja, wir erinnern uns alle noch an das humorige Verhandlungsplakat, wo er da irgendwie die RAFDP, also die FDP als linke terroristische Vereinigung irgendwie... Das war ja eine Reaktion auf diese darauf, dass Leute halt die letzte Generation als Terroristen bezeichnet haben. Und dann hat er andere Leute als Terroristen bezeichnet, humorig, wie der Herr Böhmermann ist. Ich habe die Tage jetzt auch gelesen, er hat jetzt, nachdem die CDU Berlin gefragt hat, wie denn die Vornamen sind der Täter in der Silvesternacht in Berlin, hat er jetzt auch einen Tweet rausgehauen, weil er dann, ja, wir sind die Vornamen der Berliner CDU. Böhmermann, Wo ist denn der Zusammenhang? Ja, das, Vornamen, lustig, Böhmermann, einfach ja, Vornamen lachen, so Mann, nicht nachdenken, einfach lachen. Ja, okay. So, du auf und dann wirst du nach der Veranstaltung befragt. ja, er hat dann dieses Verhandlungsplakat gemacht und der Grund, dass dem es verboten ist, ist ganz skurril. Es gibt eine einstweilige Verfügung von Stefan Aust, dem ehemaligen Mitherausgeber des Spiegel, glaube ich. Ne? Der wurde da nämlich auch abgebildet, aber es wurde nicht er abgebildet, sondern der Schauspieler, der ihn in der Verfilmung von der Bader-Meinhof-Komplex gespielt hat. Das ist auch gut. Und das war irgendwie der Angriffswinkel, aus dem der Aust da zugeschlagen hat. Auf jeden Fall darf er dieses Bild nicht mehr mit der Bildunterschrift Stefan Aust zeigen. Das heißt, es wurde auch nur die Szene aus der Mediathek entfernt, in der dieses Bild gezeigt wird. Also es wurde nicht der arme Jan irgendwie von rechter Cancel Culture irgendwie. Natürlich hält ihn das nicht davon ab, dass er dann auch, was hat er gesagt? Der Freiheitsterror geht immer weiter, bla bla bla. Der Freiheitsterror. Der Freiheitsterror. Die rechte Cancel Culture ist das, wenn du halt einen dummen Fehler machst, der rechtlich irgendwie belangbar ist, und dann wird der rechtlich belangt, dann war das die rechte Cancel Culture. Ja, ich verstehe das schon. Muss hart sein, du selber zu sein, so geil zu sein, morgens in meinen Spiegel zu gucken, zu denken, boah, ich bin der Böhmermann, muss schon gut sein. Redet man dann halt vielleicht noch ein bisschen überdrehten Scheißdreck. Ja, absolut. So wie der Lobo immer nach dem Rotwein schreibt, ne? Blödsinn. Nochmal, weil es der Chat gerade wieder schon schreibt, Hammer, dass die Sendung gelöscht wurde. Es wurde nicht die Sendung gelöscht. Es wurde nur ein Ausschnitt meiner Meinung nach gelöscht. Sprecher des Oberlandesgerichts Hamburg erklärte gegenüber dem Spiegel, es gehe nicht um die Sendung als Ganzes. Ach so, aber das ZDF hat die Sendung als Ganzes rausgenommen, oder was? Oh ja, okay. Das Gericht hat nur verlangt, dass halt diese Collage rausgenommen wird, wo der Ausdruck zu sehen ist oder der Schauspieler. Und also das ZDF hat gleich das ganze Ding weggenommen. Da kann man natürlich hinterher auch viel besser über rechte Cancel Culture schauen. Also Mühe machen die sich nicht für eine Sendung, die gelaufen ist. Nö, ne? Könnte man ja blurren, aber man macht lieber das ganze Ding weg, dann kann der Böhmi hinterher sagen, oh je, die Rechte. Ja. Nein, man kann die Böhmermann leider nicht ganz löschen. Das tut mir leid, Chat, aber wir arbeiten dran. Ja, warum schmeißt man als Journalist hin, um Klimaaktivist zu werden? Was ist schon. Ich muss schon genau, bei der Überschrift Frage, lachen. Weil im Endeffekt ist es ja dasselbe, oder? Ja, eben, genau. Ich habe es auch nicht verstanden. Warum muss man damit aufhören, Journalist zu sein, wenn man Aktivist. Schauspieler ist, glaube ich, noch näher dran, oder? Für Raphael Thelen ist Schluss. Nach mehr als 10 Jahren kehrt er dem Journalismus den Rücken und wird Aktivist bei der letzten Generation. Er hat unter anderem das Netzwerk Klimajournalismus mitbegründet und für große Medien wie Spiegel oder Zeit über die Klimakrise geschrieben. Ja, nochmal die Frage. Jetzt, wenn ich das lese, stellt sich die Frage noch intensiver. Was ändert sich für dich? Jedoch stößt er als Journalist offenbar an die Grenzen seiner Möglichkeiten im Übermedien-Podcast, sagt er. Da sagt er, es gibt viel Unwissen über die Klimakrise. Ganz viele Menschen, auch in Redaktionen, wissen bis heute nicht, was ein Kipppunkt ist, was ein Feedback-Loop ist. Die wissen nicht, dass 3 Grad Erwärmung, die wir Ende des Jahrhunderts ungefähr haben werden, 6 Grad in Deutschland bedeuten. Das heißt, Berlin hat so ein Klima wie Toulouse. Oft habe er sich den Vorwurf anhören müssen, aktivistisch und nicht objektiv zu sein. Ich kann mir das gar nicht erklären, Raphael. Dass jemand zu dir gesagt hat, kann ich mir null erklären. Ich meine, du hast ja nur ein Netzwerk Klimajournalismus gegründet und wirst nicht müde, jeden wegen deinem Lieblingsthema vollzuschwätzen. Okay, Punkt, ey. Ich habe immer wieder mitbekommen, dass sich KollegInnen nicht mehr trauen, über die Klimakrise zu berichten oder die Charta des Netzwerks Klimajournalismus zu unterzeichnen, aus Sorge vor Konsequenzen durch ihre Redaktionen. Citation fucking needed. Welche Redaktion ist das? Arbeiten die bei der Bild? Oder bei der Kompakt? Oder was? Ist das die Pressestelle von Total oder was? Nicht mal da. Die Klimakrise werde medial nicht so behandelt, wie es notwendig wäre, kritisiert Thelen. Was denn? Möchte in jeder Doku, in jeder Nachrichtensendung, in jedem Scheißdreck werde ich inzwischen damit zugebombt. Ich will mir was über Tiere in Afrika angucken und kriege eine Dreiviertelstunde was über den Klimawandel erzählt. Es gibt in jeder Wettersendung, weist ja doch darauf hin, dass das jetzt irgendwie im 2 Grad zu viel oder zu wenig sind im Vergleich mit dem 30-jährigen Mittel oder so. Das ist in jeder Wettersendung, wird da praktisch aufs Klima referiert. Auf die Art. Ich finde es auch ziemlich viel. Ich weiß nicht, was die Leute da noch wollen. Ja, das heißt ja auch immer, es wäre nichts erreicht worden und so weiter. Vorhin noch gehört, irgendwie 30% CO2 eingespart in den letzten 30 Jahren auch. Leute, oder so. Wir haben immer noch kein Tempolimit, hallo? Ja, genau. Weil das würde doch die Wette bringen. Dann und doch die Leute essen doch immer noch Fleisch und fliegen irgendwo hin und so. Ja. Da müssen wir schon noch mal was machen. 9-Euro-Ticket und Tempolimit, ne? Ja, super, das ist schon mal ein Anfang. Aber dann müssen halt auch Enteignungen folgen, Einheits... ist das wirklich schon ein Anfang oder ist es eher nicht, weniger als nichts? Ich weiß nicht genau, wenn es darum geht. Also eine das Forderung ist mir klar, dass mein Abschied aus dem Journalismus ist. Das ist mir sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, weil ich seit 10 Jahren diesen Beruf mache und ihn eigentlich auch liebe und immer daran geglaubt habe. Also er hat den Anspruch an sich selber aufgegeben, irgendwie objektiv zu sein, ja. Ich verstehe auch nicht, warum man Vollzeitaktivist werden muss. Also ja. ist mir ein Rätsel. Also ja, der vielleicht meiste das der Auftraggeber, ne? Der mir in meinem Leben begegnet ist, war halt eben nicht von Vollzeitleuten getragen, sondern von Leuten getragen, die halt gesagt haben, dieses Thema ist mir so wichtig, dass ich sogar in meiner Freizeit, statt irgendwie mehr am Pillermann rumzuspielen, irgendwie auf die Straße gehe und Plakate mal und mich irgendwo hinklebe oder setze oder so. Ja, Raphael, viel Spaß. Ne? Wir sehen uns in Lützerath und wo der Wald brennt. Das glaube ich aber auch bei vielen von diesen Leuten ziemlich nah dran am Pillermann spielen, was die da machen. Also. Ja, es geht vor allem um Ego. Sonst um nichts. Die möchten Weltenretter sein. Halt. Auf der richtigen Seite. So, und jetzt kommt, also ich bitte euch jetzt, also ich hätte gern so ein, jetzt hätte ich gern ein Soundboard, damit wir im Hintergrund so Maschinengewehrfeuer und Artillerieeinschläge haben und so ein Erster Weltkriegsszenario. Weil wir gehen jetzt nach Lützerath, dort kämpft die letzte Generation. Kämpft die letzte Generation. Ich will ihn auch. Kämpft gegen die Umweltzerstörung. Und das hier ist jetzt der Aaron Box, Slam-Poet und Autor aus Berlin. Slam-Poet und Autor aus Berlin. Sag mir, dass du ein Hipster bist, ohne dass du mir sagst, dass du ein Hipster bist. Ich meine, seht ihr das Bild? Das Bild allein. Dieser angeklebte Pornobalken auf diesem Sojasöhren. Das jo, passt sowas von nicht zusammen. Heute, Donnerstag, ist es fast windstill. Ich stehe in einer Menschenkette vor PolizistInnen neben der Barrikade. Ein Bulldozer macht die Barrikade kaputt. Gestern war das doch noch anders abgemacht, rufe ich in Richtung eines Polizisten. Mann, ey, ich muss mir auch mal mehr Mühe geben, strenger zu werden. Die anderen rufen Parolen und ich will die Polizei an die Spielregeln erinnern. Keine Ahnung, war gestern nicht hier, sagt der Polizist. Dass die Lage seit Tagen immer ernster wird, spürt man bereits beim Frühstück. Mehr Löffelkratzen als Gespräche. Aber die Küfer, die Küche für alle, tut, was sie kann. Es gibt immer warmen Haferbrei, aber einmal wurde er blau gefärbt, damit er nicht so grau aussah. Mittwochnachmittag ruft jemand um Hilfe zum Tagebauvorfeld. Ich stelle mich auf den Wall. Die AktivistInnen beginnen hektisch Barrikaden zu bauen, spielen Musik. BürgerInnen aus dem Umland versuchen die Security-Leute zum Desertieren zu ermutigen. Diese Maschine zerstört auch eure Zukunft. Heute sind die Barrikaden von gestern nur noch ein Müllhaufen. Ein Aktivist wird von einem RWE-Mitarbeiter geschubst. Es bildet sich abseits eine weitere Kette, dann ein Schrei. Du bist nicht allein, rufen die Leute vor mir. Der Aktivist liegt jetzt auf dem Boden, ein Polizist drückt seinen Kopf in den Dreck. Alles klar bei Ihnen? Fragt der Polizist ihn. Vermutlich würde es ihm besser gehen, denke ich, wenn sie ihm keine Kabelbinder anlegen würden, und stehe doch nur wieder auf diesem Wall hinter den anderen, wie gestern. Okay, in wie vielen Hinterteilen musste dieser Artikel rausgeschmuggelt werden? Lagerung. Es ist halt auch wieder diese Selbstüberhöhung, dieses Heldentum, dieses Ich kann hier einen Unterschied machen im Kampf gegen Notwendigkeiten und Realitäten und all diese Dinge. Ja, Soldaten im Kampf ist gut, natürlich. Fronttagebuch. Ja, nur der Mutter schon kein Mensch mehr, was verteidigen die denn da? Also die Lebensräume der Leute. Ja, und naja, dass die Kohle im Boden bleibt. Dafür war heute sogar extra die Luisa da. Ja, ich auch. Und irgendeine Band hat gespielt. Und es war super sicherlich. Mit Eintritt, oder? Eieiei. Ich habe hier Dauerbeschäftigung. Wo war das? Zurück in den 90ern, so weit wieder über die ganzen Ossis schimpfen, oder was? Der Staat kann sich nicht gefallen lassen, wenn Rettungskräfte angegriffen werden, aber die Debatte über die Täter ist erschreckend verblödet, sagt Erika Zinger von der Taz. Studierte Ethnologie, Gender Studies sowie Osteuropa-Studien in Berlin und Hamburg. Schreibt über Diversitätsfragen, Migration. Pressefreiheit in Osteuropa, das ist gut. Da würde ich auch drauf aufpassen. Bei uns muss man da nicht nachgucken. Ja, und dann geht es halt um die Krawalle in Deutschland und vor allem in Berlin. Da geht es eher um ungeregelte Migration, gescheiterte Integration, fehlenden Respekt vor dem Staat statt um Feuerwerk, stellt der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn fest und reiht sich ein bei Konservativen und Rechten, die längst ihr rassistisches Narrativ ausgepackt haben, dass der gewaltbereiten Ausländer und Migranten hingegen fehlt Teilen der Linken eine ernstzunehmende Erklärung. Die ersten Tage sprachen die lieber von Böllerverbot, weil Verbote ja so progressiv sind. Ja, nu, also ich meine, wollen wir das wegdiskutieren, was die Polizei über die Staatsangehörigkeit der Festgenommenen gesagt hat, wo halt leider Leute aus Syrien und Afghanistan halt mit einem hohen Satz beteiligt waren, der halt eben nicht ihrer Repräsentation der Bevölkerung entspricht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn du mich dafür vielleicht rechts findest, Erika, ich würde auch gerne die Liste der Vornamen der angeblich deutschen Täter sehen, weil wir kennen das ja, es gibt ja solche Listen aus den vergangenen Jahren von Gewalttätern und da tauchen dann halt entsprechend auch die Namen auf, die man da erwartet. Und eben halt nicht Sven, Peter, Horst und Gerhard, die tauchen halt nur in kleineren Mengen auf, sondern halt vor allem Namen, die nach, wie heißt das jetzt korrekt, Westasien? Westasien soll man jetzt, glaube ich, sagen, die klingen nach Westasien, ja. Das ist nicht geografisch totaler Unsinn. Weil die Randalen in Bezirken stattgefunden haben, in denen mehrheitlich arabisch- oder türkischstämmige Menschen leben und die Täter junge Menschen also aus migrantischen Milieus gaben, soll die Ausschreitung einen migrantischen Hintergrund haben, lese ich öfter. Ja, weil, ich meine, du hast es doch selber gesagt, mehrheitlich arabisch- oder türkischstämmig, migrantische Milieus, migrantischer Hintergrund, ja, passt. Wenn Innenministerin Faeser von gewaltbereiten Integrationsverweigerern spricht, liegt sie auch richtig und gleichzeitig völlig daneben. Gewaltbereit waren die Täter, ja, aber welcher Integration sollen sich Heranwachsende verweigern, die hier groß geworden sind in ihrem Berlin, dieser Gesellschaft in Deutschland? Ja, der Integration in die deutsche Gesellschaft, auch wenn die hier geboren sind. Weil ich erinnere mich noch dran, als ganz, ganz süffisant behauptet würde, die Deutschen müssten sich jetzt zu integrieren lernen. Und jetzt kommst du mir mit hier, nee, die sind hier geboren, die müssen sich hier nicht integrieren. Du kannst den Kuchen nicht haben und essen. Naja, wobei Berlin, die Deutschen, da mögen die Polizei, glaube ich, auch nicht so gerne, oder? Vielleicht ist das auch der Einfluss. Dabei erklärt sich der Hintergrund der Taten doch nicht mit der Herkunft von Eltern oder Großeltern der Täter, sondern mit Problemen, die sehr nahe sind und mitten in unseren Großstädten liegen. Armut, Perspektivlosigkeit, patriarchale Strukturen, fehlende Aufstiegschancen und Rassismus. Patriarchale Strukturen, ja. Das setzt die Leute. Das ist echt eine Bullshit-Analyse, ey. Jo. Naja, das mit den patriarchalischen Strukturen stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das ist eine Rolle. Was sie ja damit ja aber meint, ist die patriarchalen Strukturen bei uns und nicht bei denen zu Hause. Das ist ja gerade der Witz. Ja, natürlich. Eine kaputte Uhr geht halt zweimal am Tag richtig. Ja, und also, und ja, genau, in diesen Milieus, da gibt es nur alleinerziehende Väter, ne? Die so erziehen. Das ist überhaupt nicht die Schuld von den Müttern dann eventuell auch. Dass die solche Ansichten haben, ne? Gar nicht. Die sind komplett außen vor bei der ganzen Sache, denke ich mal. Ja, es ist irgendwie schon ein bisschen, es ist eine Frage von Milieu, ja, das sehe ich eigentlich auch so. Milieu ist aber nicht unbedingt irgendwie Herkunft oder so. Und das zeigt sich ja auch, die kommen ja nicht alle aus demselben Loch oder so, die kommen alle von überall woanders her. Und das Problem ist, dass die Eltern hier nie angekommen sind. und ihren Kindern eine gewisse Verachtung gegenüber diesem Land mitgegeben haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also irgendwer muss denen doch gesagt haben, irgendwie die da draußen, die Regeln, die gelten nicht so für euch. Macht, was ihr wollt, ist alles irgendwie schon richtig oder so. Irgendwer muss denen das doch erklären oder sie zumindest nicht daran hindern, sich so zu benehmen. Ja, es ist ja noch diese, es ist ja noch dieses, dieses Männlichkeitsding im Gespräch. Und ich muss zugeben, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und wenn man jetzt zurückschaut, dann hat es ja immer auch so Gruppen gegeben, wie die Rocker und die Mods und die James Dean-Klopper. Das waren ja auch so eigentlich so Schlägergruppen. Die Hooligans in Deutschland zum Beispiel waren ja auch so Gruppen. Und da hat ja die Attermann, da kommen wir vielleicht noch zu, auch was zugesagt zu den Hooligans. Und ich halte das einigermaßen für vergleichbar. Ja, die Hooligans sind aber domestiziert worden sozusagen. Also ja, aber die Hooligans, nicht, es war doch schon immer so, dass die Hooligans gesagt haben, okay, ja, Schalke und Dortmunder, wir treffen uns da in Bochum auf dem Feld und dann hauen sie sich in die Fresse. Das waren die Hardcore-Hooligans. Das waren die Hooligans. Ja, das waren die Hardcore-Hooligans. Die sind aber nicht durch die Stadt gezogen normalerweise und haben irgendwie die Stadt in Schutt und Asche. Ja, ich kenne das aber schon noch, dass sie auch vor dem Stadion so ein Theater gemacht haben und da irgendwie ja, Flaschen geschmissen, was weiß ich. Bisschen Feuerchen gemacht. Jeden Bodensatz gibt es in jeder Gesellschaft, der das wird ja gemacht. Ja, richtig, aber das hat ja alles aufgehört. Das ist ja alles weg. Da ist, heute ist da Ruhe, weil du kannst ja einen Tee trinken vorm Stadion sozusagen. Das ist, da ist sowas, gibt es da nicht mehr. Das wird alles begleitet von Sozialarbeitern und mit Fanprojekten und so weiter. Zumindest hier gibt es so ein Fanprojekt, die haben sich da ganz stark gemacht. Ja, und die haben das alles ganz schön gut im Griff. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, größtenteils ist das jetzt alles linksextrem. Ne? Und da sind sich alle einig und. Das kann ein bisschen schlagen. Sein, das weiß ich gar nicht so genau, ob ich das nicht erblickt. Also ich glaube, nur mitkriegt das im Prinzip die Sozialarbeiter da rein sind und danach hat das mit der Gewalt aufgehört. Ich bezeichne das jetzt mal einfach als domestizieren, ja. Und das ist vielleicht ein bisschen, was da auch passieren muss. Du musst dann mal hingehen zu so einem Imam und ihm sagen, hör mal, kannst du nicht mal deinen jungen Leuten irgendwie sagen, sie sollen sich mal ein bisschen zurückhalten? Das gehört sich doch nicht, was da läuft, ja. Ja, aber das sind doch die Gruppen und das sind doch die Leute, die die ansprechen. Irgendwer muss die doch ansprechen können, ne? Das Problem ist halt seit Jahrzehnten, dass die Leute vielleicht angesprochen werden, aber ich glaube, diese Parallelgesellschaften, die nicken dann freundlich. Ey, die werden dann schon gesagt, was du gesagt hast. Wenn der Heinz Müller Sozialarbeiter kommt, dann funktioniert das vielleicht nicht so gut, wie wenn der Imam irgendwie. Ja, und der so. Amazing Huppi Fluppi im Chat, der hat eigentlich das Richtige gesagt, nämlich Stadionverbote. Und die werden halt im Zweifelsfall für diese Leute nicht ausgesprochen. Ja, Böllerverbote habe ich ja gesagt. Ne? Aber Böllerverbot, nicht Böllerverbot, sondern nur persönliche, für die Leute, die es eben übertrieben haben oder so. Du kriegst jetzt keinen Böller mehr für 3 Jahre oder so, das geht nochmal nicht. Das wäre eine schöne Sache. Ja, aber dann kriegt er einen Böller von seinem Kumpel. Ich meine, wo ist der? Kann natürlich auch passieren, ja. Ihre Exzesse sind nicht nur das individuelle Ergebnis ihrer Lebensentscheidung, sondern von einer fehlgeleiteten Sozial- und Jugendpolitik. Diese jungen Männer sind Produkte ihrer Umwelt. Oder wie Bushido rappte, ihr habt mich erschaffen und jetzt guckt, wie euer Weltbild umfällt. Ja, das halte ich für Unsinn auch, ne? Also die haben sich schon selbst erschaffen. Das ist, wie gesagt, die Hooligans, also die hatten das immer drauf, sozusagen, dass sie sich irgendwie gekloppt haben und so. Und es ist diese Leute drauf, dass sie eben immer negativ auffallen, ne? Also ich fand die Idee gut, die eben auf Twitter kursiert, ist nämlich einfach Berlin Böllerverbot. Und zwar komplett. Für Berlin und was weiß ich, 30 Kilometer Umkreis. Abschrecken. Ich meine, ein bisschen spielt ja auch eine Rolle, dass sie da so recht leicht über die Grenze kommen und dann diese ganzen Polenböller da haben. Ne? Die sind ja nochmal echt. Alter, diese Dinger sind härter, ne? Pervers, die haben die hier auch gezündet. Das ist so laut, da denkst du wirklich irgendwie, gerade ist eine Bombe irgendwo eingeschlagen. Also die finde ich auch nicht mehr lustig und ich finde halt, wer mit sowas erwischt wird, sollte knallhart nach dem Sprengstoffgesetz einfach für ein paar Wochen in den Bau gehen, damit er was lernt. Ja, dann vielleicht auch mal mit den Polen reden oder so. Ja, ich frage mich auch, was das soll. Mhm. Müssen die herstellen in der Form? Können die nicht davon leben, normale Böller herzustellen? Naja. Ja, Berlin-Verbot. Ja, schwierig halt. Ja. Berlin-Verbot. Ich wäre dafür, es halt zu verkaufen. Der Erdogan oder so. Irgendwer kauft es schon. Ländergesetze, vielleicht können wir das doch machen. So. Ja. Bio-deutsche Randale. Das ist nicht von mir. Achso, nee, das war von mir, tatsächlich. Genau, der Soziologe Özgür Özvatan, den sie jetzt so ein bisschen, glaube ich, statt dem Mansur pushen, aber egal. Der hat sich dazu so ähnlich geäußert wie ich auch gerade. Warte mal, mal eben so raussuchen hier, wo ist er denn? Kannst du auch mal runterscrollen. Ja, die Männergruppen, ne? Das sind ja nur die Männergruppen. Ja, so ähnlich. Das ist genau. Ja egal, wo die herkommen. Das, ist, das macht die Sache natürlich auch zu leicht, aber es sind scheinbar irgendwie Leute, die. Männergruppen ausgehen, weil. Ja, genau. Junge Männer, die nichts zu verlieren haben und sich sozial isoliert fühlen. Das mit dem sozial isoliert glaube ich nicht. Die haben eine, sehr gute, haben eine sehr gute Community, die die doch bestärkt in ihrem Verhalten. Das ist nämlich das Problem. Die sind eben nicht sozial isoliert. Ja, es ist eben das Gruppenverhalten. Das, das sieht man auch auf diesen ganzen Videos überhaupt nicht. Also auf diesen ganzen Videos sieht man Leute sich in den Arm liegen und hier mein Bruder und dies, das und jenes. Ne? Also, Und es gab eine Geschichte von der Bild, wo sie hinterher Leute in Neukölln gefragt haben, die waren auch großenteils für Migrationshintergrund. Und der eine Typ hat gesagt, abschieben, alle abschieben. Ja, mit Migrationshintergrund. Leute, die gesagt haben, das ist unmenschlich, das ist ekelhaft, das ist was weiß ich. Die Ataman also, hat ja auch irgendwie gesagt, dass ja, die sind ja auch von Rassismus betroffen. Ja, komm mal, ja. Das ist aber kein aber ich bin der Meinung, das kann kein Grund sein einfach. Ne? Die einzigen, die das lösen können, sind eben diese Leute in den Vierteln. Die Eltern, die Großeltern, die Onkels, die Tanten von diesen Jungs, die sagen hier, ja, genau, es muss Schluss sein. Ja. Benehmt euch. Weil ich meine, bei allem, klar gibt es irgendwie schwer Erziehbare und was weiß ich gibt es, aber es kann doch nicht sein, dass eine ganze Generation aus einem bestimmten Milieu sich benimmt wie Graf Koks und dass die Eltern und die Großeltern und alle anderen Verwandten das auch noch ignorieren und da nicht einschreiten, dann muss man sich nicht wundern, weil es solche Diskussionen gibt. Es ist ja schon ein bisschen länger so und ich habe auch schon öfter so den Eindruck gehabt, dass ihr... dass die Jungs so ab Mitte 20 oder so werden die ruhiger, aber es ist natürlich auch ein bisschen spät. Ne? Was auf jeden Fall auffällt, ist, ja, dass das immer eben Männergruppen sind und das hat ja auch damit zu tun, dass sie ihre Frauen eben zu Hause lassen. Die lassen ihre Schwestern zu Hause, ihre Töchter, ihre Cousinen oder was auch immer sie haben. Die Frauen gehen dann nicht mit. Ne? Ob sie jetzt freiwillig nicht mitgehen oder ob sie nicht mitgenommen werden, was auch immer. Die sind ja so eine getrennte Gesellschaft sozusagen. Und dann sind da eben auch Männergruppen unterwegs. Die Frauengruppen machen ja offensichtlich nichts. Oder wir machen die was anderes, keine Ahnung. Was man nicht mitkriegt. Aber, die sind normalerweise nicht öffentlich, sozusagen. Ja, ja das ist möglich. Also und zumindest genau, zu solchen Sachen werden die nicht mitgenommen. Genau, und die Männergruppen sind aber öffentlich. Und die verhalten sich dann auch öffentlich. Und verhalten sich eben ein bisschen aggressiver als Frauengruppen offensichtlich. Das war ja bei unseren auch nicht anders zu sagen. Also ja, auf die Art kommt man dem Problem, glaube ich, ein bisschen besser näher, als irgendwie über Ausländerdings zu reden. Das ja, führt nicht ganz zum Ziel. Also, ich meine, klar, wenn die alle nicht da wären sozusagen, hätte man das Problem vielleicht auch nicht. Ja, aber das ist auch eine andere, also irgendwie eine andere Welt, weiß ich nicht, ein anderes, eine andere Dimension oder so. Naja, die Nancy Faeser auf jeden Fall hat den blödesten mal wieder das blöde Zeug dazu verzapft. Sie und der Buschmann von der FDP haben weitere Forderungen, heißt es, nach den Angriffen auf Einzelne. Ja. Ja, man müsste jetzt schnelle Urteile sprechen, heißt es. Naja, es ist also eine Forderung, die immer ausgesprochen werden kann. Ne? Junge Gewalttäter müssen sofort klar und deutlich spüren, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Ja, wer irgendwie übel Körperverletzung begeht oder so, soll natürlich auch dann verknackt werden. Keine Frage. Justizminister Buschmann sagt zu der Zeitung, unser Rechtsstaat muss wehrhaft sein. Ja, solche Sprüche. Darf sich von niemandem auf der Nase rumtanzen lassen. Und da ist eben die Frage, wie sie das verhindern wollen, ne? Dass sie ihnen auf der Nase rumtanzen. Bei Körperverletzungen, Widerstand gegen Kuschleck. Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Aber so verrückt, so bescheuert finde ich das jetzt ja nicht. Also, weil teilweise ist es ja schon so auch, dass diese... Das ist ein bisschen oberflächlich, ne? Ja, das mit dem Rechtsstaat, das kann man natürlich immer sagen, aber in diesem Fall ist es ja ein konkreter Bezug zu den Verfahren und das ist, soweit ich das höre von Leuten und wenn man in irgendeiner Partei ist oder so, dann kennt man ja jede Menge Menschen, die regelmäßig bei irgendwelchen Gerichten sind, entweder als Richter oder als Staatsanwälte oder als Verteidiger, weil da ja Juristen relativ viel vorhanden sind und was man immer häufiger hört, ist halt eben, dass wirklich halt diese Verfahren teilweise lange liegen. Ne? Ja, also, das stimmt schon. Und da jetzt zu sagen, das muss jetzt Flux gehen, genau. Dass die Leute jetzt da offen, weil es haben ja jetzt auch die Woche viele Leute gesagt, dass die ja alle gleich wieder freigelassen worden sind, was sie dann halt machen, weil sie sich ja sagen, naja, die werden jetzt schon nicht ausbüchsen. Ne? Also die Probleme an der Justiz ändert vor allen Dingen doch aber auch ein Minister nicht mit so einem blöden Spruch hier, dass man das jetzt schneller machen müsste. Die arbeiten nicht irgendwie. Ja, Justiz ist ja nochmal eine andere Frage halt eben auch. Also das ist ja, das war ja auch 2015 schon bei der Saturn-Platte, das Ding, wo sie ja dann hinterher wunderbar ihr Nein heißt Nein-Gesetz gemacht haben, dass da ja auch schon die Gesetzlage, die Rechtslage nicht vollkommen ausreichend war und dass das Problem ja der Vollzug war, also die Leute vor Ort, denen da beizukommen. Und jetzt haben wir hier schon irgendwelche Fälle, wo sie ja jetzt direkt die Einsatzkräfte angreifen. Und das habe ich jetzt hier nicht dabei, aber es gab auch einen Bericht darüber, dass in irgendeiner Gegend auch Polizeibeamte in einen richtigen Hinterhalt gelockt worden sind. Und das ist ja jetzt auch nochmal eine ganz Ja, schon aggressiv auf jeden weil Fall. irgendwann geht es dann halt auch an ja, staatsgefährdend dann halt, ne, wenn sie jetzt sagen, sobald die Leute irgendwie meinen, sie müssten hier irgendwie die Polizisten halt da angehen. Ja, hier, da kommt dann die Faeser und sagt, spricht sich zudem für Polizeischutz bei bestimmten Rettungseinsätzen aus. Gell? Solange diese Probleme bestehen, halte ich Polizeischutz für Rettungskräfte bei besonders gefährlichen Einsätzen für sinnvoll. Ja, es ist Ja, schon woher will man das mal. denn wissen? Du wirst da als Feuerwehr gerufen zu einem Brand im Hinterhof oder so. Weißt du doch nicht, dass das besonders Naja, gefährlich also ist? Da ahnt man noch wenn nicht. das am nächsten Ne? Silvester ist, dann würde ich da mal von Nächstes Jahr ausgehen. Silvester ahnt man das vielleicht, ja. Ja, ist schon richtig, aber das geht ja dann auch nicht für jede Fahrt oder so. Also, Ja, eben, ne? Und du kannst es auch nicht wirklich ahnen, ob ja, dann aber es ist sowas ja passiert oder wenigstens nicht. schon Das ist ja. mal die Verdrängung, hat sie sich ja schon mal gespart. Das ist ja schon mal Das gut. stimmt. Also, Ja. ja, also. Ja, nun, da kannst du jetzt auch nicht mehr, Ja, bei der liegt ja die Latte auch so tief, dass ne? diese Geschichten jetzt hier schon fast inspiriert klangen. Also. Ja. Sie schiebt es auf jeden Fall auf Bildungs- und Integrationsprobleme. Beziehungsweise werden mit den Programmen nicht erreicht worden Ja, nicht erreicht mit den und Programmen, werden von ja. der Gesellschaft Mit den abgelehnt. Ja, das ist Gender-Programmen alles ein oder wie? bisschen, es wird schon auch alles ein bisschen entschuldigt immer, Ja, ne, das von der Gesellschaft glaube abgelehnt ich und halt so. Das auch. ist mir alles Käse. Dieses ganze, und das sagt ja der Mansur auch eigentlich ständig, dass wir mit diesem ganzen, auch wir sind so furchtbar und wir sind so schlimm und bei uns ist alles scheiße und unsere Gesellschaft ist so schlimm und so patriarchal und so Nazimäßig und so. Das sind ja immer gleich Leute, die das Da kannst du erzählen. niemanden mit integrieren mit sowas. Jo. Also du brauchst ja noch nicht mal hier irgendwie den flammenden Patriotismus überall. Aber was auf jeden Fall nicht geht, ist dieses ewige alles schlechtreden halt, ne? Was sie ja von früh bis spät betreiben. Das ist alles strukturell und so weiter und so fort. Und sie tun ja auch die ganze Zeit so, als wär halt alles besser, wenn alles besser als wir quasi. Also Ja, ich finde es halt nicht wie in Ordnung, wenn schlimm die. die alles durchkolonialisieren und alle irgendwie in Ketten halten. Und also der Ja. Westen ja generell, ne? Und die anderen sind halt die Unterdrückten davon und die sind halt die Opfer und wir sind die Es Täter. wird so ein vorauslaufender Bonus eingeräumt. So nach dem Motto, das könnten sie sich da was erlauben oder so. Und das ist einfach nicht der Fall. Man kann, wenn Leute vor Gericht stehen, kann man denen mildernde Umstände einräumen wegen solcher, wegen irgendwie Ja, aber ich meine, Rassismus oder so, meinetwegen. was wollen sie Aber jetzt machen? nicht, wenn sie eine Tat machen, dann müssen wir die Tat beurteilen, ganz einfach, ne? Und Ja. das verwechseln diese Leute eben Ja, aber immer. da geht es ja dann auch wieder nicht um das. Da ist ja dann wieder hinterher. Und jetzt waren wir ja gerade beim Vorher. Und vorher machst du jetzt irgendeinen Kurs und sagst den Leuten auch, du Ja. kannst ein wunderbares Opfer sein, so wie die Genau, vorher wird Deutschen so ein bisschen oder der wie. Weg geebnet dafür, dass man dann sich hinterher so rausredet oder so. Das ist, ja. Das ist nicht nötig, eigentlich. Sich selber so schlecht zu reden dabei. Wie Ja. trans seid ihr alle Ja. und wie feministisch müssen wir alle werden und so weiter und so fort. Und das soll dann dabei helfen, dass die sich irgendwie sagen, ja, das ist prima, das ist irgendwie was ich ernst nehmen kann, hier eine Gesellschaft, in die ich mich rein integrieren will oder was. Irgendwo im Spiegel stand ja auch eine Überschrift von einer jungen Frau, einer Araberin, oder sie meinte, ja, man verteilte denen aber den Marsch geblasen oder so. Ja, klar, das ist ja genau das, worum es geht, dass da mal irgendwie Respektspersonen da Bescheid sagen, so geht's nicht. Und vielleicht ist das auch nochmal ein anderer Kern des Problems, dass da eben vielleicht nicht mehr genug Väter sind oder so. Das weiß ich nicht genau. Aber ich War nur sage so ein euch, was Gedanke noch wirklich von das mir. Problem ist. Sag. Wisst ihr, was wirklich das Problem ist? Ja, ich weiß, was Gesellschaft. wirklich Es ist das alles Problem nicht ist. Regenbogen genug. Stichwort mit Hemmung würde ich gerne noch eine Ergänzung machen. Man darf nicht außer Acht lassen, welche Videospiele gespielt werden und mit welchem Realismus dort Menschen sich gegenseitig abschlachten und ohne mit der Wimper zu zucken sitzen eben vor allen Dingen junge Männer vor diesen Spielen und morden und jagen andere. Und dass da auch dann teilweise nicht mehr die Realität gesehen wird, wenn man auf der Straße steht und dann wahlweise gegen Polizisten oder gegen Rettungskräfte vorgeht, das kann zumindest auch eine Erklärung sein. Keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Das ist die Erklärung jetzt, Leute. Wissenschaftliche Zusammenhänge wurden nicht festgestellt. Wir uns alle an die schönen Computerspiele, wo man sich gegenseitig mit Silvesterraketen beschießt. Spielerspiele, ja genau. Ich meine, ich habe der Frau eigentlich nur eine Frage zu stellen. Bist du komplett von allen guten Geistern verlassen? Weil, erstens, die Hälfte der Spieler heutzutage sind weiblich. Ich weiß, du weißt das vielleicht nicht, du bist hinten dran und so, aber wie erklärst du dir in dem Zusammenhang die rein männliche Tätergruppe? Hast du diese ganzen Studien gelesen, die inzwischen seit das in den 80ern und 90ern schon mal hochgekocht ist, irgendwie belegt haben, dass es da wenig bis keinen Zusammenhang gibt, etc. pp. Hast du selber schon mal ein Computerspiel gespielt? Weißt du überhaupt, wovon du redest? Oder hast du hier einfach mal nur die übliche Satanic Panic aus der Kiste geholt? Ich weiß ja nicht, darf der Kasim dazu was sagen? Im Anschluss, ich kannte nur den Ausschnitt von ihr. Weil den Herrn Kasim beobachte ich mit Interesse im Moment, weil der ja immer öfter jetzt Sachen sagt. Der hat heute zum Beispiel gesagt, dass die gelähmte Mitte sich von den extremen Rändern vorführen lässt. Und das ist was ich selber schon einige Male gesagt habe, was mich sehr verwundert hat. Der ist da irgendwie auf einem guten Weg, glaube ich. Aber er hat uns hier nicht gerettet. Ja. Nee, schade. Sie nicht so, wer ist das denn überhaupt? Zumindest nicht direkt im Anschluss. Also da wird direkt drüber weggegangen. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht komplett angeguckt, weil das wurde uns jetzt kurz vor Sendungsstart noch von mehreren Leuten zugeschickt, dieser Clip. Ja, danke an alle, die das geschickt haben. Genau unsere Hausnummer natürlich. Ja. Schön, dass ihr inzwischen so schnell seid. Wisst ihr direkt Bescheid, ja. Genau, und ich habe es jetzt auch nur mit zweifacher Geschwindigkeit zu ihren Statements hingeklickt, bis ich dann das gefunden habe, damit ich es euch jetzt hier vorspielen kann. Also wirklich in der letzten Viertelstunde, bevor wir live gegangen sind. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob da später nochmal irgendwie drauf eingegangen wird, aber ich würde es mal eher nicht tippen, weil das ja auch nur so ein Einwurf ist. Vor allem, ich meine, entscheidet euch, entweder wir sind Leute, die sind so Incel und gehemmt und total sozial awkward, dass sie ihren Keller nicht verlassen, oder wir sind halt trainierte Chats, die irgendwo am Kotti rumstehen und mit Böllern werfen, aber irgendwie alles zusammen kann hier nicht sein. Du sollst domestiziert sein und gehorchen. Ich verstehe es nicht so ganz. Also, weil inzwischen wird es ja wirklich lächerlich, wofür Spiele und Spieler alles abwechselnd verantwortlich gemacht werden von verschiedenen Leuten. Wie die Tante hier da drauf kommt, ich habe keine Ahnung. Wer ist sie denn? Sie ist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Genau. Ach, ja, okay. Also ein Unternehmen der SPD. Der SPD, ja. Also ist ja nicht komplett von der SPD. Ich weiß nicht, ich habe es vergessen, wie viel Prozent die haben. Aber unter Beteiligung von denen, ja. Ich habe auf dem Sendeplatz damals noch den internationalen Frühschoppen mit Werner Höfer gesehen. Mit 8 Journalisten aus 5 Ländern. Die haben da geraucht und getrunken, wie sich das gehört hat für ordentliche Journalisten. Ja, das Rauchen scheinbar auf jeden Fall, ja. Könnten sie mal machen, ja. Aber die waren nicht enthemmt, so wie heutzutage. Da gab es auch keine Gruppen, obwohl, da gab es schon auch gruppendynamische Prozesse. Weil das hat ja die Tagesschau, glaube ich, war so Tagesthemen. Das war, was da abgelaufen ist, sind gruppendynamische Prozesse. Ja, das war auch ein ultra böses Statement, oder? Also überhaupt nichts dazu zu sagen und nur so komische Sachen da so hin. Und Mareile hat gesagt, völlig überflüssig, ehrlich. Mareile hat gesagt, das war in Deutschland schon immer so an Silvester. Und das finde ich halt eine ganz so große Lüge. Also ich weiß noch genau, ich war Anfang der 2000er, war ich mit einer Berlinerin zusammen und war deswegen auch öfter in Berlin. Unter anderem einmal zum Jahreswechsel und ich habe damals schon gesagt, Alter, ich fahre da nie wieder hin. Das war damals schon eine Kriegszone mit Leuten, die gewartet haben, bis die S-Bahn-Türen zugehen, um dann da noch einen Böller reinzuwerfen, schnell und solche Sachen. das habe ich vorher nie erlebt und das habe ich dann noch lange nicht erlebt und inzwischen ist es hier in der Stadt genauso. Ne? Aber das war schon immer so, das war schon immer so, das war schon immer so. Debatte stößt Millionen vor den Kopf. Ach, Frieda. Ja. Und aus Berlin Ferda Attermann zugeschaltet, unabhängige Beauftragte des Bundes für Antidiskriminierung und Autorin eines Buchs über Einwanderung und Integration. Guten Abend, Frau Attermann. Guten Abend, Frau Gelinek. Deutschland diskutiert jetzt seit 6 Tagen über die Silvesternacht in Berlin. Was ist Ihre Sichtweise? Wie ist es zu dieser Gewaltentladung in Neukölln gekommen? Zunächst einmal ist es mir wichtig zu sagen, dass die Gewalt, die ich auch gesehen habe, die wir beobachten konnten, mich schockiert hat und sehr betroffen macht. Und ich hoffe und davon ausgehe, dass die Berliner... Das ist doch schon zutiefst falsch. Das ist doch schon zutiefst falsch, was sie da sagt. Sie tut so, als hätte sie das zum ersten Mal gesehen. Und das hat sie ganz schrecklich schockiert, was halt gelogen ist, weil wir Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehr etc., Polizei schon seit längerem haben. Das ist ein komischer Trend, ne, gewesen. Das ist einfach unehrlich, so zu tun, als wäre das jetzt... Ja klar, der große Teil der Bevölkerung kriegt es jetzt zum ersten Mal mit und man möchte das gleich für Propagandazwecke mitnehmen. Sehr schön, Frau Attermann. Schön geframed. Also immer, wenn Sie in der Vergangenheit darüber geredet haben, dass jetzt Rettungskräfte mehr angegriffen werden, da hieß es halt immer nur, die werden mehr angegriffen und man ging dann davon aus, das wären dann die Corona-Leugner oder irgendwelche solche Leute halt, ne? Nee, das also, sind halt auch zum Beispiel Leute, die nicht damit zurechtkommen, irgendwie, wenn halt zum Beispiel jemand angefahren wird und verstirbt vor Ort und die dann den Rettungskräften die Schuld geben und dann ihre ganze Familie zusammen telefonieren. Das ist selten der Horst, der Peter. Ja, aber das wurde ja nicht gesagt. Da wurde ja nichts gesagt. Nee, natürlich nicht. Das wurde ja nur so gesagt, dass das jetzt wohl so angestiegen wäre und das ist ja die übliche Verrohung in der Gesellschaft, die ja so weit voranschreitet und es wurden dann halt die üblichen Beispiele genannt, wie zum Beispiel Corona und solche Dinge. Okay, ist so klar. Und die roten Linien klar machen. Hier wurden rote Linien überschritten und das kann man so nicht akzeptieren. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich gerade sehr irritiert bin über die Debatte, die wir führen, statt darüber zu reden, dass es große Probleme offenbar mit Jugendgewalt gibt, statt über Sozialpolitik, Städtepolitik und so weiter zu reden oder über Gewaltexzesse, reden wir eigentlich seit 6 Tagen darüber, ob man jetzt sagen darf, wie viele der TäterInnen vor Ort einen Migrationshintergrund hatten oder nicht. War denn ein Mädchen dabei auch, oder? Also das, oder was sie da jetzt gerade beschreibt, das ist ja genau das, was ihre alte NGO ja gefordert hat über Jahre hinweg, dass man genau darüber nicht redet. Und jetzt sagst du, ja, ist ja so komisch, man redet jetzt darüber, ob man darüber reden darf oder nicht. Ja, merkwürdig, ne? Es ist fast so, als ob irgendwelche Leute da Lobbyarbeit für betrieben hätten, dass man darüber halt eben nicht redet. Komisch. Nicht. Aber ist das Irritierende an der Debatte nicht auch, dass es offenbar eine Mehrheit von Angreifern gibt, die zweifellos Männer mit Migrationshintergrund sind und die sich mit unserem Rechtsstaat überhaupt nicht identifizieren, die einfach sagen, Bullenklatschen ist für uns okay. Wie kann es zu so einer Situation kommen? Tatsächlich wissen wir überhaupt nicht, ob es eine Mehrheit der Angreifer deutschlandweit ist. Wir warten gerade auf das Lagebild, das das Innenministerium macht, um mal zu gucken, was überall flächendeckend in Deutschland passiert ist. Ja, da freue ich mich schon drauf. Weil, ja, es werden wahrscheinlich 97% dann werden oder so. Ja, also, wo sie jetzt drauf... Nichts, worauf man drauf warten muss. Ganz bestimmt wird das weniger werden, weil die werden dann so sagen, so ja, jetzt nehmen wir einfach mal alles, was passiert ist und schmeißen es in einen großen Topf. Mhm. Und dann hast du so und so viel Besoffene und diese Geschichte und die werden dann mit Wohnungsschlägereien. Die werden dann miteinander aufgewogen und dann sagst du, ja, hier, das, was da Silvester alles passiert ist, das ist ja gar nicht so, wie ihr das dargestellt habt. Wir haben jetzt unsere Studie und die besagt so und so viel Prozent. Statistik ist ein Trick, ne? Das, was Sie sagen, was wir wissen, ist, dass es in Neukölln eine Mehrheit der TäterInnen war. Das darf ehrlich gesagt jetzt nicht verwundern. Wenn man sich auskennt, weiß man in Neukölln. Eine Mehrheit der TäterInnen war das jetzt. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Mädchen bei war, ne? So. Aber vielleicht war ja die Hälfte von den Trans. Müssen wir erstmal ein Lagebild anfordern. Ah, damn, ja, da habe ich nicht drauf gekommen. Neukölln, einem Stadtteil in Berlin, der sehr stark migrantisch geprägt ist, sind über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen aus Einwandererfamilien. Insofern sind sowohl auf der Seite der TäterInnen als auch auf der Seite der PolizistInnen und der Hilfsgruppen, die vor Ort waren, waren Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist erstmal ganz normal in Deutschland. Da musst du jetzt erstmal überlegen, wie sie nicht Helfer sagen kann, sondern die Eingreifenden. Oh Mann, ey. Das ist ganz normal in Deutschland, ja. Also, und das ist ja auch das Ding, bei irgendwelchen anderen Sachen, wenn du da sagst, ja, natürlich sind die Deutschen da mehr, aber die sind halt nicht überrepräsentiert, so wie andere Gruppen. Na, da heißt es dann wieder, ja, aber guck doch mal hier die reinen Zahlen, das sind mehr deutsche Täter, mehr deutsche Täter, mehr deutsche Täter. Das macht das Ganze auch nicht. Dann sagst du, ja, natürlich sind es mehr deutsche Täter, weil hier in Deutschland auch mehr Deutsche wohnen. Dann dann ist es auch böse, ne? Weil, ja, Gründe. Aber hier geht das jetzt so, ja, es sind ja eh mehr, also sind es natürlich auch mehr, ist doch klar. Wenn das woanders passiert wäre, wäre es natürlich weniger. Ja, ja. Deutschland heutzutage. Dann frage ich mal so, ist es diskriminierend in Deutschland zu sagen, wer die Täter sind und was ihr Hintergrund ist und dass sie einen Migrationshintergrund haben? Was meint ihr, ist es diskriminierend oder nicht? Boah, schwere Frage. Frieda Ackermann. Wahrscheinlich wird sie den Schopf ergreifen und sagen, ja, diskriminierend. So, das ist ja ihr Thema. Hast du noch eine Idee? Ich sag ja. Du sagst auch, sie sagt, es ist diskriminierend? Natürlich, ich auch, ja. Das muss doch ihren Job rechtfertigen. Okay. Ja, ne? Ich schon. Ja, schau mal. Also es wäre richtig, entweder immer Migrationshintergründe oder nicht vorhandene Hintergründe zu sagen oder eben nie. Punktuell sich jetzt rauszugreifen bei dieser einen Gruppe, da sagen wir, da sind aber viele Menschen mit Migrationshintergrund und bei anderen Übergriffen zum Beispiel. Okay, wir machen immer, ist in Ordnung, immer. Bei den deutschen Tätern werden doch immer die Nationalität genannt. Na, machen wir das jetzt immer. Ja, immer ist in Ordnung. Immer ist völlig in Ordnung, Frau Ackermann. Weil das erhöht die Informationsdichte. Und die haben jetzt die Polizei angegriffen. Dann ist da eben ein Ungleichgewicht, zumal es auch wichtig ist, viele haben jetzt gesagt, man darf nichts verschleiern, das kann man so sehen, definitiv, aber dann muss man eben auch sagen, auch auf der Seite der Betroffenen, der Opfer, waren viele Menschen mit Migrationshintergrund, auch auf der Seite der Empörten übrigens. Es sind Millionen Menschen in Deutschland gerade genauso empört über das, was sie gesehen haben in den Nachrichten mit Migrationshintergrund. Und wenn man das mitsieht sozusagen, dann ergibt es ein Gesamtbild, das ist dann nicht diskriminierend. Wenn man aber nur punktuell bei Problemen auf Migrantinnen und ihre Nachkommen zeigt, dann stigmatisiert man eine Gruppe, die dazu führt, dass viele Menschen im Alltag tatsächlich öfter Benachteiligung erleben und sich bei uns, bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes melden. Aber wenn ich doch eine Gruppe von Menschen habe, die immer wieder unangenehm auffällt, was soll ich denn da machen? Muss ich da mich wegducken und sagen, tut mir leid, ich darf nichts dran machen, weil sonst wäre ich ja diskriminierend, wenn ich das jetzt nennen würde, naja, oder sie was? Sie überträgt das ja jetzt auf andere Szenarien, so nach dem Motto, durch diese Sache haben dann andere Leute irgendwelche Probleme, so als ob ja, das ist nicht... es kann ja auch so sein. Also wenn sich nehmen wir irgendwen, ein Japaner schlecht benimmt dir gegenüber, behandelst du Japaner vielleicht später schlecht? Das sollte schlechter oder das hast du auch eine Form, in der sich das dann zu den entsprechenden Leuten dann weitertragen soll. Das heißt, wenn da irgendwie, was weiß ich, wie der Ali Mitte 50 im Supermarkt wird plötzlich schlecht behandelt, dann kommt er nach Hause und fragt sich, wo es denn kam. Vielleicht guckt er meine Zeitung und stellt fest, oh, Silvester haben wir uns schlecht benommen oder unsere Jungs oder so. Und dann frage ich mal nach bei den Jungs. Also so geht das eigentlich irgendwie gesellschaftlich, aber es... Ich glaube eben nicht, weil wir nicht genug machen. Auch, ja, aber auch an der Stelle ist ja das Problem, dass sie jetzt natürlich so tut, als könnte sie das irgendwie feststellen oder so. Ja, das stimmt. Warum jetzt wer gegen wen irgendwelche Probleme hat. Ne? Ja. Und das ist ja gerade das Ding, das geht ja halt nicht. Nur weil man irgendwie hinterher in der Zeitung gelesen hat, dass einer, der irgendwas gemacht hat und ein anderer, der davon das Opfer war und der eine hatte diesen Hintergrund und der andere hatte jenen Hintergrund, kann man darüber ja nicht schlussfolgern, dass jetzt dieser Hintergrund wirklich der Auslöser dafür war. Weil ich meine, es gibt tausend Dinge, ja, die passieren könnten sein, die da viel relevanter wären. Und das ist ja gerade das Problem an diesem ganzen Diskriminierungsansatz. in allen Sachen, auch mit Geschlecht und dem ganzen Zeug. Es gibt so viele Variablen, die überall mit reinspielen. Aber die Superschlauen kommen an die Ecke und je nachdem, wie es ihnen gerade passt, ist es dann entweder das Allerwichtigste aller Zeiten, die Herkunft der Leute, oder es ist vollkommen irrelevant, ne, immer so, wie es gerade passt. Das schreiben wir dann einfach an die Scheune und machen unsere Politik damit, so wie wir halt gerade witzig sind. Ich überlege gerade, man hätte ja dann 2008 in der Griechenland-Krise, hätte man dann nach ihrer Meinung immer sagen müssen, ja, Griechenland ist pleite, aber die haben auch Tzatziki und Gyros, das schmeckt lecker und sie machen Olivenöl. So, weißt du, so, man kann halt nicht immer alle Aspekte von irgendwas in jeder Diskussion darüber berücksichtigen. Was du hier forderst, ist unmöglich und das weißt du auch. Du möchtest das weiter... solche Dinge in einem Nebel bleiben, in der Dunkelheit, in einem Halbdunkel, wo du immer sagen kannst, nee, Diskriminierung. Ja, ich sag nur mal, bei der Beurteilung von Verhalten darf das eigentlich keine Rolle spielen, ob jemand irgendwelche Hintergründe hat oder Rassismuserfahrungen oder sonst was. Das hat ja für derjenige, auf den er da trifft und mit dem dann ein Konflikt passiert, auch, weißt du, er hat auch gar nichts von oder so. Das, wie gesagt, kann höchstens beim... Bemessung von Strafmaß oder sowas noch unterspielen. Ja, das ist ja, das ist ja eine, das ist ja die juristische Ebene. Ja, aber wir haben ja auch eine gesellschaftliche Ebene, wo es halt einfach vielen Leuten auf den Senkel geht, dass sich gerade viele Leute aus dieser Community, und wir dürfen auch nicht vergessen, viele Afghanen und Syrer waren unter den Festgenommenen, das sind Menschen, die sind hier oft ohne Familie und ohne Perspektiven, wirklich auch, ja. Weil es gibt hier nichts für Leute, die nichts können. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ja, also, weil was will denn ein 20-jähriger Syrer gelernt haben? Ja, und die landen was zusammen in so einer Unterkunft oder so, freuen sich vielleicht ein bisschen an und ja, machen ein bisschen Scheiße halt auch, ne? Kommt vor. Ist vielleicht ein bisschen viel Scheiße gewesen, aber ja. Auch nicht unbedingt so richtig überraschend. Ja, und die Frage ist doch am Ende, wer hat denn für diese Situation gesorgt? Waren das vielleicht am Ende die Leute, die 2015 gesagt haben, ist scheißegal, jeder darf rein? Ja, die gesagt haben, als die Leute gesagt haben, guck mal, das sind aber nur junge Männer, das gibt doch irgendwann ein Problem, die dann gesagt haben, ihr seid Nazis, haltet die Klappe. Vielleicht sind die schuld an der Situation. Nur mal drüber nachdenken, Ferda, Frieda, Ackermann. Rassistische Diskriminierung beklagen. Gut, aber wir haben jetzt aus Neukölln ein Bild von Tätern mit offenbar migrantischem Hintergrund. Was muss jetzt passieren, damit sich sowas nicht wieder wiederholt? Damit wir nicht jetzt uns aufregen und in einem Jahr geschieht wieder genau dasselbe? Also die Polizistinnen und Polizisten, mit denen ich privat gesprochen habe, die wünschen sich alle schon immer, dass man genauer hinguckt und tatsächlich eben mehr Maßnahmen ergreift. Das geht dann tatsächlich in eine Richtung, das sind kompliziertere Antworten, als wir sie derzeit auf dem Tisch liegen haben. Da geht es dann um Städte und Sozialpolitik, also Stadtpolitik, Jugend, Gewaltprävention etc. Tatsächlich muss da einiges geschehen und auch gerade in so Brennpunktgebieten wie zum Beispiel Neukölln in Teilen eins ist. Es gibt auch schöne Ecken in Neukölln, aber es gibt natürlich auch tatsächlich problematische Ecken dort. Und da muss reingegangen werden. Das ist keine Frage. Aber das hat... Das ist Eckendiskriminierung, was ihr gerade betreibt. Ja, also ich weiß, das ist da Hauptstraße, Ecke Sonnenallee. Da muss man reingehen. Da wohnen noch zu zwei Dritteln weiße Leute in dem Haus. Das ist zum Beispiel sehr problematisch. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Auch mal reingegangen werden. Ja, und mehr Queerness und so. Ja, sie spricht mit den Polizisten und die sagen dir von früh bis spät, können wir nicht noch mehr Kampagnen von deinen Freunden wir müssen noch mehr da reingehen, bezahlen. Ja, da wäre das nicht gut. Was will sie denn, wenn sie da drin ist, wenn sie da reingegangen ist? Was soll das denn werden? Warum müssen wir eigentlich, also warum müssen wir für Probleme bezahlen, also für die, also wir wollen jetzt, wir müssen da wieder Geld reinstecken für irgendwelche Sozialarbeiter und Schnickschnack und Kram. Obwohl wir sowieso schon Geld reinstecken, diesen Leuten den Unterhalt zu zahlen. Das ist, glaube ich, die uns dann auf der ich meine, wie viel Hausrecht haben wir in Deutschland noch? Irgendwelches? Oder ist es nur so, wir verwalten das hier nur noch? Werde ich jetzt Reichsbürger oder was? Hausrecht, dass du die ganzen Sozialarbeiter reinschicken, so viel Hausrecht ist. Ja, das ist dann, genau, das ist das Ausmaß deines Hausrechts. Wenn du irgendwo Hausrecht hast, darfst du einen Sozialarbeiter hineinschicken. Die Macht. Super Idee. eben nichts mit Migrationshintergrund per se zu tun. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir im Moment merken, wir führen eine Debatte, die Millionen von Menschen in Deutschland vor den Kopf stößt und die sie ratlos hinterlässt, weil sie einerseits sehen, dass sie genauso empört sind wie alle anderen auch, aber nur genannt und gesehen werden, wenn es um die Täter geht. Bringt so ein Jugendgipfel, wie die regierende Bürgermeisterin ihn nächste Woche abhalten will, etwas oder das Waffenverbot, was die Innenministerin vorgeschlagen hat? Das kann mit Sicherheit was bringen, natürlich. Aber wir müssen auch über Jugendgewalt und Prävention reden. Also wenn wir bedenken, dass in den letzten Monaten zum Beispiel auf TikTok, einer Jugendplattform, ein Hashtag namens The Purge getrendet hat, bei dem es um exzessive Gewaltausbrüche geht und das wurde gefeiert rauf und runter von Jugendlichen. Das sind Punkte, wo wir auf jeden Fall auch mit Forschenden reingucken müssen. Und ja, das hat auch, das hat wahrscheinlich auch gar nichts mit den Geschehnissen im vorletzten Jahr in Amerika zu tun, wo wochenlang gebrandschatzt wurde und hinterher gesagt wurde, ja, aber das ist in Ordnung, weil ganz böse rassistisch, und das übertragen die hier auch gar nicht auf sich, weil sie blöde und einfältig sind wie die Vierfach-Tante da. Ich meine, ja, siehst du nicht, was für eine Explosivkraft in so einer Scheiße schlummert, Ferda? So müssen wir mal gucken, wie weit wir gehen können, auch in solchen Dingen. Ne? Gut, jetzt geplündert wurde wohl nicht, aber ja, es ist auch schon auf jeden Fall ein Test. Ne? Naja, ich meine, Plünderungen hatten wir auch schon an anderen Orten, G20 und so. Also das wird sicher hier auch irgendwann, also... Ja, ich kann auf jeden Fall die Ferda beruhigen. Dieses Szenario, was sie da gerade angesprochen hat, ich meine, die Leute, es will doch niemand, dass jetzt irgendjemand zu Unrecht da irgendwie in Sippenhaft genommen wird oder so. Das ist doch niemandens Anliegen. Und es gibt doch jetzt auch keine Diskussion darüber, dass generell irgendwie, keine Ahnung, hier Mustafa, der Firmengründer irgendwie. Nee, aber wir wollen wissen, ob es einen Zusammenhang gibt. Sich jetzt nicht richtig integrieren kann oder so, weil irgendwelche anderen Leute irgendwo was anderes gemacht haben, die aber aus dem gleichen Kulturkreis stammen, aus dem er irgendwann mal ausgewandert ist oder seine Großeltern oder was weiß ich nicht was. Auf solche Ideen kommt doch niemand. Was die hier versuchen, ist halt einen Ausbruch der Diskussion zu verhindern. Weil wenn diese Diskussion einmal aus der Flasche ist, kriegst du die dann nicht wieder rein. Wenn irgendwo an einem Punkt mal gesagt worden ist, okay, wir haben jetzt mit Härte, mit rechtsstaatlicher Härte auf diese Sachen reagiert, dann werden die Leute auch bei der nächsten Gruppenvergewaltigung oder Ähnlichem fordern, dass mit der gleichen Härte reagiert wird. Und genau davor haben diese Leute Angst, weil das wäre ein Präzedenzfall, wenn einfach mal klar gesagt wird, ja, hier haben die Eltern versagt, hier hat die Erziehung versagt, hier hat die Community versagt, die diese jungen Menschen umgibt, und wir sehen daran, dass Parallelgesellschaften für unsere Gesellschaft schädlich sind. Und wer weiter in einer Parallelgesellschaft leben will, kann das in seinem Heimatland tun. Aber hier muss Integration erfolgen, und das ist kein Völkermord, wie der Herr Erdogan und im Weiteren auch hier die Frau Gümüşay das gesagt haben, sondern das ist einfach in jedem Land, in das man einwandert, dasselbe. Man passt sich an. Oder man ist halt nicht Teil davon. Und dann kann man nicht hinterher sagen, ja, weil ich mich nicht angepasst habe, bin ich nicht Teil der Gesellschaft, deswegen habe ich Frust und zünd jetzt eure Innenstädte an. Das läuft so nicht. Ausbrüchen kommen, und dagegen müssen wir etwas tun, keine Frage. Sagt Ferda Attermann, Beauftragte des Bundes für Antidiskriminierung. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja. Metadebatten. Oh, auch noch Rani so ein leerer Take zu der Auseinandersetzung. Ja, hier haben wir die ehemalige stellvertretende Landtagspräsidentin und jetzige Ministerin für Integration, die damals im Landtag von Schleswig-Holstein mal behauptet hat, George Floyd wäre erschossen worden. bringt uns hier diesen Take, der hier lautet: Wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration führen, oder wir schützen Einsatzkräfte und Bevölkerung mit einem Verbot von Böllern. Wie schwer kann es sein, eine so einfache Lösung für ein klares Problem zu finden? Ja, lass uns Autos verbieten, die bringen Menschen um. Ja, mir ist die Woche eingefallen, eigentlich müssten wir doch jetzt Arme verbieten, oder? Wenn man keine Arme mehr hat, kann man auch keine Böller werfen. Das ist doch, eigentlich das Beste. Nein. Weil wir können direkt Feuer verbieten, dann kann man die Böller nicht anzünden. Guten Tag, mein Name ist Klaus Schwab, ich bin von WEF, ich habe nur Arme verbieten gehört. Könnten Sie mir dann nochmal näher zeigen, was Sie da meinen? You will have no arms and you will be happy. Ach, Arms. Nee, ich dachte, wir schaffen endlich irgendwie die Armen ab. Nee, ich meine Arme. Ja, die Armut wird abgeschafft. Arme, genau. Mit denen man... Nein, nicht die Armut, Herr Preis. Die Armen werden abgeschafft. Das ist etwas anderes. Ach, der Mut der Armen, der wird abgeschafft. Ach so, jetzt. Ja. Ist klar. Was ich nicht so ganz verstehe, warum 18 Wochen? Denkt ihr, das Jahr hat nur 18 Wochen oder was? Nee, das ist so lange geht. Das ist, glaube ich, eine Fantasiezahl. Das ist wahrscheinlich ein Dog-Whistle für irgendwas. Tja. Das ist eine ziemlich lange Zeit für ein Thema, das eigentlich durchs Dorf getrieben wird oder so. Ne? Und am wenigsten ernst nehmen kann ich Konservative und Liberale, die sich seit Jahren dagegen wehren. Und das unter dem scheinheiligen Deckmantel der Freiheit. Obwohl es so viele, wie bing, zum bing. Beispiel die Gewerkschaft der Polizei, Verbände, Einsatzkräfte und so weiter, ein Verbot ebenfalls befürworten. Also, was ich nicht ernst nehmen kann, das sind diese Queeraktivisten und so, die sich seit Jahren hier dafür engagieren, ja, unter dem Denkmantel der sexuellen Freiheit, obwohl Kirchen, konservative Thinktanks und andere wichtige Leute da dagegen sind. Ne? Also, ich meine, klar. Ja, was sie noch damit, Lehrer kann man nicht, noch was, Lehrer kann man nicht reden, Amina. Was sie damit ja ausdrücken will, ist, glaube ich, sozusagen, das sind ja eure. Ne? Sie ist ja nicht Gewerkschaft der Polizei, Einsatzkräfte, das ist ja nicht ihre Clique. Sondern sie meint ja damit wahrscheinlich, ja, ihr Konservativen seid doch immer hier Polizei und so. Und die sagen das ja selber, obwohl ich das noch nicht gelesen habe, dass die Gewerkschaft der Polizei ein Böllerverbot gefordert hat. Also, wenn wir neu. Einsatzkräfte, also nach allem, was ich von den Leuten aus dem Krankenhaus höre, ist das Hauptproblem an Silvester ja auch nicht irgendwelche Böller, sondern halt der Alkohol. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ist auch scheinheilig, überhaupt unter dem Deckmantel der Freiheit Alkohol an Silvester nicht zu verbieten. Oder wie wäre es mit dem Lockdown ab 22 Uhr? Da könnte man dann auch sehr viel vermeiden. Ne? Ich meine, sonst sind Silvester die Krankenhäuser überfüllt. Wir müssen doch irgendwie die Welle flach halten. Ja, so ehrlich muss es ja in Frankreich sein. Soweit ich weiß, ist da schon Böllerverbot. Also gibt es Silvester wird nicht geschossen oder sowas. Vielleicht von der Stadtmauer aus oder sowas. Aber eigentlich eher nicht. Die haben das komplett abgeschaut. Das haben Leute auch gesagt mit China. Ne? Weil China ist das wohl auch irgendwie so. Und die haben das ja erfunden, hieß es irgendwo. Ja. Hat irgendwer gemeint, ich weiß nicht mehr wer. Aber so ein Gespenst, Gespenst dann irgendwie Silvester. Ja, die Chinesen haben das Knallen erfunden. Und selbst bei denen kann man das nicht selber machen. Und, oh, ja, das ist natürlich... Ich meine, wenn die Chinesen das gut finden, dann ist ja, es auf jeden Fall. Chinesen das verbieten, müssen wir das auch verbieten, das ist klar. Qualität, würde ich sagen. Also. Genau. Das ist ja so unser Level. Ja, und das ganze Empörtsein ist ja im Endeffekt auch alles nur wieder eine große politische Kampagne. Ja, also ich glaube, niemanden hat es wirklich. Also klar, die Bevölkerung macht es betroffen, wenn Leute verletzt werden, aber es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert und dass halt so eine mediale Kampagne losgetreten wurde, um das so zu verurteilen, hat für mich halt auch so ein Geschmäckle, was ich hier in diesem Artikel gut wiedergegeben gefühlt finde. Hier wird, warum die Grünen von den Krawallen profitieren und von der Berichterstattung und von der Reaktion auf die Berichterstattung, es wird hier in diesem Text ein bisschen erwähnt und ich sehe das ein bisschen ähnlich, ja. Nancy Faeser hat inzwischen offen ausgesprochen, dass man in deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund habe, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Da wird man ihr deswegen schlechterdings kaum Rassismus oder rechte Hetze unterstellen können. Natürlich wird es doch getan. Und es ist ja auch kein Wunder, dass es von der SPD-Politikerin kam, nicht von der Grünen-Politikerin, denn dennoch wird es die Grünen nicht davon abhalten, auch weiterhin jeglichen Versuch als AfD-Sprech zu brandmarken, die Gewalttäter etwas präziser auf ihre Herkunft hin zu untersuchen und auf die Soziotope, denen sie entstammen. Ja, es geht nicht um Pauschalisierung und Rassismus, sondern vielmehr geht es um Deutungshoheit, um das unbedingte Bewahren einer vermeintlichen moralischen Autorität, die die Grüne Partei längst zu einem hocheffizienten Politik- und Geschäftsmodell ausgebaut hat. Dabei wissen die Grünen oder zumindest Teile von ihnen sehr wohl, dass Migration mit gesellschaftlichen Problemen verbunden sein kann. Diese reichen von Wohnraumknappheit über Kriminalität und Parallelgesellschaften bis hin zu Integrationsproblemen und einer, wenn auch in Ausnahmefällen, regelrechten Verachtung der Zugewanderten gegenüber den sie aufnehmenden Staat. Ich meine, nie mehr Deutschland-Rhetorik ist in grünen Kreisen ja auch rufig. aber wie ziehen die Grünen denn Profit daraus? Da wären zum einen die wie Pilze aus dem Boden wachsenden sogenannten Nichtregierungsorganisationen, denen soeben mit dem von den Grünen auf Hochdruck betriebenen Demokratiefördergesetz ein nicht versiegender Zufluss an staatlichen Mitteln eingerichtet wurde. Ja, weil wenn man sich aufregt, können die NGOs schön Aktivismus betreiben und dafür brauchen die natürlich Geld, das ist ja klar. Wobei es weniger darum geht, demokratische Strukturen zu fördern, die in der Bundesrepublik ja keineswegs zu erodieren drohen, sondern ein engmaschiges und mit viel Geld und Personal ausgestattetes Netzwerk grüner Vorfeldorganisationen zu schaffen, die sich den Kampf gegen Rechts oder die Bekämpfung von Rassismus auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, der Grundsatz ist natürlich, Rassismus und alle Formen von Diskriminierung stellen eine große Gefahr für die betroffenen Menschen dar, sondern bedrohen auch die gleichberechtigte und friedliche Zusammenleben sowie die Sicherheit in Deutschland. Das ist ja generell ein Satz, den man die meisten Leute unterschreiben können. Auch diesen Satz wird niemand bestreiten. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob der Rassismus in der Bundesrepublik derart ausgeprägt ist, dass er in einem nachvollziehbaren Verhältnis stünde zur schier explodierenden Zahl an mit Steuergeld subventionierten Antirassismus-Initiativen. Oder ob hier nicht vielmehr klassisches Rent-Seeking durch das grüne Milieu betrieben wird, zumal der Effekt dieses NGO-Wildwuchses kaum messbar ist. Ja, und das ist ja auch ein Punkt, auf den ich immer rumhake. Die ganze Moralkeule, die da geschwungen wird, hat natürlich auch finanzielle und machtpolitische Gründe. Da geht es nicht nur darum, dass sie wirklich glauben, was sie sagen, sondern dass sie es als Machtinstrument nutzen können. Die Kausalkette. Die Kausalkette ist relativ einfach. Mehr ungesteuerte Migration führt zu mehr Problemen, was wiederum Gegenreaktionen erzeugt, die sich mit dem bündnisgrünen Kalkül zufolge umstandslos unter Rassismus subsumieren lassen und damit den ausufernden NGO-Zirkus immer neu zu rechtfertigen scheinen. Dieses Geschäftsmodell erweist sich schon seit langem als äußerst lukrativ, zumal es von weiten Teilen der SPD mitgetragen und von der CDU stillschweigend geduldet wird, weil die Union sich bei diesem heiklen Thema erstens nicht die Finger verbrennen will und sie zweitens immer noch unter einer kognitiven Dissonanz wegen Angela Merkels Migrationspolitik leidet. Und als Anmerkung von mir dazu und die FDP einfach ja keine Ecken und Kanten zeigen will und sich direkt wieder in ihren Panzer zurückzieht und wie eine Schildkröte und sich an der Diskussion nicht wirklich beteiligt, obwohl das ja sinnvoll wäre im Sinne der Freiheit. Also, so, die Grünen haben politisch nichts zu fürchten, während die SPD deswegen also Wähler zu verlieren droht. Und zwar, wie bereits geschehen, auch an die AfD, haben die Grünen mit ihrem vergleichsweise stabilen und wohlsituierten Elektorat dieses Problem nicht. Die Kombination aus Antirassismus, Identitätspolitik und Klimaschutz ist für die Partei der Baerbocks, Habecks oder Ricarda Langs allemal erfolgsversprechender als eine realistische Auseinandersetzung mit gescheiterter Integration oder anderen Problemen. Denn sie verspricht schlicht ein besseres Wohlgefühl und eine höhere politische Rendite. Übrigens profitiert von brutalen Silvesterfeierlichkeiten mit unübersehbarem Migrationshintergrund am Ende nicht nur die AfD, auch die Grünen tun es. Und zwar strukturell, was ihre politische Machtposition angeht. Es ist nämlich ganz einfach so, dass eine nachhaltig gestärkte AfD die beste Rückversicherung für grüne Regierungsbeteiligung ist. Je mehr das bürgerliche Lager an den rechten Rand verliert, desto größer die Chance für die Grünen an der Macht beteiligt zu sein, wegen den Mehrheitsverhältnissen. Daher merke, eine verfehlte Integrationspolitik kann rein machtpolitisch durchaus von Nutzen sein, zumindest für eine 18%-Partei wie die Grünen. Ja. Wie gesagt, wenn solche Sachen kommen, schlagen normale Leute die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie schlimm ist das? Und die freuen sich darüber, weil sie dann schon wieder direkt das nächste Aufregerthema haben, wo sie sagen können, hier, die Leute, die regen sich auf und das schädigt das gesellschaftliche Klima und das könnte latenten Rassismus erzeugen, wie wir es ja gerade bei der Frau Frieda Ackermann auch gehört haben. Und ja, so werden die Unterstützer noch stärker an sich gebunden. Die Leute werden polarisiert. Und nochmal, das mit der 18%-Partei finde ich halt in dem Kontext auch wichtig, weil die Prozentsätze, die wir halt derzeit in der Machtverteilung in der Politik deutschlandweit haben, klar ist es in Bundesländern teilweise unterschiedlich, aber jetzt im Bund und im Durchschnitts gesehen, ist es halt so, dass halt die Grünen genau mit ihrem Prozentsatz da quasi so einen Block in der Mitte theoretisch innehaben, dass sie halt sich immer gucken können, mit wem koalieren sie, um die Regierung stellen zu können. Und in dem Bereich haben die sich sehr schön eingerichtet, weil die ja sowieso den Ton angeben. Ja, die SPD ist strukturell gesehen an sich noch größer als die Grünen, aber die SPD macht ja nichts mehr, was die Grünen nicht auch wollen. Außer die Nancy Faeser macht man eine Aussage hier oder da. Ja. Reines Machtkalkül, diese ganze Situation. Ich meine, wir haben alle schon mehrmals Silvester erlebt. Ich habe selber öfters Silvester in Berlin auch erlebt. Das ist relativ normal, dass da auf Leute mit Raketen geschossen wird. Das ist alles nichts total Neues. Und dass Autos in Berlin brennen, haben wir ja auch noch nie gehört. Ne? Aber die werden normalerweise von anderen Leuten angezündet. Oh, böses Thema. Liebe ich und so. Ja. Oh, der Mohammed Amjad. Juhu. War der nicht irgendwo auch in der Talkshow? Bei Presseclub oder so? Nee, das war der Hasnain Kasim. Ja, Amjad war auch schon mal im Presseclub. Damals mit Anna Schneider, wenn ihr euch erinnert. Stimmt. Okay. Aber mit dem Herrn Bittner von der Zeit. Und sie haben sehr vernünftig viel, viel ruhiger, als ich es könnte, auf ihn reagiert. Wenn morgen die Welt untergehen würde, hätten Almans und ihre Tokenhunde noch Muße für Rassismus. Es ist also wichtig zu überlegen, welche Debatte sich überhaupt lohnt, auf wie man überhaupt direkt antworten sollte, was so ein kalkulierter Diskurs von Rassismus-Betroffenen bringt. Almans und ihre Tokenhunde. Muss man nicht Köter sagen? Nee, das ist frei, Mohammed. Das sind alle, die nicht gewalttätig waren, Silvester, ne? Alle Ausländer. Oder? Nee, ich denke mal, das sind so Leute wie Mansur. Ach so. Ach so, die. Ah, und solche Leute, das sind die Tokenhunde. Und die wenn man sich halt, wie ihr schon gesagt habt, den Köter und die negative Konnotation des Hundes in der muslimischen Welt anguckt, also bei uns würde man ja sagen, das ist ein harter Hund oder so und würde das noch als Kompliment sehen. Aber da ist es ja schon was anderes. Hunde stehen unter Menschen. Ja. Also, ich finde das, also stell man sich vor, ein weißer Autor würde so über Minderheiten sprechen. In der Form. Der wäre sofort weg. Aber Herr Amjad, dem wird weiter alles hinterhergetragen, offensichtlich. Das ist faszinierend. Keine Ahnung, was der in der Tasche hat. Also lieber Ressourcen in journalistische Recherche stecken, die rassistischen Strukturen dieser Gesellschaft aufzeigen und bei denen Almans und ihre Tokenhunde plötzlich schmallippig werden. Du bist ganz schön wütend gewesen, als du das geschrieben hast, Mohammed. Aber statt wütend auf uns zu sein, solltest du vielleicht gucken, was kann ich in meinem Leben so ändern, dass es mir besser geht. Weil wir sind nicht dafür verantwortlich, dass du so wütend bist. Das kommt von irgendwo anders her. Aber ja. Wie gesagt, also ich finde es unter aller Sau, was er hier macht, Menschen als Hunde zu bezeichnen. Und damit, also ich finde Hunde manchmal besser als Menschen. Aber ich bin halt auch nicht jemand, der aus so einer sozialisierten Gesellschaft kommt, die Hunde halt anders sieht als wir. Hm? Deutschland ist nicht weiß, war nie weiß und wird auch niemals weiß sein. Nein. Ja. Wie war es, Teutonen entschied? Germanen, Teutonen, Hermann der Cheruskan, Bongo, Dwenge, stammte eigentlich aus Nairobi. Aber das ist nur am Rand. Ibu Diop empfängt in den ebenerdigen Räumen des Projekts Dekoloniale, das am Beispiel Berlins modellhaft erprobt, wie eine Metropole ihr Raum, ihre Institutionen und ihre Gesellschaft auf postkoloniale Wirkungen hin untersucht werden können. Überflüssig. Vollkommen fucking überflüssig. Aber das nur am Rande. Ja, und dann geht es halt um Straßennamen und die Straßenumbenennung ist für den Mann sehr wichtig, dass da halt die Mohrenstraße in Dio, in Anton-Amo-Straße umbenannt wird. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese Geschichte jetzt, warum die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit jetzt passiert? Ich glaube, es geht unter anderem um wirtschaftliche Interessen. Gleichzeitig kämpfen in Deutschland und seinen ehemaligen Kolonien auch seit 30 Jahren zivilgesellschaftliche Organisationen dafür, dass diese Auseinandersetzung stattfindet. Außerdem wissen wir seit über 50 Jahren, dass Kolonialismus mit Rassismus einhergeht. Wenn wir die Strukturen von Rassismus verstehen wollen, müssen wir uns neben der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Strukturen heute auch mit unserer Kolonialvergangenheit auseinandersetzen. Was ist da passiert? Was hat das mit heute zu tun? Dann erklärt er, dass dieser Herr Amo Rechtsgelehrter im Deutschen Reich und so weiter und so fort. Bis heute werden schwarze Körper, wird schwarzes Wissen nicht als Teil der deutschen Gesellschaft, der deutschen Geschichte angesehen, sondern ist nur etwas, das parallel läuft. Dass es Bestandteil ist, muss man vermitteln. Das ist wichtig für alle, die hier geboren werden, aufwachsen und Teil dieser Gesellschaft sind, ob sie lila, rot, schwarz oder weiß sind. Wer ist denn Lila? Ja, rot kenne ich auch nicht so viele. Und dann geht es darum, dass halt die Mohrenstraße ja eigentlich zu Ehren der sogenannten Mohren so genannt wurde. Und dann sagt er, ja, wir können nicht aus einer weißen Positionierung darüber heraus argumentieren, das sei Geschichte. Geschichte wird von Menschen gemacht. Menschen, die Geschichte schreiben, können auch Fehler machen. Wenn Geschichtsschreibung fehlerhaft ist, dann muss sie korrigiert und repariert werden. Wir sind da, um unsere Gesellschaften zu reparieren. Um das zu tun, müssen wir schauen, was wir in der Geschichte nicht richtig gemacht haben, welche Menschen diskriminiert, welche Frauen vergewaltigt, welche Kinder erniedrigt wurden. Wir müssen eine Praxis entwickeln, Das ist das wieder ja gut zu machen. alles Diese muss Leute sind aufgerechnet werden. tot, Alles muss aufgerechnet werden und die gezählt. sind So. tot. Und die Leute, die ihnen das Ja, angetan haben, Ibu, das auch ist längst vielleicht tot. neu für dich, die sind auch tot. Was habe ich denn damit zu tun? Was hast du damit zu tun, außer dass du dir die Scheiße auflädst? Verdammt nochmal, wie soll denn irgendwer in diesem Land noch zufrieden leben, wenn an jedem Zipfel einer zieht und sagt, aber ich, du musst doch für deine Vorfahren aus dem 12. Jahrhundert, die haben meine Vorfahren von ihrem Landsitz vertrieben und deine römischen Vorfahren haben übrigens das. Und wie soll das denn funktionieren, Ibu? Boah. Wenn wir Geschichte hier aufarbeiten, werden wir diese Benennungen vielleicht irgendwann in Frage stellen. Möglicherweise finden dann Umbenennungen statt oder auch nicht. Der Blick richtet sich aber in erster Linie nach innen, nach Deutschland. Du bist im Senegal geboren. Du hast in Paris studiert. Du bist dann nach Paris gekommen und nach Berlin gekommen. Und jetzt erzählst du uns, wie es bei uns laufen muss, oder was? Du bist nicht besser als ein Weißer, der nach Afrika kommt und denen da erzählt, wie es laufen soll. Ja, ich Ganz sollte es einfach. Du mir anhören. kolonisierst uns. Und es läuft nicht. From my cold dead hands. Tschüss. Ja, UN-Flüchtlingshilfswerk lehnt Ausdruck Geflüchtete ab. Ja. Schöne Gender-Sprachthematik hat hier mal wieder zugeschlagen. Und so UNHCR hat sich jetzt eindeutig von dieser Sprache distanziert. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hält nichts davon, das Wort Flüchtlinge durch den Begriff Geflüchtete zu ersetzen. Wir betrachten das Wort Geflüchtete als abwertend und benutzen es nicht. Wie? Haben die etwa nicht das Richtige gemacht hier? Wie konnte sowas passieren? Melzer hält den Begriff. Das ist der Pressesprecher, ja, der Sprecher vom UNHCR in Deutschland, hält den Begriff Geflüchtete für zu banal. Wir sind alle schon mal vor irgendwas geflüchtet, sei es vor einem Regenguss, einer unangenehmen Pflicht oder etwas anderem. Oh. Ein Geflüchteter sei zum Beispiel auch ein Straftäter, der vor der Polizei flüchtet oder aus dem Gefängnis ausgebrochen sei. Ja, Flüchtling sei Mensch, dagegen quasi aber ein geschützter Begriff, TM-Marke eingetragen. ja, aber jeder Patentiert. kennt den Unterschied. Also, Mhm. stell dich nicht dumm, wir stellen uns auch nicht dumm. Und dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Ja, ich finde das aber lustig, dass er das halt so explizit sagt. Was ja, das zeigt ja, die Sprache hat eine gewisse Präzision, die dadurch ja untergraben werden soll. Und die sagen einfach, lassen wir nicht. Flüchtling ist ein quasi geschützter Begriff. Er ist durch die Genfer Flüchtlingskonvention seit mehr als 70 Jahren fest definiert und hat eine Schärfe und Stärke, die Menschen schützt. Artikel 1 über das Abkommen der Rechtsstellung der Flüchtlinge. Der Ausdruck Flüchtling findet bei jeder Person Anwendung, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung nicht in Anspruch nehmen will. Und nochmal. Kriminelle oder vor einem Regenguss Geflüchtete in einen Topf mit Menschen zu werfen, die wegen Widerstands gegen ein Regime oder vor einem Krieg fliehen mussten, um das nackte Leben zu retten, ist unangemessen. Das Argument, Wörter mit der Endung Ling seien herabwürdigend, warum wegen China? Ach nee, weil auch Feigling oder Dümmling so enden, lässt er nicht gelten. Schließlich gäbe es auch Liebling. Ach, ist das nicht schön, was die sich da um Probleme kümmern. Ehrlich, die rechtfertigen ihr Gehalt mal so richtig und die ganzen Fördergelder, die bekommen, ne, das sind die wichtigen Themen. Ne? Also die, ach, was soll man dazu einfach nur sagen? Ich fand es einfach eine lustige Meldung, dass sie einfach da an der Präzision der Sprache festhalten und sich diesen Flüchtlingsstatus nicht verwaschen wollen lassen, was ja gerechtfertigt ist. Ne? Das zeigt einfach nur, wie absurd dieser ganze Blödsinn ist. Geflüchtete. Ja. Ja, sicher. FlüchtlingInnen. How a new generation of gamers is pushing for inclusivity beyond the table. Stimmt, keiner kauft mehr Spiele, wenn sie nicht durchgegendert sind. Oder? Genau. Oder andersrum. Ja, genau so ist es. Also es wird alles besser jetzt, dadurch, dass das alles jetzt diverser wird. People of color and women have always been part of the tabletop RPG culture, sagt Stephen Dashiell von der American University. Aber jetzt durch diese Internet-Popularität kriegen die ja viel mehr Sichtbarkeit, weil die ja in so YouTube-Streams da sitzen. Ja, du, ich weiß nicht, Stephen, aber ich habe nie Sichtbarkeit durch Rollenspiel bekommen. Warum kriegen die jetzt? Also, weil ich habe das zu Hause gemacht mit Freunden und so. Was ist das für ein Unsinn, wenn du dann erzählst, ja, das war irgendwie immer so und bla, und jetzt kriegen die mehr Sichtbarkeit. Warum? Weil das jetzt auf einmal sichtbarer ist oder was? Warum? Ich weiß nicht genau, wo da die Entwicklung ist. Growing up and acculturated as other on several axes of my identity, my brain automatically defaults to that. Also dieser Mensch hier, der ist schwarz und Mitglied der LGBTQ-Buchstabensuppen-Community. Und er sagt halt, weil ich immer der andere war, ist das, fühlt sich das für mich richtig an, auch wenn das manchmal unangenehm ist oder so. Aber es ist halt so, wie es ist. Und ich habe kein Trauma damit, als der andere zu gelten, sondern ich finde, das ist eine Gelegenheit zu spielen und zu sagen, was, wenn anders zu sein irgendwie mit lustigen Benefits kommen würde. Ja, darum geht es bei Rollenspielen, ja. Ja. Oder es gibt so Community-Events, dann sagen sie, die waren halt sehr, sehr, das war eine reine Monokultur, das waren nur weiße Männer und hätten dann auch wieder die Leute halt raus. Aber die neue Garde der Hobbygeeks, die sind highly aware, also hoch aufmerksam. Und wenn sie nicht selber BIPOC sind, dann sind sie Alliierte. Weil es darum ja in einem Fantasy-Rollenspiel geht, ne? Dass du die Hautfarbe von den Leuten, die die Würfel werfen, in irgendeiner Form thematisierst. Ja. Ja, diese Player, und dann gibt es noch die Bösen, die halt Oldschool-Roleplaying vorziehen und sagen, es gibt weiterhin gute und böse Gegnerrassen, die halt böse sind, weil sie böse sind. Und sie idealisieren die Vergangenheit und natürlich weiß unser Gelehrter von der Universität auch, dass das halt natürlich wieder der weiße maskuline Blick auf die Welt ist. und so weiter und so fort. Und dann wird Gary Gygax, der Erfinder von Dungeons and Dragons, nochmal durch den Dreck gezogen. Wird gesagt, er sei ein biologischer Determinist und er habe geglaubt, verschiedene Rassen von Menschen seien verschieden befähigt und könnten verschiedene Dinge und so. Dazu sind Quellen angegeben. Ich habe mir die Quellen angeguckt. Also vor allem interessiert hat mich das mit den, dass halt verschiedene Rassen verschiedene Dinge können. Das ist ein Verweis auf eine Ausgabe des Dragon Magazin. Ohne weiteren Hinweis, wo dieses Zitat zu finden sein soll. Ich habe das quer gelesen, ich habe es nicht gefunden. Das Zitat zum Thema Self-Described Biological Determinist habe ich mir auch angeguckt. Da sagt er so ungefähr, dass Frauen weniger Oberkörperstärke haben als Männer, so ungefähr. Also, und dann werden hier ganz irre Sachen herangezogen, wie zum Beispiel, dass im ersten D&D konnten ja Elfen und Halbelfen und so, die konnten nicht genauso viel Stufen aufsteigen wie Menschen. Und da sieht man ja schon, ich meine, klar, weil ist der Rassismus ja praktisch schon zur Tür rein. Ne? Dann wird noch gelobt, dass halt diverse Firmen halt sich gebeugt haben und sagen, ja, wir werden jetzt irgendwie eine Quote einführen. Auf unseren Bildern sind jetzt ab jetzt so und so viel Schwarze und Asiaten drauf. Und wir werden irgendwie in den Büchern auch machen, was ihr wollt. Ja, ja, bitte, bitte, die sind alle ganz toll. Und sie hoffen sogar, dass diese Monetarisierung, über die wir letzte Woche, glaube ich, gesprochen haben, von D&D, dass das jetzt noch besser wird und noch toller. Und ich hoffe, sie ersticken hinter den Mauern von One D&D langsam und qualvoll. Also metaphorisch gesehen geht ihnen einfach die Luft aus, weil da nämlich nicht mehr die Leute sind, die kreativ sind, sondern nur noch Leute, die konsumieren. Und das, was sie da kriegen werden, wird Shovelware sein. Tschüss. Und hier haben wir noch eine humorige Geschichte. Wenn du das Bild vielleicht kurz ganz in den Blick scrollst, sodass unsere genau da unten, ja genau, das reicht doch schon. Also das ist hier die Convention MacFest und die haben halt in ihren das sind so Hotels und in den Gängen stehen halt solche Wegweiser und wir sehen hier einen Wegweiser, der halt so ein Pathfinder Freeplay in einem bestimmten Zimmer schickt und da oben drüber ist auch noch irgendwie, muss man links gehen, muss man rechts gehen und darunter steht halt Kotakus journalistische Integrität. Und daneben ist eine Lupe abgebildet mit einer 404 drunter. Also der klassische Fall von Kotakus journalistische Integrität war nicht zu finden. Ein lustiger kleiner Gag. Ich denke, viele Leute, die an dem Schild vorbeigekommen sind, haben dann auch gekichert. Aber irgendwer hat halt gesagt, oh, das riecht nach Gamergate. Hat ein paar Leute auf Twitter zusammengetrommelt und am Ende ist MacFest kniend auf dem Boden ein paar Schritte zurückgerutscht und hat gesagt, es tut uns alles ganz schrecklich leid. Wir werden nie wieder einen leichtfertigen Witz über Kotaku machen. Hilfe, Hilfe. Ja, weil so viel, es gibt ja keine Cancel Culture, aber man darf halt keinen Witz machen, wenn die Leute, die Cancel Culture machen, einen nicht canceln sollen. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Versteht ihr doch alle. Desinformation, ein überschätztes Problem? Ja, Kommunikationsforscher zur Studienlage. Die haben einige Kommunikationsforscher sich zusammengetan und zusammen einige Metastudien zu den Begriffen Desinformation, den sozialen Medien und im allgemeinen Nachrichtengeschehen angenommen. Und die haben ein paar Punkte gemacht. Ich habe hier aus Versehen den Deutsche Welle-Artikel eingereicht. Ich hatte eigentlich das Thesenpapier von denen, aber egal. Ich lese mal kurz draus vor. Öffentliche Desinformationsdebatte läuft am Stand der Forschung vorbei. Vor allem bei der Verbreitung von Desinformationen ergibt sich langsam ein wissenschaftlicher Konsens, der dem Mediennarrativ widerspricht. Forschende klären Hintergründe und betonen, dass Desinformation oft weniger weit verbreitet ist als gedacht. Desinformation ist ein fast allgegenwärtiges Thema im politischen Diskurs, gerade im Kontext von Wahlen wie der bevorstehende Zwischenwahl in den USA, aber auch in Zeiten von Konflikten wie Ukraine-Krieg besondere Aufmerksamkeit erfährt. Doch die öffentliche Wahrnehmung scheint manchmal nicht dem wissenschaftlichen Konsens zu entsprechen, insbesondere was Verbreitung und potenzielle Gefahr von Desinformation angeht. Ja, um es kurz zu sagen, es ist kein großes Problem, es ist ein marginalisiertes Problem, mit dem sich sehr leicht Schlagzeilen generieren lassen kann. Dann gab es noch ein paar Statements, die rausgegeben wurden, die dann Presse zitiert werden konnten. Also Frage-Antwort-Style von verschiedenen Beantworten. Was wird in der Forschung derzeit unter Desinformation verstanden? Gibt es eine Definition und inwiefern unterscheidet sie sich von dem, was landläufig unter Desinformation verstanden wird? Lange wurde unter Desinformation der Versuch ausländischer Mächte verstanden, mittels der gezielten Verbreitung falscher oder verzerrter Informationen in die politischen Prozesse eines Landes einzugreifen. Heute ist unser Verständnis von Desinformation breiter. Es schließt auch die Kommunikation inländischer Akteure ein. Üblich ist es heute, dass mit Desinformation die bewusste Verbreitung falscher oder irreführender Informationen gemeint ist. Es zählt also das Bewusstsein und die Absicht des Absenders. Das landläufige Verständnis von Desinformation ist diffus. Viele Bürger und Medien bezeichnen Inhalte, die sie nicht glauben oder die sie als irritierend empfinden, schon als Desinformation, gerade in sozialen Medien. Darum sind Umfragen wenig aussagekräftig, die Bürger einfach danach fragen, ob sie Desinformation gesehen haben. So, das ist nämlich der erste Punkt. Dass gesagt wird, oh, hier ist so viel Desinformation, das orientiert sich halt nicht an ja, wissenschaftlichen Kriterien, sondern, ja, wie es gerade gesagt wird, Leute sehen halt Nachrichtenmeldungen, die ihnen nicht gefallen, automatisch als Desinformation so, ne? an und geben an Desinformation gesehen haben in Umfragen. So, wie verbreitet ist Desinformation in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Wie viele Menschen sehen Desinformation, wie viele teilen sie? Studien, die das Informationsverhalten von Bürgern analysieren, finden, dass nur ein winziger Anteil dessen, was sie im Internet sehen, als Desinformation betrachtet werden kann. Wir sprechen hier von deutlich weniger als 1%. So. Ja, 1% kann nach wissenschaftlichen Kriterien als Desinformation angesehen werden. Alles andere. Hinzu kommt, dass die meisten Bürger Social Media nicht als vertrauenswürdige Informationsquelle betrachten. Skepsis gegenüber Informationen auf Social Media Plattformen ist sehr groß, selbst wenn die Informationen eigentlich aus einer seriösen Quelle stammen. Desinformation ist ungleich verbreitet. Es ist eine kleine Minderheit der Internetnutzer, die sehr viel Desinformation sieht und auch selbst verbreitet. Wir reden hier wieder von einem einstelligen Prozentbereich. Es ist ein riesiges Problem. Wie viele Millionen haben wir gegen Desinformationskampagnen allein dieses Jahr ausgegeben? Und wie viele davon sind Gala-Artikel? Tja, inwiefern hat die Verbreitung von Desinformation in den vergangenen Jahren zugenommen? Es ist schwierig zu beurteilen, weil die Forschung zu Desinformation, wie wir sie heute verstehen, erst seit 2016 substanziert wird. Nur wenige Studien erfassen wirklich die Verbreitung von Desinformation. Das war ein Zufall, aber warum gerade seit 2016? Keiner weiß es. Seltsam, ne? Ja, es bleibt ein ewiges Mysterium, glaube ich. GG lässt grüßen. Das Grundgesetz meine ich natürlich. Ja, ausgelöst durch die Wahl Donald Trumps und Brexit ist dieses Thema in Medienforschung und Politik heute sehr viel mehr vertreten. Ja, aber nicht aus Gründen, dass es mehr Desinformation gibt. Ja, was war hier noch eine interessante Aussage? Nee, das war es eigentlich schon. Ganz wenig. Wie groß würden Sie das Problem Desinformation derzeit einschätzen? Es gibt Desinformation aus dem Bund und aus dem Ausland, aber es gibt keinen Anlass, unsere Demokratie dadurch als gefährdet zu betrachten. 1%, dachte ich, ist die Größenordnung. Ja. Ja, also. Ja. Gesagt, nö, das ist auch Konsens. Also es sind 5 verschiedene Leute, die da immer auf diese Fragen antworten. Die sagen mehr oder weniger alle das Gleiche, nur anders ausformuliert. Gucke, was hier noch interessant war, was formuliert wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gegenwärtige gesellschaftliche Debatte das Problem Desinformation gleichzeitig überschätzt und unterschätzt. Sie überschätzt die Gefahr, die von gefälschten Nachrichtenwebsites ausgeht, die im Internet vermeintlich zu Falschmeldungen verbreiten und größere Nutzergruppen über Social-Media-Kanäle komplett in den Bann ziehen. Im gleichen Zuge unterschätzt sie durch diesen verrutschten Fokus das Ausmaß strategischer Fehlinformationen in der alltäglichen Kommunikation durch etablierte gesellschaftliche Akteure. Stichwort Marketing. Eine wesentliche Schuld darin kann meiner Meinung nach der Vokabel Fake News zugeschrieben werden, die oft synonym zu Desinformation verwendet und gedacht wird, aber maßgeblich dazu beiträgt, den Fokus auf genannte Weise zu verschieben. Also das meiste, was man an Desinformation mitbekommt, ist politische Kommunikation und Marketing. Wer hätte es gedacht? Werbung ist nicht eindeutig. Aber das wird von Leuten halt nicht wirklich als Desinformation aufgefasst, weil das ist ja Werbung. Und der politische Diskurs wird halt genannt, würde dadurch nicht beeinflusst werden können, weil weniger als 1% des Kommunikationsverhaltens sich darauf zurückführen lässt und deswegen halt nicht meinungsbildenden Charakter hat auf signifikante Bevölkerungsgruppen, insbesondere vor Wahlen. Ja, also Desinformation, ganz schlimmes Thema, böse, böse, wir werden alle sterben. Ja, was sonst auch. Mehr Geld für die guten NGOs, bitte. Juhu. Tja. Ah, England. Was haben die schönen Affen, unsere Verwandten von der Insel denn jetzt schon wieder angestellt? Hier haben wir ein Schreiben, das angeblich von der Metropolitan Police kommt. Und da wird jemandem vorgeworfen, sozusagen, hallo Mr. Goddard, 4. August haben Sie auf Twitter unter Ihrem Account bla bla das und das gepostet und einen Kommentar darunter gesetzt über die Rainbow Pride Flaggen, die LGBT-Community repräsentieren. Diese Kommentare zielten speziell auf die LGBTQ-Community und werden von uns als grossly offensive eingestuft. Und deshalb sind sie nach hier Sektion 127 des Malicious Communication Act von 2003 halt verdächtig sozusagen. Deswegen laden die Leute hier den Herrn Goddard ein zu einem freiwilligen Interview, damit sie weiter mit ihm darüber sprechen können. Das kann jederzeit durchgeführt werden. Der Beamte schlägt ein Datum im Januar 2023 vor. Wenn wir nicht von Ihnen hören innerhalb von 10 Tagen, werden wir diesen Fall weitergeben zur Prüfung für die Strafverfolgung. Ja, aber man muss sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Also ich weiß, in England, das haben die, haben auch so Hausbesuche gemacht, ne? Ja, ich meine, kann man sich dann aussuchen, ob man dann lieber Airstrip One oder wie heißt das in V wie Vendetta? welche dystopische Diktatur in Großbritannien man dann möchte. Ja, stimmt. Ja. Und es wäre vermessen zu glauben, dass wir nicht irgendwann auch so Briefe von unserer Polizei kriegen. Ja, aber jetzt lernen wir es hier. Nämlich Hass ist keine Meinung. Freiheit für alle heißt Hass bekämpfen. Und das hängt heute überall in Berlin. Hier ist eine grüne Politikerin. Ach, mit dem Slogan Hass bekämpfen. Wissen wir alle genau, was gemeint ist? Wow, jetzt glaube ich, jetzt wird alles besser, oder? Alles, jetzt, das alles ist der Schritt. Und das kann überhaupt nicht negativ sein. Das muss super sein, weil Hass ist schlecht, ne? Und das wäre auch Elon Musk einen Gedanken wert. Na, Elon, denk mal drüber nach, Hass bekämpfen. Guck mal, aber auch wie von oben runter, knowingly, ja, sie in die Kameras merkt. Also, es muss diese weibliche Toxizität sein. Hass bekämpfen, Zeit für Grün. Ja, entscheidet euch. Eins von beidem. Mann, immer diese Leute, die sich widersprüchliche Dinge. Ich wünschte, die Sonne schien und es regnete. Ja, super. Juhu, Verschwörungsmythen von Elon Musk. Story Endlich. Hour. Ja, nee, guck mal, die Tagesschau, das weitwunde alte Geschütz hier, versucht jetzt nochmal sich gegen die Konkurrenz zu wehren. Ja, der Narrativretter. Der Narrativretter der Tagesschau ist wieder. Wir versuchen es jedenfalls, ne? Ist wieder aufmerksam geworden, dass er hier ein Narrativ zu retten hat, weil es entgleist, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt. Und hier geht es jetzt um die Twitter-Files und da sagt der Herr Siegelow unter anderem, dass das ja... Kann der Herr Siegelow mal mit dem Mund weit aufmachen und auf die Kamera zeigen, bitte? Ich meine, das ist doch ein Vorzeige. Wie viel klonen die irgendwo? Werden die Bärte irgendwo gewoben von indischen Frauen und dann angeklebt, oder? Ja, die haben ja wahrscheinlich alle den gleichen Coiffeur. Die müssen nur einmal im Monat vor die Kamera gehen, dann kriegen sie den Friseur. Vielleicht kennen die alle den Habeck. Vielleicht kennen die alle den Habeck und dürfen bei seinem Friseur. Nee, das war der Fotograf. Ne? Der Friseur war die Baerbock. Ei. Ja, ich habe beim Lesen auf jeden Fall gedacht, das ist vielleicht alles Mögliche schon bekannt gewesen. Aber es ist ja eben auch verhindert worden, das weiterzutragen. Das war doch der Skandal. Das meiste ist schon lange bekannt, als wenn das irgendein Kriterium wäre bei sowas. Ja. Ja, da fragt man sich ja noch mehr, warum es die Leute nicht interessiert. Also, ja, vor allem das meiste war zwar bekannt, aber die Medien und ihre Freunde haben die ganze Zeit geschrien, das stimmt nicht, gib doch mal Beweise. Jetzt kriegen sie Beweise. Stimmt nicht, die Beweise sind von Elon. Oder stimmt nicht, die Beweise sind vom letzten Jahr. Hallo, Current hier. Ja, da werden bei Twitter werden vermeintlich unliebsame Meinungen und Nutzer mindestens in ihrer Reichweite eingeschränkt, sagen die Leute, die sich von früh bis spät darüber aufregen, dass hier Musk jetzt diese unliebsamen Meinungen, die nicht mögen, nicht lieben, wieder nicht in der Reichweite einschränkt, sondern denen ihre Plattform, ihre Bühne wiedergibt. Ne? Also. Aber ja. Die haben nur ihr Mastodon. Das Twitter aber auch mit Geheimdienstorganisationen, staatlichen Akteuren zusammengearbeitet hat, der stört euch gar nicht, ne? Aber das ist ein Narrativ, das in den USA von verschwörungsideologischen und rechten Kreisen bereits seit Jahren verbreitet wird, die jetzt wissen, dass sie recht hatten. Aber nein, es wird bedient. Ein unwürdiges Framing ist, ne? Es wird bedient. Er bedient die Verschwörung ganz bewusst. Dabei sind das inhaltlich kaum neue Erkenntnisse, das meiste ist schon lange bekannt. Genau, ja, die Verschwörung wird bedient mit keinen neuen Erkenntnissen. Genau, und der Laptop von Hunter Biden. Bring mal neue Beweise. Der Laptop von Hunter Biden. So wird das in Twitter-Files unter anderem die Geschichte mit dem Laptop von Hunter Biden wieder aufgewärmt, ja. Weil wir jetzt wissen, dass das alles eingeschränkt wurde. Genau, dass eben nie richtig runtergekocht ist, ne? Die Geschichte ist ein, der immer so ein bisschen behauptet, das wäre nicht ganz wahr und so weiter. Ja, und hier, wie der im ersten Satz gesagt hat, der Skandal blieb bisher aus. Ja, weil könnt ihr euch, Journalisten nicht drüber schreiben. Hier könnt ihr euch den Konjunktiv sparen, weil das wird ja von niemandem bestritten, dass der Laptop von ihm abgegeben, aber nicht abgeholt wurde. Noch aufgefahren, ein paar Konjunktive. Und das war so ganz komische, an einer Stelle hat er eine ganz komische Person zitiert mit einem Verein, Polyfair oder so ein Scheiß, nie gehört. Warum sollte die irgendwie eine relevante Stimme dazu sein? Ne? Warum sollte ausgehen, die sich jetzt dann so doll auskennen oder so? Das wird irgendwie nicht begründet. Ja, New York Post wurde ja nicht von Hacking, wurde nicht mit Hacking übergeben. Ja, und was er jetzt hier nicht erzählt ist, dass sie den meisten Kram ja an dem Jack Dorsey auch noch vorbeigeschmuggelt haben. Ja, das ist die Qualität. Es wurde gesagt, wir wollen das unterdrücken. Wir haben Hinweise bekommen vom FBI, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass sowas kommt. Deswegen wollen wir das unterdrücken, aber wir können das nicht rechtfertigen mit unseren Terms of Service. Deswegen nehmen wir jetzt Begriff des Hackings mit rein und sagen, das sind einfach Daten, die aus irgendwelchen illegalen Hacking-Aktivitäten rausgekommen sind und dann können wir es sperren. Was halt der Vorwand war, damit man es überhaupt machen konnte, weil selbst nach eigenen Regeln wäre das nicht gegangen. Mhm. Und dass das so hinten durch die Brust ins Auge gemacht wurde, das wurde halt vom Jack Dorsey erstmal, es wurde zumindest nicht aktiv kommuniziert. So, ja, sagen wir mal so. Der hat das halt hinterher rausgefunden, hat nachgefragt, was ist denn da los? Was macht ihr da? Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Und diese ganzen internen Sachen sind ja jetzt bei den Twitter-Files veröffentlicht worden. Ja, wenn ich mir das jetzt angucke, dann das, was sie mit Regierung übersetzen, das heißt ja wahrscheinlich Government. Und FBI oder so ist im Amerikanischen ja auch Government. Also passt das auch nicht so richtig, was ihr hier sagt, liebe Tagesschau. Wenn ihr behauptet, Musk hätte gesagt, dass die Regierung gesagt hat, dass sie das nicht verbreiten dürfen. Also... Regierung, ja. Ja, sehen wir auch oder er hat ja hier nochmal genau das mit dem Trump auch nochmal so dargestellt. So ganz komisch, aus den Fall, es ging ja vor, wie schwer es das Unternehmen getan habe. Entscheidungen wie die damalige Sperre des Kontos von Trump eben nach dem Sturm auf das Kapitol zu fällen, ja, das kann ich mir vorstellen, dass sie sich schwer getan haben, weil da war er ja auch nichts, ne? Er hat ja nichts gemacht, hat ja praktisch nichts damit zu tun gehabt. Das intern zum Teil sehr häufig hitzig diskutiert wurde, zeigt auch, dass Musks Vorwürfe einer politischen Zensur ins Leere laufen würden. Das ja, ist so irgendwie. Ja, nicht wirklich. Die hitzige Diskussion war, wie rechtfertigen wir das bloß? Ja, das war die hitzige Diskussion. Ja, genau, das war die Diskussion. Das glaube ich aber auch. Nicht, ob er jetzt gesperrt wird oder nicht, sondern wie drehen wir das, dass das irgendwie dann einigermaßen glaubwürdig wird oder so. Und das war schon ganz schön. Ne? Ach du Scheiße, guck mal hier. Ja, Mareile Ide, Leiterin Digitaler Kommunikation beim politischen Beratungsnetzwerk Polisfair. Ja. Keine Ahnung, warum sollte das jetzt eine relevante Stimme sein? Ja, das ist die Mareile. Das ist die Mareile. Die Höllenaufsicht ist das. Weiß ich nicht. Die holen sich jetzt hier als Stichwortgeberin oder wie? Keine Ahnung. Alter Schwede. Oh Mann. Kenn ich die. Woher muss ich die kennen? Ja, aber hat Mars vorhin im Stream schon erwähnt, dass diese Mareile, die Mareile halt aus Hannover. Die Höllenaufsicht. Ja, die Höllenaufsicht. Bei Twitter. Oh, ach so, die Höllenaufsicht. Ja. Da haben wir es, ne? In einer Zeit, in der so viel Desinformation in Klammern 1% verbreitet wird in den sozialen Netzwerken, ist es logisch, dass dort eine entsprechende Moderation stattfindet. Ja, das finden wir alles großartig. Der Besserwisser Miro Dietrich, der zitiert es auch noch, ne? Meine ich. Yes, war der nicht auch bei der Kahane-Stiftung? Und dass sie mit dem Geheimdienst in Kontakt stehen. Ist wenig verwunderlich, ja. Hat ja irgendwer mal erzählt, irgendwas von so einem Deep State war da die Rede, ne, was ja auch nur eine Verschwörungstheorie ist. Aber dass diese Leute dann da alleine Das ist die Regierung. Und Liaison Officers, die haben Büros in den Gebäuden von den Firmen. Das ist vollkommen, also das ist unbestritten, dass es so immer so ist. Es wurde nur mal gesagt, so, ja, das hat doch gar nichts zu bedeuten. Eine regelmäßige Termine hatten die ja vor allen Dingen mit denen, ne? Die haben sich ja drum gekümmert, auch um die Sachen mit dem Laptop und das Zeug. Also, dass sie keine Fans von Trump sind, ist ja auch irgendwie klar, ne? Aber ja, nee, gibt's alles gar nicht. Deep State, irgendwelche Leute da in den Geheimdiensten, die keine richtige Oversight haben, die da machen können, was sie wollen, die nicht gewählt sind von irgendwem. Das ist ja auch kein Problem alles. Sollen die doch regeln, was okay ist zum Wissen. Sie sind doch Experten, ja, für Desinformation. Alles super. Die Twitter-Files würden vielmehr zeigen, wie schwer es für die sozialen Netzwerke sei, den Spagat zwischen Meinungsfreiheit auf der einen und der Bekämpfung von Desinformation auf der anderen Seite hinzubekommen. Oh Gott, die Armen. Ja, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und die erwarten nur, dass es weiterhin in ihrem Sinne stattfindet. Und das ist alles, was sie wollen. Das Problem für mich ist einfach, dass ich das immer mit so einer verheulten Stimme höre, die klingt, als wäre es in einem Badezimmer aufgenommen, wenn die Frau redet. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, wer nimmt die denn ernst? Dass die auch noch die Treppe hochfällt? Das ist unsagbar. Die haben Shadowbanning übersetzt. Endlich verstehe ich, was es bedeutet. Schattensperre. Ja. Danke dafür. Miro Dietrich ist ja nicht bei der A-Stiftung. Das noch nicht ein Ableger ist irgendwie. Verstanden, dass bestimmte Nutzer oder Tweets in ihrer Sichtbarkeit und somit Reichweite eingeschränkt werden. Ja, und das finden wir auch gut, ne? Vor allem in konservativen Kreisen wird in diesem Zusammenhang oftmals der Vorwurf politischer Zensur laut. Ja, das ist ja auch quasi Zensur, wenn das keiner mehr mitbekommt, was sie sagen. Ja, aber es ist ja nur politische Zensur, wenn es Accounts machen, die nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Ne, weil wenn die gegen die Richtlinie verstoßen, hat das ja nichts mit politischer Einflussnahme zu tun. Hallo? Das ist auch komisch, ne? Was hat das eine mit dem anderen hatten zu tun? Hatten zuvor gegen die Richtlinie verstoßen. Ach so, wie die Taylor Lorenz oder wie? Ach nee, da war es schlimm. Die haben oft Rumor gepostet. Ja, oder die anderen Leute da hier, Matt Binder und die. Ne? Ja, und was für Regeln haben zuvor gegen die Regeln verstoßen. Diese Willkürregeln. Keine Zensur dann, keine Zensur. Ja. Warum hat sich unser Auswärtiges Amt dazu geäußert? Da gibt es ja keinerlei Anhaltspunkte dafür dann, dass das Zensur war. Sehr abwegig. Hier, die Marker sind aber nicht politische Überzeugungen, es sei denn, man zählt Verschwörungserzählungen wie die gestohlenen Wahlen dazu. Weil gestohlene Wahlen haben nichts mit Politik zu tun. Hallo? Ja, Aufregung kann er sich nur erklären. Mit der Unkenntnis vieler Menschen hier. Ja, da habe ich, die perfekte Quelle hier für euch. Die gestohlenen Wahlen hier. Ja. Geht nur im Hintergrund. Und gleich. So, jetzt. Ja, gestohlene Wahlen. Das ist ja nicht politisch. Wenn Nancy Pelosi sagt, our election was hijacked, there's no question. Ja. 2017. Hätte man die wohl damals sperren Schlechte müssen. Schlechte Autos. Sagen. Ja, hätte man sie wohl sperren müssen. Hätte man sie wohl shadowbannen müssen. Ja. Weil es ist ja nicht politisch, ne? Geht ja nicht. Es ist ja nur, wenn man so Sachen behauptet wie gestohlene Wahlen, ne? War das hier die Formulierung? Ja, gestohlene Wahlen. Ja, damals die Superrussen. Weil die Superrussen, die alles konnten. Es sei denn, man zählt Verschwörungstheorien wie die gestohlenen Wahlen dazu. Ja, hast du recht, Miro Dietrich, ist nicht politisch hier. Gestohlene Wahlen sagen auch andere Leute hier, wie die hier zum Beispiel. Our election has been hijacked. Bedeutet gestohlen, also. Not my president, sage ich nur. Die Aufregung über das Thema ändert sich, Dietrich, vor allem mit Unkenntnis vieler Menschen über die Mechanismen sozialer Netzwerke. Ja, ja, genau, wir brauchen die Experten von der AA-Stiftung, die uns sagen, wie die Mechanismen funktionieren. Anders ist das überhaupt nicht zu erklären, diese Aufregung. Wenn wir irgendwas machen, ist es alles okay. Wenn wir anders machen, ist es pfui, müssen mit allen Mitteln bekämpft werden. Wenn ihr was anderes behauptet, versteht ihr einfach die Mechanismen nicht. Genau, dann mach dich mal schlau auf der Google-Universität. Den Begriff Shadowbanning wies Twitter bereits 2018 als unpassend zurück. Was ist das denn für Geschichtsforschung? Kriegen sie jetzt vielleicht noch Probleme mit, ne? Weil das hat ja auch Dorsey da unter Eid vom Kongress ausgesagt, soweit ich weiß, dass es kein Shadowbanning gibt. Ja, aber es ist ja kein echtes Shadowbanning. Das ist ja nur, wenn der Staat den Kakao macht. Bei echtem Shadowbanning könnte laut Definition hingegen niemand außer dem Nutzer selbst seine Inhalte sehen. Also wenn nur 2% der Leute die Beiträge sehen können, ist es kein Shadowbanning, weil es ist ja nicht 100%. Das ist ja kein echter Kakao. Der Begriff Stalinismus ist im Zusammenhang mit der DDR unpassend, weil Stalin ja nie hier also Macht ausgeübt hat. Schon klar. Danke. Weitergehen, Tagesschau. Das ist übrigens, was wir da. Das ist der endgültige Übergang von Journalismus zu Propaganda, dieser Artikel im Endeffekt. Das ist hier ist wirklich nichts wahr drin. Nichts. Nee, lieber Miro Dietrich, deine ganze Existenz in der Öffentlichkeit ist eine ganz klare politische Kampagne, die eine Agenda verfolgt. Ja, ja, den sieht man immer in so Zusammenhang. In so Zusammenhängen. Nee, der hat sich nicht Journalisten ausgewählt. So. Die seine politischen Ansichten teilen. Der hat sich Meta Ibi ausgesucht und hier die Barry Weiss, ja. Also ja, das nicht alle wirklich, Dokumente wäre vielleicht auch ein bisschen viel gewesen, ne? Also, Mann. Das stimmt, glaube ich, noch nicht mal. Ich glaube, der hat ihnen das so rübergereicht, dass sie da reingucken können, was sie sich suchen, was sie wollen. Ja, die haben das dann ausgewählt, genau. Ja, da haben die auch drüber gerichtet. Ja, die haben kompletten Zugriff. Es sind manche Sachen geschwärzt, weil die halt, Kommunikation mit staatlichen Stellen stattgefunden hat, die einfach nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen. Das haben sie gesagt. Und sie haben gesagt, die einzige weitere Kondition, die denen gesetzt wurde, war, dass sie es halt zuerst auf Twitter veröffentlichen sollen, bevor sie es auf Blogs oder auf irgendwelchen Nachrichtenportalen veröffentlichen. Das waren die Einschränkungen, die sie bekommen haben. Prinzip, aber ansonsten voller Zugriff. Ja, und die geben das ja auch immer an die Journalisten, weil die ja wissen sollten, was sie da rausgeben können und was nicht. Also das haben sie auch dem Assange damals vorgeworfen, dass er den Kram selber veröffentlicht hat. Und da nicht einen Weg über irgendwelche Journalisten gegangen ist. Weil die das ja angeblich so gut wissen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, es ist Humbug, Herr Dietrich. Und dieses mit dem PR, ja, das ist auch ein schönes Narrativ, was du dir da geklaut hast, ne? Hier, die anderen, die machen Narrative, ne? Wir überhaupt nicht. Diese Scheiße, die wir bei der Washington Post und überall gelesen haben, das ist PR für Elon Musk. Das war die eine Woche auf Twitter. Jeder zweite Tweet, ja, die machen ja jetzt hier quasi PR für den PR, PR. Das ist PR für den reichsten Mann der Welt. PR, PR, PR. Ja, ist schon ziemlich unsinnig. In einer E-Mail an die Twitter-Mitarbeiter drohte Musk damit, jeden Angestellten zu verklagen, der internen Inhalte an die Medien weitergibt. Oh, genau das, was er gemacht hat. Oh, ja, also, ja, Arbeitsrecht Amerika, wissen Sie, kennen die sich sehr gut mit aus. Ne, dass man, wenn man gekündigt wird, dass man keine firmeninternen Daten weitergeben darf oder mit nach Hause nehmen darf oder so, haben sie ja auch noch nie gehört. Ne, weil. So was ist ja absolut unüblich. Verschwiegenheitserklärung. Jetzt bin ich gespannt. Musks politische Positionierung ist ja eigentlich relativ deutlich. Jetzt bin ich gespannt. Von der rechten Libertären bis hin zur rechtsextremen und verschwörungsideologischen Ecke. Rechtsextrem. Ganz bestimmt. Ja. Der war bei Joe Rogan. Genau. Ja, ja, waren Leute auch. Ja, eigentlich relativ deutlich. Ja, eigentlich relativ deutlich. Ja, eigentlich relativ deutlich. Ja, eigentlich. Eigentlich. Die Veröffentlichung passt nicht. Ich finde es schlimm, wie hier mit einem afroamerikanischen Geschäftsmann umgegangen wird. Dass die Regierung hinter verschlossenen Türen, ja, ey, die haben sich regelmäßig getroffen. Irgendwelche heimlichen Absprachen, ja. Ja, es ging noch um Geheimdienste und so. Das ist doch eh nicht so Direktregierung. Es stützt die Narrative. Och, es ist zum Kotzen, ey. Leute, seht es doch einfach mal ein. Ihr schreibt es doch auch in eurem Artikel, dass diese Sachen wirklich stattgefunden haben. Also, ja, aber, eben. Ja, das ist das einzige Ding. Ist, wir sprechen da öffentlich drüber. Aber jetzt werden die Leute sagen, ich habe auch eine Verschwörungserzählung. Und dann sagen die nachher, nachher ist die auch noch wahr. Und dann glauben die auch selber an die Sachen, an die sie sowieso schon glauben. Und dann werden wir alle sterben. Und dann steht er sich beleidigt und sagt, wussten wir aber schon. Hier der Artikel. Ne? Ach, oh, echt. Unmöglich. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Sammelsurium an Propagandatechniken hier in diesem Artikel. Reaktivierte unter anderem zahlreiche Accounts von reaktivierte, ja, das zeig mal, welche Rechtsextremisten und Antisemiten. Kanye West und Andrew Tate. Ja, den blöden Tate kann man nicht rausschmeißen. Oder was weiß ich, den West, ne? Das ist ein ganz schlimmer Antisemit, wahrscheinlich rechtsextremer Antisemit. An der britischen Untersuchung der britischen NGO Center for Countering zufolge stieg die Zahl rassistischer, homophober und frauenfeindlicher Tweets unter seiner Ägide rasant an. Ja, es ist einfach Blödsinn. Ne? Es ist einfach Blödsinn, weil die Leute das solche Zahlen haben wollen und irgendwas zählen. Vielleicht zählen sie auch gar nichts und behaupten das einfach nur, weiß man nicht. Ne? Da wurden jede Menge Leute, die da entsperrt, überhaupt keine schlimmen Sachen gemacht haben und die auch keine Rechtsextremisten und Antisemiten sind. Aber und Kanye West hat er doch extra gesperrt und sich auch noch dafür gerechtfertigt dann. Und also. Aber das ist halt dieses Ding. Ne? Die Leute haben halt, sind da mal, wir wissen ganz genau, wie wir das Overton-Fenster gestalten müssen, damit niemand irgendwelche bösen Gedanken in sein Gehirn bekommt, gibt uns Macht. Und dann setzen wir das um. So Tweets und so, die können zu komischen Sachen führen dazu, dass Menschen sich radikalisieren und der Hass dann letzten Endes auch in Daten mündet. Ja, aber das passiert nicht sofort. Jeden Black Lives Matter Account sofort damit sperren. Alle letzte Generations Accounts sofort sperren. Gesamte grüne Partei von Twitter tilgen. Ne, weil das sind alles Sachen, die dazu führen, dass Menschen sich radikalisieren. Ja, absolut. Und dieser Hass dann letzten Endes auch in Taten mündet. Das kann man auf diese Sachen auf jeden Fall auch alles anwenden. Und wenn ihr das so haben wollt, dann bitteschön. Na, also das, aber so weit denkt ihr halt nicht, weil das eine ist ja Liebe und das andere ist Hass. Und das eine rettet den Planeten und das andere halt eben nicht. Und deswegen ist alles fein. Und, alter Schwede, ey. Schöne Schlusswort für den Artikel, ey. Was ein Bullshit. Aber der ist, glaube ich, neu, der Typ, oder wie? Ne? Der das geschrieben hat? Nee, ich glaube, der ist nicht neu. Die Fresse kommt mir so bekannt vor. Aber mir kommt das vor, als wenn der Patti Gensing ihn gut angelernt hätte. Das ist genau seine Masche gewesen. Ja, dafür ist das Ding da, der Narrativretter halt. Ne? Dafür ist er da. Ja. Faktenerfinder schreiben die Leute ja viel. Ja, ich sage immer Narrativretter. Weil das ist ja wirklich immer so, immer wenn dir irgendwas entgleitet, dann gibt es einen Narrativretter-Artikel. Ich sage immer Fahnder, aber egal. Hier, ja, Free Speech Expression Statement, adopted by the MIT Faculty. Hier haben wir mal eine positive Nachricht. Es gibt etwas, es nennt sich die sogenannten Chicago Principles for Freedom of Speech and Freedom of Education und kommt von der Universität Chicago. Und da werden einfach bestimmte Sachen festgelegt, wie sich Universitäten positionieren können in der derzeitigen Cancel Culture Debatte, die in Amerika vor sich geht. Wo es ja öfter mal passiert, dass Professoren von Aktivisten bedrängt werden, weil sie unliebsame politische oder gesellschaftliche Messages haben. Oder irgendwelche Leute werden zu Debatten eingeladen oder zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Und dann wird der Protest dagegen gestartet, um zu verhindern, dass denen dort eine Bühne geboten wird. Und einige Universitäten haben diese Chicago Principles jetzt angenommen, um sich einerseits klar zu positionieren, dass sie solche Sachen nicht zulassen, aber andererseits auch, um einen Weg zu haben, medial mit diesen Aktivisten umzugehen. Und zwar wird hier im Endeffekt gesagt, gut, klar, hier Free Expression is necessary, not sufficient, is a necessary but not sufficient condition of a diverse and inclusive community. We cannot have a truly free community of expression if some perspectives can be heard and others cannot. Learning from a diversity of viewpoints and from the deliberation, debate and dissent that accompany them are essential ingredients of academic excellence. Also im Endeffekt, man kann nur Vielfalt haben, wenn man Vielfalt der Ideen auch zulässt und nur in einer Debatte, wo es halt auch klare gegenteilige Meinungen gibt, kann ein Erkenntnisgewinn erfolgen und das kann da, nur alleine das führt zu einer Academic Excellence, also zu Exzellenz in der Wissenschaft und in der Forschung. Und Free Expression promotes creativity by affirming the ability to exchange ideas without constraints. It not only facilitates individual autonomy and self-fulfillment, it provides for participation in collective decision-making and is essential to the search for truth and justice. Also wenn man muss diese Freiheit einfach haben, ansonsten kann man nicht zu sinnvollen Ergebnissen kommen bei kollektiven Entscheidungen und es ist wichtig, um die Wahrheit zu finden und Gerechtigkeit in der Wissensforschung zu haben. So, Michigan Institute of Technology does not protect direct threats, harassment, plagiarism or other speech that falls outside the boundaries of the First Amendment. Das ist hier quasi der Disclaimer, mit dem man den Aktivisten den Boden wegziehen soll. Moreover, the time, place and manner of protected expression, including organized protests, may be restrained, so as not to disrupt the essential activities of the Institute. Das ist einerseits eine Klausel, dass sie sagen, okay, wir wollen die Proteste, die stattfinden dürfen, einschränken dürfen, damit der normale Betrieb weitergehen kann. Aber wir halten uns halt auch noch das Hintertürchen offen, wenn eine Veranstaltung ein zu großes Karussell dreht, dass wir das nicht unbedingt prominent promoten müssen, sondern vielleicht vom Datum oder von dem Austragungsort an einen Nebenschauplatz legen können, um weniger kontrovers zu werden. Also das ist so der einzige Punkt, wo man sagt, okay, die lassen sich ein Hintertürchen offen, wo sie dann doch die Sache noch ablehnen können. Aber generell sagen sie, dass sie sich dazu verpflichten, allen Leuten eine freie Bühne zu bieten. A commitment to free expression includes hearing and hosting speakers, including those whose views or opinions may not be shared by many members of the MIT community and may be harmful to some. Das ist ein wichtiger Satz, weil hier gesagt wird, es geht nicht nur darum, dass wir anderer Meinung sind, sondern es geht auch darum, dass, wie wir es vorhin hatten, ne? Hass und Hetze im Netze führt zu Gewalt in der echten Welt oder was auch immer, zu Radikalisierung oder sowas, dass hier explizit gesagt wird, ja, selbst wenn es harmful to some sein könnte, werden wir das trotzdem plattformen. Das ist ein wichtiges Statement, weil das ja auch immer ein Argument ist, was gegengebracht wird, warum man die Sachen canceln sollte, weil halt irgendwer darunter leiden könnte. Und Debate and Deliberation of Controversial Ideas are hallmarks of the Institute's educational and research missions and are essential to the pursuit of truth, knowledge, equity and justice. Ja, also die Debatte und das Reflektieren von kontroversen Ideen sind essentiell, um den wissenschaftlichen Betrieb fortführen zu können. So, das sind ja an sich Sachen, die sind waren früher selbstverständlich und jetzt müssen sie so ausformuliert werden, verklausuliert werden und auch noch mit so ein paar Haken versehen werden, dass das jetzt hoffähig ist in der akademischen Welt in Amerika. Wie gesagt, das kommt von Chicago. Es gibt ein paar Universitäten, die sich der Sache schon angeschlossen haben. MIT hat sich jetzt auch angeschlossen als eins der prominenten Universitäten in Amerika. Ne? Und hoffentlich werden sich weitere dieser ganzen Bewegung anschließen, weil sie dann einerseits halt einen Rahmen haben, wie sie sich gegen diese Aktivisten wehren können, aber andererseits halt auch eine Plattform bieten können für akademische Meinungen, die nicht dem Mainstream entsprechen oder dem politischen Narrativ oder dem kulturmarxistischen Narrativ, sage ich jetzt einfach. Ja, eine erfreuliche Entwicklung. Mehr davon bitte. Ja. Aktion von MIT. Aber wie kompliziert man das machen muss, ne? Das kann man halt auch wirklich lesen, wenn man den Text liest. Da sind halt sehr viele Füllsätze, die in den Disclaimern immer drin sind. Aber bei bestimmten Sachen fallen mir direkt halt 5 Sachen ein, wie bei dieser Formulierung it may be harmful to some. Ja, das hat man schon bei zig Veranstaltungen gehört, als Begründung, warum sie halt abgesagt werden sollten von den Institutionen. Ja, finde ich gut. Also nochmal, die Chicago Principles sind das. Ja, und es gibt hier wohl ein paar Leute, die Beschwerde eingelegt haben gegen Jordan Peterson und seiner Psychologie-Zulassung und das wird da wohl jetzt ernst genommen. Man hat ihm jetzt gesagt, was die konkreten Vorwürfe sind und es geht um Tweets, die er schreibt und Auftritt bei Joe Rogan und solche Dinge. Und er hat das zwar selber auch verteilt, aber ich habe mich hier für diesen Thread von so einer Journalistin entschieden, die natürlich der Meinung ist, dass das alles total gerechtfertigt ist. Und wir haben hier so Sachen wie hier ging es um den Trucker-Protest und dass da hier in diesem einen Ausschnitt von so einem Polizisten die Rede war von den Protestleuten, da die Kinder wegnehmen. Und darüber hat sich Peterson halt dran gestört, warum man denen die Kinder wegnehmen soll. Und das ist natürlich böse, weil Psychologists have to report when a child is in need of protection. Ja, aber ist das da jetzt wirklich gegeben? Und er aus der Ferne sich nur darüber wundert, dass irgendwelche Polizisten davon reden, den Leuten die Kinder wegzunehmen. Die klammern sich auch wirklich an jeden Strohhalm, den sie irgendwo finden, oder? Es ist richtig schlimm. Ich meine, der Typ, da geht es um die Ärzte, die Kinder behandeln, nicht um irgendwelche Psychologen irgendwo auf der Welt. Vor allem hat sie in ihrem Tweet da auch einen Screenshot von Jordan Petersons Tweet drin. Und im Tweet steht halt drin, okay, von wem, wohin, wie lang, so, denkt das nochmal drüber nach, Kanadier. So. Das ist eine schlechte Entscheidung. Wow, er hat gesagt, etwas sei eine schlechte Entscheidung und weitere Fragen gestellt zu den Details. Strafe. Ja, da kann ja nur die Strafe auf dem Fuße folgen. Ne? Also. Richtiger Psychologe hätte das nie getan. Ja. Also Weltraumaffen, 8 Uhr abends. Hi. Hallo OPEX. Das zählt auch. Weltraum OPEX ist da. Juhu. Echte Psychologie ist noch nie versucht worden. Ja, ich glaube auch. Und der andere meint die Profession, weil er über Dinge redet, die außerhalb seiner Kompetenz sind. Ja, das ist das Gleiche, das ist der gleiche Unsinn, wie sie ihn über die Frau Vollbrecht erzählt haben. Ne? Also da hat man schön gelernt, jenseits des großen Teichs, wie man das macht. Offensichtlich. Das ist aber schon so irgendwie no true psychologist fallacy, weißt du. So. Der ist aber nicht ein echter. So, der darf darüber nicht reden. Der hat einfach nur Fragen gestellt. Und sie schreibt hier natürlich auch, dass Peterson sagt, diese Leute wären keine Patienten von ihm gewesen. Also, die den da jetzt beschuldigen, es wären quasi auch Falschanschuldigungen. Und dann hier mit Justin Trudeau und irgendeinem früheren Assistenten von dem. Und den hat er als Prick und Stunningly Corrupt bezeichnet. Und ihm gesagt, er soll aufpassen. Ja, wobei, ja, das legen sie jetzt so auf, aufpassen, weil er ihn holen kommt oder was. Aber ich meine, aufpassen, was man für ein Bullshit von sich gibt oder so, kann man den Leuten ja sagen. Und auch diese Sachen, die ich hier sehe, ich habe auch mal geguckt, die Tweets sind auf jeden Fall alle echt. Ne? Also das ist nichts irgendwie, das sind ja alles Screenshots. Und hier hat er zum Beispiel der Trudeau, das ist ja abgeschnitten, dem hat er, der Trudeau hat gemeint, so, ja, hier, die Trucker-Proteste irgendwie, die halten unseren Staat irgendwie auf. Und was Peterson damit meint ist, und die sollten aufhören, und was Peterson natürlich damit meint ist, dass er derjenige ist, also Justin Trudeau, der da alles aufhält und damit aufhören soll. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also, das ist eine schöne Wortverdrehung, also im Mund rumdrehung auch noch hier. Das ist nett. Das geziemt sich. Tja, man darf auch nicht vergessen, was bei diesem Trucker-Protest passiert ist. Ne? Die Leute, die wurden von den Strafverfolgungsbehörden identifiziert und dann wurde denen über die Finanzbehörden wurden denen die Konten gesperrt. Ne? Das sind schöne demokratische Methoden, ne? Den Demonstranten die Konten zu sperren. Ja, und hier ist irgendwer, der sagt, wenn ich nur ein Zehntel von dem machen würde, was Peterson macht, dann würden die Leute, ja, wie sagt man, would be all over me, also die würden mich zerfleischen oder so. Würde mich fertig machen. Wer weiß. Das ist auch wieder eine Interpretation. Ja. Vielleicht wird er dann attraktiv für die fürs gegenteilige Geschlecht und das meint er mit all over me. Ja, kann sein. Aber es ist auch eine Meinung von irgendwem halt, ne? Ja, und hier ist einer, der sich Zay-Zen nennt und Peterson nennt ihn da drauf ein Ding. Ja, sorry, also das habe ich schon von vielen gehört, dieses Zay-Zen, das ist ja auch kein Pronomen für Menschen. Also, und dass sie dann sich damit als Ding identifizieren selber, das ist einfach nur eine Retourkutsche da drauf. Das ist nicht, dass er jetzt meint, dass diese Leute wirklich keine Menschen wären, sondern das bezieht sich auf diesen Quatsch, sich als Sehsem zu bezeichnen. Ja, aber so Pronomen sind halt auch Sehsem onal, weißt du. Das ist aber doch auch eh für die dritte Person, also wenn man über die Leute redet und nicht mit denen, oder nicht? Das ist eigentlich eine Mehrzahl. Ja, das ist okay in dem Fall, aber kannst du halt ja was anderes, kann ja auch Xi sagen oder sowas. Ja, weißt du, aber dann geht man halt irgendwie vom Schlimmsten aus, weißt du, weil Jordan Peterson hat überhaupt keinen Mehrwert für sich oder für irgendjemanden, indem er unironisch Leute als Gegenstände bezeichnet. Der sagt es eben, weil die Person sich selbst weder als er noch als sie identifiziert und als etwas, als Wesen, okay. Dadurch geht er ja der Identität der Person ja mit, wenn sie sagt, so ja, ich bin weder er rausgearbeitet. Lass mich mal weitermachen. Und dann hat ja jemand gesagt, dass er seine Alt-Right und Dread Army of the Night auf ihn schickt. Aber dahinter steht natürlich in Klammern, oder es sind normale Menschen, die einfach ihr Leben in den Griff kriegen wollen, ihren Zimmer aufräumen und sich mit ihren Familien vertragen wollen. Und das ist natürlich auch als Anspielung darauf gemeint, wie die Leute da abgehen und wahrscheinlich diese Person hier auch drauf abgegangen ist, der er das als Antwort geschickt hat. Dass die ja behaupten, er hätte, würde irgendwelche Alt-Right-Leute irgendwie befehlen. Ja, in der Tat. Und das wären seine Follower und darauf ist es natürlich eine Anspielung. Aber hier heißt es so, ja, er hat damit gedroht, seine Alt-Right-Follower auf den zu hetzen. Ja, ganz bestimmt, Leute. Ja, und er hat sich über dieses Swimsuit-Model, er hat gesagt, die wäre nicht hübsch. Wie schlimm. Jetzt muss er natürlich seine, weil es ist ja ganz furchtbar, dass Psychologen können sowas nicht machen, weil es so viele Eating Disorders gibt es in Kanada. Ach so, ist und, das so. Und wenn man jetzt sagt, die sollte auf diesem Cover von diesem, gut, da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das jetzt so, ja, wichtig ist, dass man sich dazu äußern muss, aber es ist auch kein Grund. Ja, er hat ja, glaube ich, vor allen Dingen gesagt, dass die jungen Frauen fehlgeleitet würden, dass sie irregeleitet würden, dass sie denen irgendwie was Falsches einpflanzen würden mit diesem blöden, ja, Pushen der dicken Models da und so. Ja, ich weiß nicht, ob er das so ausformuliert hat, aber es ist schon wahr, dass natürlich dieser eine Tweet von ihm war irgendwie nur, das wäre nicht hübsch und so. Das sehe ich auch, steht noch beautiful. Ja. Und da gehen sie dann wieder drauf ab, aber das, also, ja. Und dann gibt es noch viele Complaints über Trans-Leute. Ja, weil er natürlich sagt, dass es schlecht für die ist, das so zu machen. Und dass sie nicht umoperiert werden sollten und so, die meisten von denen. Und das ist absolut richtig. Und das ist auch, wenn jemand was anderes behauptet, dann würde ich den aus dem Psychologen-Ding ausschließen. Und dann natürlich Covid, ja. Er sagt Sachen über Covid, aber das ist ja gar kein Experte. Wie furchtbar. Ja, wirklich. Der lässt sich beraten angeblich von seinen ethischen Obligationen. Naja, ist ja nicht viel zu sagen im Prinzip. Ja, wo Leute misgendert, ja. Ja, naja, es gibt sicher einen langjährigen Gerichtsstreit. Was ich manche Leute da antun, hey, wozu? Ja, was auch so, und der Abschluss ist überhaupt super geil. Jordan Peterson has made explosive allegations. Ja, der hat die allegations gemacht, oder was? Und diese Scheiße, die ich mir durchlesen musste, das sind keine explosive allegations. Ja, Allegations, vor allem sind es Unterstellungen, ne? Oder ja, so implizierte Dinge, die. Oder, ja, aber die behaupten ja hier, dass Peterson, wenn er sagt, das ist Quatsch, dass er dann damit eine Explosive Allegation macht, weil er auch über, ja, mit Re-Education hat er auch irgendwas geschrieben halt, weil sie ja quasi ihm da geschrieben haben, ja, wir müssen dich da mal überwachen, ob das überhaupt geht und ob du auch genug Fortschritte dann gemacht hast, dass du jetzt wieder heil im Kopf bist oder so. Ja, widerwärtig. Ja, ein schöner, absurder Entschädigungsgerichtsfall. Da wollen zwei Schauspieler, eine Schauspielerin und ein Schauspieler, die haben vor Ewigkeiten, 50 Jahre steht hier, Romeo und Julia eben gespielt und mussten dafür eine Nacktszene machen. Die waren beide wohl noch minderjährig, irgendwie sind 16 oder so, knapp. Und fanden das aber eigentlich auch ganz dufte und so. Jetzt haben sie aber plötzlich lebenslanges Leid dadurch gehabt und möchten deswegen irgendwie 500 Millionen Dollares Cash sehen. Ja, ich weiß nicht, ob die Amerikaner mit ihren Entschädigungsgerichtsfällen sich dann auf Dauer so einen Gefallen tun, aber das finde ich doch ganz schön absurd hier. Ne? Die sind, wie gesagt, dadurch berühmt geworden und damit ihr Geld verdient ihr halbes Leben lang. Und jetzt soll das alles nur Schmerz und schlimm, ja, und das so. Ich weiß nicht, ob die jetzt damit wirklich ihr halbes Leben lang ihr Geld verdient haben. Das halte ich mal eher für unwahrscheinlich. Aber dieser letzte Absatz hier, die heute 71-Jährige hat die Nacktszene in einem Interview von Variety 2018 noch verteidigt. Niemand in meinem Alter hatte das zuvor getan, sagte sie. Ja. Habe die Szene geschmackvoll gestaltet. Sie war nötig für den Film. Ja, muss ja, sie hätten darauf, glaube ich, ihre Karriere gegründet oder so. Ja. Also die Frau Hasse hat eindeutig ihre Karriere darauf begründet. Ich weiß nicht, wie es mit dem Herrn ist. Ich habe diese beiden. Aber sie hat eindeutig. Und der ist auch schon tot mittlerweile. Also. Ja, Zeffirelli will da nichts mehr wissen, er liegt unter der Erde. Der Regisseur, was das war. Ja. Absolut kurios, finde ich. Ach ja, was eigentlich. Oh ja, auch, und der männliche Darsteller hatte keine Karriere. Was eigentlich auch noch interessant ist. Ja, sofort. Aber ich wollte noch dazu sagen, die ganze Sache ist eigentlich nur möglich, weil sie gerade irgendwie in Kalifornien so eine Beschränkung aufgehoben haben, nach wie vielen Jahren sowas verjährt. Und wenn das nicht weg wäre, dann wäre das gar nicht möglich, im Moment überhaupt so eine Klage anzustreben. Das war auch noch interessant im Artikel. Ja, kommen wir nun zum dümmsten Scheiß der Woche. Es ist der schwangere Joker. Joker ist jetzt im neuesten DC Comics hier Joker, The Man Who Stopped Laughing, Issue 4. Den Comic, da finde ich einigermaßen gut. So. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Ja. Wirklich gut. Today DC released a comic with the Joker becomes pregnant and gives birth to a mud monster. Why? Why? Who transforms into a child version of himself who he adopts as his son. Ja, und hier sehen wir den schwangeren Joker. Also sie wollen uns nur den Joker kaputt machen, das ist alles. Ne? Stunning and brave. Naja, im Endeffekt ist alles es ja... Alles dekonstruiert werden. Alles muss dekonstruiert, ganz genau. Ja, das muss alles weg. Der Joker ist ja nun in keiner Weise irgendwie eine positive Gestalt und auch mit Matt Monster. Mann, also, du hast das schon wieder nicht verstanden, Chris. Es gibt kein Gut und kein Böse mehr. Das ist egal, da so. Der Joker, das ist doch das... Aber es ist aber der Joker doch ein Rebell, oder nicht? Die sind doch ständig auf der Seite von den falschen Leuten, wenn es um Popkultur geht. Die finden Kylo Ren toll und vergessen mal eben halt, wofür er steht, Alter. Es ist, die verstehen es nicht. Die verstehen, denen fehlt der moralische Kompass, um klassische Comics überhaupt zu begreifen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Und auch mit diesem Matt-Monster, also das vergleichen die Leute halt mit, ja, hat er das jetzt ausgeschissen, oder wie? Ich nehme an, der Grund, warum sie den Joker dafür ausgewählt haben, um sowas mit dem zu machen, das hat irgendwas bestimmt irgendwo in einem Writers Room damit zu tun, dass, ja, hier, Joker, Incels, na, lass mal den eins auswischen. Der ist immer noch zu beliebt. Er denkt an diesen erfolgreichen Film. Die mögen den noch viel zu sehr, den Joker. Den müssen wir auch noch kaputt machen. Genau. Joker, nun Frau, aber nicht wirklich. Haha. Ja, Matt Monster, Frau. Matt Monster, Mother. Also gibt es direkt den Sequel, The Son of Joker, ja? Ja, klar. Und dann auch noch. Wo muss er den denn adoptieren, wenn er den selbst geboren, gebiert? Tja, und muss er dem, wo hat er das überhaupt herbekommen? Wurde der von einem anderen Schlammmonster befreundet? Keine Ahnung. Im Schlamm gewälzt und nicht mitgekriegt. Ach so, Schlammcatchen mit Joker. Mit vielen Drogen oder was auch immer. K.O.-Tropfen. Der Joker so mal K.O.-Tropfen. Tja. Reingeführt. Man weiß es nicht. Vielleicht steht es ja in dem Comic. Kaufst du es? Lieber nicht. Wenn ich jedem nochmal abraten. Oh Mann, ey. Oh, mein Geld auch zu lieb für. Ja, das sind halt echt so Ebenen von Fanfiction-Zeug, was... Oh mein Gott. Ist so, schwangerer Joker ist in meinem Kopf genau dasselbe wie schwangerer Sonic. Einfach, okay, nein. Ja. Und auf diesen Artikel habe ich eigentlich gewartet. Also. Und jetzt wurde er endlich geschrieben von jemandem. Das, warum werden die Incels zu Mädchen? Also, warum verwandeln sich die männlichen Incels in Transfrauen? Und ja, diese Frau Harrington hier, die das hier geschrieben hat, sagt so, ja, die Leute sind unglücklich und dann sind sie eigentlich nicht im falschen Körper geboren, so wie das bei Transmenschen üblich ist, aber kommt ihr nie drauf. Die machen das dann einfach, weil sie sich davon versprechen, dass ihr Leben dadurch besser wird. Sowas aber auch. Ach so. Und irgendwelche Sachen mit Transhumanismus und das wovon kann man doch sowieso alles, ne, und da wird den Gutachtern einfach irgendwas erzählt und hat man alles noch nie gehört. Ne? Das ist alles Verschwörungstheorien gewesen von den Leuten natürlich. Weil in Wahrheit ist das ja natürlich alles nur durch die Sichtbarkeit, die gesteigerte Sichtbarkeit jetzt gekommen und das ist ja auch überhaupt gar kein Trend und so. Aber hier in diesem Artikel steht das halt eben drin, dass Leute das machen, ja, weil sie halt nicht klarkommen und meinen, als Mädchen geht es mir dann vielleicht besser. Brauchen wir jetzt noch eine weitere Toilette? Diese Leute? Also, das Bild über Incels ist mir lieber, als irgendwie, dass es Frauen tötende Gewaltidioten werden oder so. dann lieber so, dann den traut man es ja nicht zu. Das ist ja okay. Ne? Ja, weil jetzt ergibt alles Sinn. Die Incels werden zu Transpersonen. Dann werden sie von der Gesellschaft misshandelt und deswegen haben die Gewaltfantasien und fangen an, alle Leute umzuballern. Ja. Aber vorher die Transition sie wieder, oder wie? Das ist ja aber halt nichts Neues. Also das fällt ihnen jetzt auf, aber aus meiner Sicht ist das halt wahrscheinlich für einen großen Teil von diesem ganzen Trans-Trend, den wir jetzt haben und diesen Leuten, die dann kommen und sagen so, ja, hier, was ist los, lesbische Frauen, ja, ich bin auch eine. Also, weil das sind ja keine im falschen Körper geborenen hier, die so drauf sind. Genau, so frei nach dem Motto, suck my female penis. Ja, und ich glaube, das aber ist... Aber was liegt so über den Trans-Trend? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Dann. Gibt's doch angeblich gar nicht sowas. Ja, es hat zwei Dimensionen. Einmal die ganzen Frauen, die sich die Brüste abnehmen lassen und weil sie erzählt kriegen, ja, weil sie halt nicht so weiblich sind und dass sie dann wahrscheinlich Männer sein müssen. Skrips auch. Das gibt's und dann diese Sache, glaube ich. Das sind die zwei. Also, das sind halt die dann, ja, weil die sich dann darüber aufregen, von wegen, die Männer gehen in unsere Frauenspaces. Und ja, was ich halt auch glaube, ist, dass sie halt mit diesem Ansatz, der da irgendwie gefahren wird in diesem feministischen Sektor, dass man halt von früh bis spät sich drüber aufregt über die Männer, dass das dann bei solchen Leuten halt nichts bringt. Ne? Damit kriegen sie ihr dieses Trans-Ding nicht beigelegt, ja. Indem sie solchen Leuten erzählen, ja, Männer sind ja eh scheiße. Und die denken sich dann, ja gut, dann werde ich jetzt einfach eine Frau. Ist doch dann besser. Da bin ich auch nicht mehr so scheiße. Und so kommen solche Leute dann auf die Idee, dass das, also das ist meine Vermutung, dass ihr Leben dann besser sein, wäre, ja. Dass sie dann glücklicher wären. Eine Art von Ausweg. Und was steht in dem Artikel? Beschuldigt fühlen muss oder so. Ja, in dem Artikel steht halt das, was ich gerade gesagt habe, dass die halt eben nicht im falschen Körper geboren sind, dass sie sich davon versprechen, ihr Leben besser zu machen und halt noch diese Sache mit dem Transhumanismus, so nach dem Motto, das ist ja auch alles okay, weil wir haben ja eh jetzt Transhumanismus und da kann ja dann sowieso jeder mit seinem Körper anstellen, was er meint und diese alten Dinge irgendwie, die brauchen wir ja alle nicht mehr. Also die sind jetzt schon halt drüber hinweg über dieses Ding von wegen, ja, die Leute sind im falschen Körper geboren und so. Die sind jetzt schon voll bei, naja, wenn es dir passt, dann mach es halt einfach, ne? Und dann Transhumanismus hier, go for it. Ja, bleiben wir beim Thema Trans. Aber kommen wir zum Sport. Haha, ja, hier geht es um die Volt Box Championship League oder Challenger League. Die haben im Endeffekt jetzt ein Moratorium rausgegeben, der World Boxing Council, das war's. The World Boxing Council will next year issue a global call for trans athletes to come forward if they want to compete, with the aim of setting up their own separate league or tournament. Trans athletes will not be allowed to compete against non-trans fighters. The sport would look to adopt the at-birth rule, meaning a trans fighter born a man would only be able to compete against a fellow trans fighter born a man und bei Frauen äquivalent. Also es wird eine eigene Liga geben für Trans-Leute. Die müssen sich vorher dafür anmelden, dass sie dort gelistet werden können. Trans-Leute werden nicht mehr mit cis-heteronormativen Teufeln zusammenboxen dürfen. Und nur Trans-Männer dürfen Trans-Männer bekämpfen und Trans-Frauen dürfen Trans-Frauen bekämpfen, um einfach dort eine körperliche Chancengleichheit zu machen. Wie kommen die zu diesem horriblen Biologismus, den die hier propagieren, in dieser kulturell hochstechenden, anspruchsvollen Freizeitbetätigung des Boxen. Hey, das ist doch wie dieses Videospiel, Liga der Transgender. Ja, also die Leute im Box, in der Boxadministration, die haben einfach gesehen, wie das in anderen Sportarten gelaufen ist und wollen sich dieser Kontroverse nicht dahingeben. Und dann berufen die sich halt auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ja, weil es wohl in der Vergangenheit schon Ausnahmeregeln gab, wo Frauen gegen Männer boxen konnten. Und das hat einfach nie zu zielführenden Ergebnissen geführt, weil entweder wurden die Frauen so niedergemetzelt, dass es einfach nicht schön war für niemanden, der zugeguckt hat, oder die Männer haben sich halt im Kampf zurückgehalten, was dann halt auch zu Ergebnissen geführt hat, die keine wirklichen sportlichen Leistungen waren und halt auch nicht im Sinne von diesem Gedanken, dass halt die Besten halt gewinnen müssen, was ja im Boxen wie in anderen Sportarten sehr wichtig ist, aber gerade beim Boxen spielt das eine sehr große Rolle. Es gibt nationale Ligen, die teilweise schon andere Richtlinien gemacht haben. Ja, in England gibt es zum Beispiel teilweise Ausnahmeregelungen für Trans-Leute, die dann boxen dürfen. Allerdings sind das meistens Frauen, also geborene Frauen, die dann gegen geborene Männer kämpfen und nicht umgekehrt. So, dass denen halt gesagt wird, okay, wenn ihr euch dem freiwillig aussetzen wollt, okay, aber andersrum lassen wir es nicht so. Und ja, der Aktivismus spielt da natürlich auch eine Rolle und deswegen hat jetzt die Weltboxliga quasi diese Leitlinien rausgegeben und geht halt auch davon aus, dass die meisten nationalen Ligen, die ja mit denen auch verbandelt sind, dass sie den Richtlinien folgen werden in der einen oder anderen Art und Weise. Finde ich interessant, ja, ist weil, das für mich? Hm. Wie gesagt, das ist gerade beim Boxen ist halt schon, wenn es immer mit rechten Dingen zugeht, ist es halt eine sehr harte Sportart, Kampfsport halt auch. Und die haben Frauenligen, die erfolgreich sind, die haben Männerligen, die auch erfolgreich sind. Und diese ganze Trans-Problematik ist anders als in sehr vielen anderen Sportarten da noch nicht so ganz prävalent. Und deswegen wollen die der ganzen Sache ein bisschen vorgreifen. Ja, mal gucken, ob die damit durchkommen oder ob da jetzt gesagt wird, das ist aber exclusionary, wenn die nur ihre eigene Liga haben. Was erlaubt ihr euch, dass ihr eine eigene Liga für die macht oder so? Ja. Tja. Ja, und bleiben wir beim Trans-Thema. Gehen wir mal kurz nach Ecuador, war das, glaube ich. Ja, Ecuador. In Ecuador ist der Aktivismus schon seit 2015 erfolgreich gewesen, dass im Endeffekt Leute selbstständig ihre beim Staat eingetragenen Geschlechter ändern können von weiblich zu männlich und männlich zu weiblich, ohne Operationen machen zu müssen, ohne irgendwelche Untersuchungen machen zu müssen, einfach nur, weil man das halt so macht. Und würde ja nie irgendjemand auf die Idee kommen, als Schelm das aus juristischen Gründen oder irgendwelchen anderen Gründen auszunutzen und einfach nur zu machen, um sich dadurch einen Vorteil zu schaffen. Gut, hat jetzt dieser Herr hier gemacht. Der René Salinas Ramos, 47 Jahre alter Mann, der in Ecuador quasi gerade um das Sorgerecht für sein Kind kämpft. Und ja, er hat im Endeffekt gesagt, ja, ich habe als Mann keine Chance. Als Mann bin ich in Ecuador nur der Zahlmeister. Das ganze Rechtssystem ist gegen mich aufgestellt und deswegen habe ich eine größere Chance, an Sorgerecht zu kommen, wenn ich mein Geschlecht ändere, und darum habe ich das gemacht. The laws say that the one who has the right is the woman. As of this moment, I am female. Now I'm also a mom. That's how I consider myself. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, I'm very sure of my sexuality. What I have sought is what is that I want to be a mother, so that I can also give the love and protection of a mother to my child. Mhm. Being a father in this country, Ecuador, is punished and I'm only seen as a provider. Ja, aber natürlich finden das nicht alle so ganz lustig. Ja, die Aktivisten, die halt vor einigen Jahren die ganzen Sachen eingeführt haben, äußern sich halt so, this man's private matter to obtain custody of his daughters isn't the spirit of the law. Also so war das Gesetz eigentlich nicht gedacht. Because it does not make sense that you have changed your gender in the identity document without being a trans person. Only with the objective of taking advantage to obtain custody. Ja, das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn, das deswegen zu machen, nur weil es funktioniert. Ja, die dachten zuerst, dass es gar nicht stattgefunden hat, aber after realizing that the man had in fact legally changed his gender, the Ecuadorian Federation of Organizations LGBTIQ+, released a statement denouncing the change on Tuesday. We are afraid that in the assembly, also im Parlament, things will go backwards and they will start legislating against us. Also nur weil der eine Mann seinen Gender gewechselt hat, um vor Gericht einen Vorteil zu haben in seinem Scheidungsfall, fürchten die jetzt, dass die ganze Legislatur wieder zurückgedreht werden könnte, weil aufgefallen wird, hups, das kann man ja ausnutzen. Hätte ja vorher keiner gedacht. Das ist, ne, und das, ich finde, das ist ein vernünftiges Beispiel, warum diese Gesetze einfach relativ wenig Sinn ergeben. Ja, sei jetzt mal dahingestellt, wie die Gesetze, was Männer und Frauen angeht, im Scheidungsrecht in Ecuador, ja, aber dass der Mann halt jetzt das macht und das machen kann, zeigt einfach, dass das Gesetz Schwachsinn ist. Ja, was soll man sonst machen? Ne? Wir hatten ja aus anderen Ländern auch Fälle, wo die Leute gesagt haben, okay, ich bin jetzt eine Frau, deswegen könnt ihr mich nicht in Männerknast stecken oder so. Ne, die ganze Sache mit den Badezimmern und mit den Saunas und sowas hatten wir ja auch oft genug. Aber hier haben wir einfach mal die Retourkutsche. Ne? Ein Typ, der das ausnutzt, der nicht der Ideologie entspricht. Aber böse, böse, das darf der nicht. Ne? Weil da ist es dann natürlich wieder... Da muss man dann natürlich nachfragen. Ne? Das kann ja nicht sein. Dann ist es auf einmal nicht mehr Privatsache. Nee. Tja. Mehr von sowas wäre gut. Ich erwarte solche Fälle auch in Deutschland. Mal gucken, ob dann auch drüber berichtet wird. Ne? Weil Tür und Tor stehen dem ja bald auch offen für uns hier. Hängt davon ab, was die Leute dann wollen, glaube ich. Aber was ist eigentlich eine Frau? Das ist ein menschliches Wesen, was sich selber als Frau identifiziert. Wie kann es sich als was identifizieren? Ach nee, lassen wir das. Ja, es kann also auch ein Einhorn sein. Hier in Deutschland tut sich auch wohl ein bisschen was. Und zwar haben wir einen Auszug aus irgendeinem, weiß nicht woher, aber da steht drin, eigentlich sollte der Gesetzentwurf längst verabschiedet sein. Laut der Familienministerin wird das nun erst bis zum Sommer passieren. Warum dauert das so lang? Wir haben wahrgenommen, dass es Sorgen gibt, die sich auf die Rechtsfolgen des Geschlechtswechsels beziehen. Dabei geht es hier in Wahrheit in erster Linie um das Verhältnis zwischen Bürger und Staat, um die Änderung eines Eintrags in einem staatlichen Register. Wir werden klarstellen, was das bedeutet. Die Anrede in einem behördlichen Schreiben muss beispielsweise die geschlechtliche Identität, die ein Mensch für sich gewählt hat, respektieren und akzeptieren. Aber die Betreiberin einer Frauensauna soll auch künftig sagen können, ich will hier dem Schutz der Intimsphäre meiner Kundinnen Rechnung tragen und knüpfe daher an die äußere Erscheinung eines Menschen an. Die Betreiber dürfen dann beispielsweise nicht dem Risiko einer Klage nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ausgesetzt sein. Das ist technisch anspruchsvoll. Das müssen wir sauber regeln. Das ist technisch anspruchsvoll, muss gründlich erarbeitet sein. Kommt ja auch in der Quadratur des Kreises gleich. Das glaube ich mal auch. Oh, also wer weiß, vielleicht gibt es doch kein Selbstbestimmungsgesetz mehr in dieser Legislaturperiode. Weil das ist auch eine Form von Veto von der FDP. Das wird ja nicht das Selbstbestimmungsgesetz, sondern das Quadratur des Kreisesgesetzes wird das dann, ja. Guck mal in die Trends hier bei diesem Archivlink da auf der rechten Seite. Da sind nämlich Femboys in Amerika. Femboys trenden in Amerika. Das waren bestimmt alles Incels davor. Waffel. Ja, hier haben wir die GenDim-Datenbank, die Toolbox for Equality and Gender Balance in High Education Institutions. Aus Norwegen wird die Welt verbessert und zwar hat hier, ich bin mir nicht sicher, ob es das Familienministerium ist oder eine ein Institut an einer Universität, hat quasi hier eine Toolbox für internationalen Zugriff in englischer Sprache auch erstellt, wie man quasi sich selber analysieren kann als Institution und Schritte einführen kann, wie man besser den Ausgleich zwischen Männlein und Weiblein schafft, also quasi Frauen bevorzugen kann gegenüber Männern, damit da die ganzen Gaps gebrochen werden können, die ja laut anekdotischer Evidenz überall bestehen. Und Prestige, Gender Balance in Research and Leadership wo der an der Arctic University of Norway, da kommt das her. Und ja, ich habe das jetzt mal nicht als Archiv hier gemacht. Dann kann man mal ein bisschen draufklicken. Self-Assessment, Actionplan, klick einfach mal irgendwo drauf. Dann, das ist einfach nur, man kann sich halt selber überprüfen anhand von dem, was da steht. Ne? Create Goal. Da musst du irgendwas reinschreiben, 1 oder A oder B, einfach nur, damit das funktioniert. Und dann kannst du Add Measure klicken. Genau. Dann Student-Oriented Measures. Ja, kann man sagen, hier Work Environment. Develop or participate in local equality projects. Ja, die NGOs unterstützen. Have frequent and consistent reporting on gender balance goals and changes within the faculty. Die Statistik muss stimmen, aber erstmal muss man deswegen die Zahlen erheben. Practice zero tolerance for bullying and harassment gegenüber Frauen. Oder? Hat ja alles, ne? Create your measure. Zerschmetter Kulturmarxismus wäre mein Vorschlag, aber der passt nicht so ganz ins Konzept, ja. Also, ja, und ja, da kann man sich halt diese ganzen Pläne machen, die kann man dann schön ausdrucken und verteilen im ganzen Kollegium an der Universität oder an der Schule, an der man ist, oder an dem Research Institute, wo man ist, ja. Also das sind ja alles nur Beispiele, was man machen könnte, ne? Add to Action Plan, und dann kannst du, ja, Faculty, Department, ja. Und Self-Assessment kann man auch machen, da muss man Fragen beantworten, wie oft habt ihr denn in den letzten Jahren die ganzen Sachen untersucht, ne? Das ist das Mapping, dass man erstmal das Problem, man weiß ja, dass das Problem besteht, aber man muss ja das dann erstmal Zahlen sammeln, um anderen Leuten beweisen zu können, dass das Problem besteht, weil das böse Patriarchat ist ja überall. Steht jetzt nicht hier, aber das interpretiere ich einfach mal rein. Also wurde in den letzten Jahren die Gender Balance bei den Bewerbungen berücksichtigt, wurde ein Überblick kreiert, welche Maßnahmen getätigt wurden, wie ist die Verteilung innerhalb von ihrem Department, was die ganzen Sachen angeht. Ja, also es ist wie gesagt einfach nur ein Tool, um den Kulturwandel in der Institution anzustoßen. Natürlich immer mit dem Hinweis, dass man sich an gewisse NGOs wenden kann. Und dann gibt es den Gendernator, den hast du gerade gefunden, glaube ich. Das ist auch noch eine lustige Sache. Heißt der Gendernator? Ach, Balancinator heißt er. Balancinator, genau. Der Balancinator, das Balancinator-Tool, ja. Und ja, kann man schön alles grafisch aufbereiten, wie ihr seht. Ja, fand ich einfach nur einen kleinen lustigen Fund, dass halt so ein Toolset den Leuten zur Verfügung gestellt wird, wie die ihre eigenen Institutionen zersetzen können. Ja, ich meine, was ist das ja anderes, ne? Ist eine Anleitung für NGOs oder so? Ja, Anleitung für Aktivisten in NGOs, in Universitäten, Forschungsanstalten, dass die quasi ihre Chefs darauf ansprechen können oder von ihren Chefs darauf angesprochen werden können. Hier, wir haben noch keine Diversity-Beauftragte, mach mal dieses Ding und dann können wir eine rechtfertigen. Okay. So interpretiere ich das Ganze. Spitze. Mhm. Ja. Ihr beschwert euch darüber die ganze Zeit, aber yo, Kulturmarxismus macht Arbeitsplätze. Ja, wollte ich gerade sagen, ich finde das gut. Ne? Jobwunder Deutschland 2023, irgendwann muss es ja kommen. Wir haben es ja erst seit 15 Jahren. Oder haben wir das Jobpotenzial da schon ausgenutzt? Das ist der Aufschwung nach unten. Tja. Ach ja, hier ist eine schöne Meldung. Foodwatch fordert Informationen über Verbleib männlicher Küken. Ja, Kükenschreddern ist ja verboten in Deutschland jetzt. Das Problem ist, es ist nicht europaweit verboten und es ist halt nicht verboten in den ganzen Ländern, mit denen wir Handel treiben. Deswegen passieren halt so lustige Sachen wie, ja, die Küken werden quasi ins Ausland verkauft. Also die männlichen Küken werden ins Ausland verkauft, damit sie dort großgezogen werden, in Anführungszeichen. Nur gibt es keinerlei Nachweise, dass sie wirklich großgezogen werden. Vielleicht landen die einfach im Schredder. Weil es gibt keine Veranlassung, dass die Sachen nachvollzogen werden müssen. Die können einfach als Ausland verkauft werden, gut ist. Sie dürfen nur nicht in Deutschland getötet werden. Ob die jetzt im Ausland aufgezogen werden und für was auch immer benutzt werden, kann passieren. Allerdings kann man davon ausgehen, dass es nicht passiert, weil es werden so wenige Küken in Deutschland aufgezogen, dass die Küken irgendwo hin verschwinden müssen, wenn sie in Deutschland nicht getötet werden dürfen. Okay. Werden 300.000 menschliche Küken ins Ausland transportiert, was Foodwatch nachvollziehen konnte. Und da gab es halt Anhaltspunkte, dass sie dort unter Umständen doch getötet werden würden. Nein, wer hätte es gedacht? Entsprechende Kontrollen gibt es nämlich bisher nicht. Das ist einfach auch nur ein sehr seltsames Verbot. Ich stehe jetzt nicht auf geschredderte Küken oder sowas, aber es ist einfach ein Eingriff in die Industrie gewesen, der sehr emotional geführt wird. Och, die armen Küken werden geschreddert und das kann ja gar nicht sein. Wir müssen jetzt aufhören damit. Aber in der Praxis ist das einfach eine Sache, die sich schwer vermeiden lässt. Ja, es gibt halt Programme, wo halt geguckt wird, okay, können wir die männlichen Küken irgendwie erstmal daran hindern, dass sie überhaupt aus dem Ei rausschlüpfen, aber das funktioniert auch nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Da schlägt die Biologie einfach zu, ne? Und die Transhühner sind einfach noch nicht genug gepusht worden. Ja, weil wer weiß denn überhaupt, dass männliche Küken sich nicht als weibliche Küken identifiziert, und wenn es dann geschreddert wird, dann ist es ja Femizid quasi. Ne? Ja, also nicht so ein ganz ernstes Thema, einfach nur mal wieder so ein Beispiel. Ja, was soll das denn? Es ist doch ein Fehlschlag mit Ansage gewesen. Jeder, der Ahnung vom Thema hatte, hat gesagt so, ja, das, warum regt ihr euch denn über so, da gibt es so ganz andere Sachen, die viel schlimmer sind. Aber ja, nee, männliche Küken dürfen nicht mehr geschreddert werden. Das ist dann der Beitrag zu den Männerrechten für dieses Jahr gewesen. Ja. Oder wie? Ja. Okay. Hilft auch nicht, ne, bei der industriellen Verarbeitung. Naja, die Taz widmet sich hier nochmal dem, was Bill Gates in Afrika wohl vorhat. Und zwar steigt er ja groß in Landwirtschaft ein. Und da gibt es entsprechend ein wenig Gegenwind. Obwohl ich den Eindruck habe, dass der Gates das schon einigermaßen macht. Der größte Gegenwind kommt wohl gegen angebliche Hydra-Samen, oder wie heißen die? Hab ich gerade vergessen. Auf jeden Fall so Samen, die eben immer wieder nachgekauft werden müssten, weil sie sich von alleine eben nicht irgendwie fortpflanzen. Also, ne? Hybridsamen. Hybridsamen heißt es, genau, dankeschön. Und da heißt es eben, dass es eben, wie gesagt, nicht mehr, dass man die nicht nachzüchten und so und vertreiben könnte, aber da bin ich ziemlich sicher, dass unser Miles Powers das ein bisschen anders dargestellt hat. Der findet ja sowas auch immer raus. Ja, im Prinzip geht es jetzt darum, dass der Bill Gates das ein großes Ziel übernehmen will, beziehungsweise da mit so einer Gesellschaft, Agro heißen die, die moderne Landwirtschaft da ein bisschen nach vorne bringen will. Interessanterweise haben sie dann auch Saatgut, das gut mit Dürre klarkommt oder sowas, verstehe ich nicht so ganz, wie so Pflanzen ohne oder mit zu wenig Wasser wachsen können oder so, aber es ist da scheinbar einiges möglich. Ja, und da wird dann eben von den üblichen NGOs und so weiter dagegen gehalten. Aber eigentlich scheint das irgendwie einigermaßen Sinn zu machen. Nur, dass das eben alles so in einer Hand ist bei den Gates und so. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Das ist natürlich auch nicht so sinnvoll. Sollte dann schon irgendwie mehr so bei den Leuten vor Ort auch dann in der Souveränität oder so verbleiben. Und das ist vielleicht genau das größte Problem dabei, dass sie sich dann irgendwie, oder dass sie zumindest Sorge haben, dass sie sich da sehr abhängig machen von diesen Produkten. Und, ja, der Gates ist aber dran, ne? Auf jeden Fall. Also moderne Landwirtschaft nach vorne zu bringen, auch in Afrika, speziell in Nairobi war hier angemahnt. Ja, und auch in Deutschland soll ja weniger Pestizide und so weiter auf die Felder kommen. Da haben die auch ihre Schwierigkeiten mit, dass sie dann vielleicht die Erträge nicht mehr halten können und so weiter. Und dementsprechend hat der Bauer Willi, keine Ahnung, wo der herkommt, ja, hat sich einfallen lassen, auf seine Felder, die er nicht vernünftig bewirtschaften kann oder wo er wahrscheinlich nicht einen brauchbaren Ertrag bekommt, so grüne Kreuze draufzustellen. Und das hat einer gesehen aus Neuseeland, der Farmer hier, der genannte, und er stellt jetzt in Neuseeland diese grünen Kreuze auf seine Felder, weil da nämlich eine ähnliche Politik gefahren wird, ja, die auch eben teilweise die Landwirtschaft eben wohl verdrängt oder kaputt macht, nachdem man es dann ausdrücken will. Ja, und das scheint jetzt hier zum ersten Mal so eine Art Erkennungsmerkmal zu sein, das sich dann ein bisschen verbreitet oder so. Schauen wir mal. Kann man hier mal die Augen aufhalten, ob sowas auf deutschen Feldern auch dann vermehrt zu sehen ist oder so, wenn die Bauern da ihren Protest still weiter durchziehen, weil so richtig mit der Politik zu reden, das hat noch nicht so viel gebracht. Die ziehen da ziemlich steil den Stiefel von der EU durch, ne, mit den Einschränkungen und so weiter. Da geht es also wahrscheinlich noch ein bisschen weiter mit den Konflikten. Der Weihnachtsmann. Ja, nochmal ein kleiner Rückgriff auf die festliche Zeit zum Jahreswechsel. Was dieses Jahr ja eingeführt wurde, ist das sogenannte Lieferkettengesetz. Das ist ja jetzt in Kraft getreten. Wird noch nicht komplett vollzogen. Da gibt es ja noch Übergangsfristen. Aber rein theoretisch muss jedes Produkt, was in Deutschland verkauft wird, jedes Produkt und jede Dienstleistung, die in Deutschland verkauft wird, muss lückenlos nachweisen, wie die Lieferkette zustande gekommen sind und ob entlang der Lieferkette die gesamten europäischen Richtlinien für Naturschutz, soziale Bedingungen und Menschenrechte durchgesetzt wurden und umgesetzt wurden. Muss alles zertifiziert sein, sonst darf das Produkt nicht mehr in Handel gebracht werden in der Europäischen Union. Wie ist das denn mit fertigen Endprodukten? Ja. Auch? Alles. Mhm. Alles. Also wenn du irgendwas hast, das aus 100 Teilen besteht, auch irgendwie kleine Schrauben oder sonst was, dann muss jedes Teil muss dokumentiert und zertifiziert sein, dass es nicht von irgendwie Kinderhändearbeit in. Ja, ich dachte jetzt eher so an Schweinefleisch oder so Sojaprodukte oder sowas. Ach, da willst du irgendwas nachvollziehen können? Bitte, du hast den QR-Code von Aldi, das muss dir reichen. Ach so. Nö. Nee. Darum geht es nicht. Es geht, aber darum geht es rein theoretisch auch. Klimaerwartungen an die Gesetze und so weiter, die aus den Gesetzen kommen, dann. Hatte ich ja auch schon mal ansatzweise darüber berichtet und was es da für Kritikpunkte gibt, was der wissenschaftliche Dienst des Bundestags dazu gesagt hat, so nach dem Motto, okay, wir dürfen nicht in jedem Land so genau hinschauen, sonst können wir einfach nichts mehr importieren, um es kurz zu sagen. Und hier wurde einfach mal anhand des Weihnachtsmannes einige Vorgaben dieses Lieferkettengesetzes humoristisch dargestellt. Ne? Und es fängt halt schon mal an, also gut, wenn der Weihnachtsmann muss einen Hauptsitz oder eine Zweigniederlassung in Deutschland haben, okay. Ja, dann gilt das. Okay, also das Problem ist, wenn man sich nach Compliance-Gesichtspunkten diese ganze Sache anguckt, fängt es halt schon an. Das fängt bereits in der Weihnachtswerkstatt am Polarkreis an. Wer sich dort die fleißigen Helfer einmal genauer ansieht, dem dürften gleich nach den spitzen Ohren verdächtig junge Gesichter auffallen. In § 2 Absatz 2 hat sich das Lieferkettenschutzgesetz allerdings die Bekämpfung von Kinderarbeit gleich an erster Stelle zur Aufgabe gemacht. So, okay, dann kriegt der Weihnachtsmann Probleme mit der Personalabteilung. Dann die Mitarbeiterführung. § 2 untersagt jegliche Herrschaftsausübung oder Unterdrückung im Umfeld der Arbeitsstätte. Der autoritäre Arktisbewohner wird nicht abstreiten können, dass sein Umgang mit Kindern nicht immer ganz astrein ist. Ja, ne, mit Kohle und so. Ob er sich gegenüber seinen Mitarbeitern besser im Griff hat? Seien wir ehrlich, wer glaubt, dass der Weihnachtsmann seine Rute nur am Heiligen Abend aus dem Keller holt, um damit auf seine Kundschaft loszugehen, der glaubt wahrscheinlich auch noch an den Osterhasen. Ja, Knecht Ruprecht wird natürlich wieder verschwiegen, aber ja. Elfen hört die Signale. Ja, die Elfen, die sind natürlich, haben keine Arbeitsrechte, haben kein Streikrecht. Das ist eine Missachtung der Koalitionsfreiheit. Womöglich mischt sich also schon nächstes Jahr ein fröhlich gepfiffenes Arbeiterlied unter den Glöckchenklang des Schlittens, wenn die Bescherung nicht ohnehin einem Verdi-Warnstreik zum Opfer fällt. Ja, die Elfen, ne? Kinderarbeit und können keine Werkschaft gründen, schlimm. Ja, Äpfel, Nuss und Mandelkern fressen Frauen immer Kinder gern. Die wohlbekannten Zeilen konnten nicht ahnen, dass selbst diese bescheidene Sehnsucht vom Wunschzettel gestrichen werden muss. Der enorme Wasserverbrauch beim Anbau vieler Nusssorten dürfte auf jeden Fall dem Lieferkettenschutzgesetz zuwiderlaufen. Das ist nämlich auch so eine Sache. Gewisse Nusssorten werden wahrscheinlich gar nicht mehr importiert werden dürfen. Da wird es Ausnahmeregelungen für geben, aber wieder mal ein tolles Gesetz, das sinnvoll ist. ja, bestimmte Nüsse gehen nicht. Ja, und die Kuchen, die Lebkuchen, da können ja so Zitrusstückchen drin sein. Ob der spitzbärtige Spekulatius-Spekulant angesichts der prekären Arbeitsbedingungen auf dem südafrikanischen Zitrusfarm heute noch die Hand für seine Lieferanten ins Feuer legen könne? Schokoladenhersteller stehen ohnehin längst auf der Unartig-Liste jeder, die Wert auf eine faire und menschenwürdige Kakaoproduktion legen. Ja, ne, wie Kinderarbeit in Ghana. Ne? Dann, wie CO2-neutral ist der Weihnachtsmann? Ja, der fliegt mehrmals um die ganze Welt, also gar nicht so gut. Ja, ja Moment, ich wüsste aber nicht, dass der irgendwie knattert oder so. Also der hat Biodiesel. Ja, also klimabezogene Sorgfaltspflichten werden perspektivisch über das Verbot von Luftverunreinigungen auch, ne, also explizite Klimawandelvorgaben gibt es da nicht, aber ja. Ja, und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Die Route wird berechnet. Ja, also, ich finde es toll, dass der Artikel der da... Der muss bei seiner Route, die er fliegt, muss er halt darauf achten, dass er die kurzmöglichste Strecke fliegt, weil sonst wird er ja Treibstoff irgendwie ja, unnötig ne, in die Luft pusten. Ich finde es toll, dass der... Dass ja, jede Kleinigkeit, ne, also die selbst die Säcke, in der Weihnachtsmann die Geschenke transportiert, da muss halt nachgewiesen sein, dass es halt auch nicht von irgendwelchen Kindern gewebt wurde oder dass da irgendwelche umweltschädlichen Farben verwendet wurden oder sowas. Muss alles ins kleinstmöglich kontrolliert werden. Und naja, also dieses Lieferkettengesetz, ja, das ist ein Ungetüm. Das ist Moral eben. Ne? Unmöglich. Und es lässt sich einfach unmöglich umsetzen und durchsetzen. Das heißt, Ausnahmeregelung par excellence, das ist einfach wirklich so ein Gesetz. Man kann entweder sagen, es ist ein unsinniges Gesetz, was gegen niemanden angewendet werden kann, oder man kann sagen, es ist halt ein Gesetz, was in der Schublade liegt, dass man es mal gegen jemanden anwenden kann, wenn jemand unliebsam wird. Anders ist dir das Datum Gesetz aufgefallen? Ist dir das Datum aufgefallen? Bei dem Artikel. 23.12. war das. Genau, ja, einen Tag vor Weihnachten. Ja. Eieieiei. Also die, ja, die Welt ist noch ein bisschen älter, aber wie gesagt, die Lieferkettengesetz ist jetzt seit 8 Tagen drin. Deswegen. Das ist, weil der Weihnachtsmann muss auch dekonstruiert werden. Die Weltraumaffen sind, soweit ich weiß, so nach den neuesten Berichten klimaneutral und haben fast keine Kinderarbeit. Ja. Kaum. Die sind mittlerweile alle volljährig. Ja, die Grünen zur Hoffnung der Rüstungsindustrie werden. Ja, hier haben wir einen etwas längeren Artikel. Das ist ein Spiegel Plus Artikel auch. Spiegel Plus sind irgendwie alle diese Woche im Archiv lesbar, warum auch immer. Freut euch, wer einen Spiegel Plus Artikel lesen wird. Und hier werden in dem Artikel, den will ich nur kurz zusammenfassen, wird halt darüber berichtet, wie halt die Grünen immer mehr Sachen untergraben, was Rüstungsexportbeschränkungen angeht. Ja, sie sind ja mit dem großen Ziel aufgetreten. Eigentlich hatte sich die neue Bundesregierung eine restriktive Rüstungsexportpolitik vorgenommen, so steht es im Koalitionsvertrag. Damit sollte durch das Rüstungsexportkontrollgesetz eine verbindliche, transparente und da sollten verbindliche und transparente Regeln für Exportentscheidungen mit Fokus auf die Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts geschaffen werden. Aber das ist ein Bekenntnis, das aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Aufrüstung aus der Schmuddelecke ins Zentrum deutscher Politik befördert. Was gestern noch als anstößig galt, ist heute opportun. Die wertegeleitete Außenpolitik, die sich die Grünen auf die Fahnen geschrieben hatten, wird somit auf die harte Probe gestellt. Und ja, braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Interessant ist noch, dass bei gewissen Rüstungsexporten jetzt halt noch viele Sachen nicht funktionieren, die bald wieder funktionieren werden. Jetzt ist es derzeit noch so, beispielsweise bislang kann die Bundesregierung bei Kriegsgerät, das ein europäischer Partner produziert, für das die Bundesregierung aber Komponenten liefern, das Exportgeschäft per Veto blockieren. Ausländische Rüstungskonzerne sind darüber bisweilen so genervt, dass sie Güter ohne eine einzige deutsche Schraube fertigen. German free, wie es in den Werbetexten dann oft heißt. Also die Rüstungsindustrie kann quasi in Deutschland die Teile dann wieder, oder die Zuliefererbetriebe können die dann wieder fertigen und an Rüstungsexporteure im Ausland verkaufen und die dürfen dann wieder in Krisengebiete liefern, wenn dieses Rüstungsexportgesetz durch ist, weil dann die alte Regelung nicht mehr liefert, nicht mehr greift. Und in den ganzen Entwürfen, die jetzt kommen sollen, steht das alles nicht mehr mit drin. Interessant, das ist ein Fakt, den ich nicht wusste. Ja, weil das ist so das Einzige, was derzeit wir in Deutschland noch machen können, um anderen Leuten quasi ihr Geschäft zu verbieten, was wir natürlich nicht gerne hätten. Aber wenn wir sagen, okay, wir wollen einfach nicht, dass deutsche Schrauben genutzt werden, um irgendwelche Leute irgendwo zu töten, dann ist das ja der einzige Weg, wie das funktioniert. Weil gerade Frankreich und viele andere Länder, die exportieren einfach hin, wo sie wollen. Das ist, das wissen wir alle schon. Ja. Also generell noch ein paar weitere Details zu, wie das mit den Rüstungsexporten funktioniert, was es für Kontroversen gibt. Hier wird auch von einer Firma beschrieben, wo Dokumente an die Öffentlichkeit gekommen sind, wie die explizit diese ganzen Rüstungskontrollen umgehen können mit legalen Wegen. Und die Firma Hensoldt, ne, konnte nach Saudi-Arabien liefern, weil sie Auslandstöchter in Großbritannien und Südafrika hatte und über bestimmte Compliance-Firmen beraten wurde, wie das gemacht werden konnte. Ne, und wird dann noch ein bisschen aufgedröselt. Ja, ist schon interessant. Also ich muss sagen, für mich ist das nicht das große Aufregerthema persönlich. Aber natürlich, wenn gesagt wird, wir wollen nicht in Kriegsgebiete exportieren, Saudi-Arabien, Jemen, Somalia, verschiedene andere Krisenherde weltweit, dann sollte das allgemeingültig für alle gelten oder es sollte an alle geliefert werden, sonst fällt dieses moralische Argument einfach weg. Das ist dann inkonsequent. Wie gesagt, entweder soll man es für alle erlauben oder man soll es generell versuchen abzubauen. Aber so wie es jetzt gemacht wird, gesagt werden, wir machen was und gleichzeitig werden die Sachen gelockert. Das ist halt unredlich. Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht? Ja, der Korruptionsskandal der Europäischen Union mit Katar hat eine ganz neue Dimension bekommen. Und zwar, um es auch wieder ein Spiegel Plus Artikel, auch wieder komplett zu lesen im Archiv. Im Endeffekt ist es so, dass dieses ganze Katar-Gate, wo es ja jetzt schon mehrere Mea Culpas gab und wo es auch schon eine Resolution gab, wo das Europäische Parlament eine Stellungnahme gegeben hat, wie es Katar verurteilt. Ja, das Problem ist, Katar ist quasi nur die Spitze des Eisberges gewesen. Dieses ganze Korruptionssystem, womit Katar an die europäischen Abgeordneten und ihre Mitarbeiter herangetreten sind, hat quasi Marokko aufgebaut. Ja. Obwohl zumindest innerhalb der EU und des Europaparlaments die Rolle Marokkos im Korruptionsskandal bekannt gewesen sein dürfte, verabschiedeten die Europaabgeordneten am 15. Dezember mit überwältigender Mehrheit eine Resolution, in der sie Katar für seine Einflussnahme scharf verurteilen, aber nicht Marokko. Das Problem ist, die Sache mit Marokko ist seit Jahren jetzt da. Das ist jetzt aufgedeckt worden, da sind auch nochmal ganz andere Summen geflossen. Wir reden hier nicht über ein paar hunderttausend in alten Müllsäcken, sondern mehrere Millionen Beträge, die jetzt schon eingefroren worden sind, bei verschiedenen Razzien, die in Belgien und in Italien stattgefunden haben. Es ist wohl so, dass gerade italienische Abgeordnete und Mitarbeiter vom marokkanischen Geheimdienst DGED, also auch von staatlichen Institutionen, angeworben wurden und das schon seit einigen Jahren läuft. Also quasi die Kataris haben dieses System nur ausgenutzt. Die haben teilweise Geld an Marokko gezahlt, dass die dieses System nutzen konnten. Ja, finde ich schon faszinierend. Ne, Marokko hat so ein effizientes Korruptionssystem in Brüssel aufgebaut, dass sie da quasi ein Franchise draus spinnen konnten. Ja, und ihre Korruption, ihre Einflüsse quasi an andere Staaten verkaufen konnte. Ne, also Lobbyismus as a Service oder wie auch man das nennen soll, ist schon eine krasse Angelegenheit und vor allem ist es sehr krass, dass darüber überhaupt gar nicht gesprochen wird auf EU-Ebene. Marokko wird überhaupt gar nicht kritisiert. Das lässt halt darauf schließen, dass dieses System halt weiterhin gut in Schuss ist und dass nicht sehr viele Leute Interesse daran haben, dass dieses System weg ist und auf Katar hat man ganz gerne geschimpft wegen der Fußball-WM und so weiter und so fort. Aber alles nur Krokodilstränen. Wer hätte es gedacht, die Europäische Union ist korrupt. Aber dass gerade Marokko da so einen krassen Einfluss hat, ist schon interessant, aber gut. Ja. Andere Länder haben es wahrscheinlich auch. Nur Marokko ist jetzt aufgefallen. über Katar, weil die sich so dämlich benommen haben. Ja, Netzpolitik in Europa, das wird 2023 auf EU-Ebene wichtig, ja. Die Kernkompetenz von Netzpolitik, halt auf diese Netzthemen hinzuweisen, noch haben sie es ja nicht komplett aufgegeben, ne? Also neben irgendwelchen Gender-Sachen und Hetenfeindlichkeit und Bitten, oh Gott, wir haben erst, uns reicht 2 Millionen nicht, wir müssen bitte noch mehr Spenden haben. Und machen sie ja auch noch solche sinnvollen Sachen, wird immer weniger. Hier haben sie eine Übersicht, will ich einfach nur kurz durchgehen, die Themen, die dieses Jahr interessant werden, auf EU-Ebene, was netzpolitische Themen geht. Erstmal die Chatkontrolle, Überwachung privater Chatnachrichten, haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, wird jetzt gerade immer noch diskutiert, in welche Richtung das gehen soll. Grundproblem ist einfach, dass die massenhafte Erfassung von Daten dadurch passiert und dass halt diese gesamte End-zu-End-Verschlüsselung ausgehebelt werden muss, auf welchem Weg auch immer, weil es sonst gar nicht funktionieren kann. So, dann gibt es den AI Act, also den künstliche Intelligenz, das künstliche Intelligenzgesetz. Da sollen Leitlinien eingeführt werden. Der AI Act soll das erste Gesetz weltweit werden, das künstliche Intelligenz in sämtlichen Lebensbereichen reguliert. Zu Jahresbeginn soll in Brüssel der Startschuss für die finalen Verhandlungen fallen. Und da geht es halt im Endeffekt darum, wofür dürfen Sachen eingesetzt werden, wofür dürfen Sachen nicht eingesetzt werden. Beispielsweise Kameraüberwachung, dürfen da bestimmte KI-Systeme drüber laufen, die halt zum Beispiel Leute, die sich Mühe geben, sich zu tarnen, weil sie ein Tuch vorm Gesicht tragen oder eine Maske oder Sonnenbrille oder sowas, dass die halt mit so Algorithmen halt trotzdem zugeordnet werden können. Darf man das nicht? Wird da so, da werden diese ganzen Leitlinien reingeführt. Wie dürfen Werbedaten und sowas ausgewertet werden von KIs? Ja, nächstes Thema, die europäische Identifikationspflicht. Ja, also es wird quasi im nächsten Jahr, in diesem Jahr wird per Rechtsakt festgelegt, dass es eine European Digital Identity Wallet geben muss. Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Also ein internationaler Ausweis, der maschinenlesbar ist, der für gewisse Berechtigungen online und offline sorgen kann, in einem Format, was auf dem Smartphone beispielsweise laufen kann und in einem, was interoperabel ist in verschiedenen anderen Ländern. Einige Länder haben schon ein System, aber wir haben noch kein System, was europaweit den Datenabgleich sicherstellt. Da wird sicherlich kein Schindluder mit den Daten getrieben werden. In Deutschland ist die Fertigstellung des Systems für das zweite Quartal 2023 geplant. Da gibt es einerseits das System Smart eID, was man als App auf dem Telefon installieren kann. Daneben gibt es die Ausweis-App Nummer 2, weil mehr als eine App, wer hätte es gedacht. Und noch eine App, die dritte App, die Bundesident-App. Und alle Systeme sollen halt interoperabel sein und an dieses europäische System dann angeschlossen werden, wenn es das tatsächlich gibt. Spionage-Software gegen eigene Bürgerinnen, da gibt es einen Ausschuss im Europäischen Parlament, inwieweit europäische Strafverfolgungsbehörden Spionage-Software benutzen dürfen, seien es Trojaner, die auf Geräte eingespielt werden oder andere Black Hat-Technologie, dürfen die benutzen, dürfen die nicht benutzen. Theoretisch dürfen sie nicht benutzen gegen inländische Bürger, aber es gab halt mehrere Fälle, wo das passiert ist. Da gibt es gerade einen Untersuchungsausschuss. Meiner Meinung nach wird da nichts bei rumkommen, außer dass gesagt wird, ja, die haben alle im Rahmen ihrer nationalen Gesetze gehandelt. Privacy Shield 2.0, Datenabgleich mit Amerika. Ja, das ist ja generell ein großes Problem, dass die ganzen Datenschutz Kriterien mit Amerika nicht übereinpassen, weil die Daten da einfach nicht nach europäischen Datengesetzrichtlinien verarbeitet werden. Und das ist einfach eine große Gesetzeslücke, die mit Privacy Shield 1.0 gefüllt wurde. Das hat nur absolut nicht funktioniert. Deswegen wurde die Version 2.0 nie eingeführt, weil von Anfang an gesagt wurde, so ja, wir haben ja gesehen, beim Privacy Shield 1, das funktioniert nicht. Warum soll man jetzt die zweite Variante machen? Aber weil es nicht funktioniert, soll die zweite Variante dieses Jahr nochmal gemacht werden, damit halt der ganze Datenabgleich mit Amerika wieder auf eine Rechtsgrundlage gestellt wird. Ja, dann gibt es den Digital Service Act und den Digital Market Act. Das ist wie das NetzDG und die ganzen Meldepflichten. Die sind ja jetzt verpflichtend. Ab dem 17. Februar werden die ersten Sachen vollzogen werden. Und ab dem, was ist das, 3. März oder so, 6., nee, 3. Juli 1923 werden die Gatekeeper festgelegt und dann werden alle Sachen scharf gestellt. So, und im nächsten Jahr wird ja die Grenze runtergesetzt, wer alles diese Abteilung im Unternehmen haben kann, um die Sachen zu, die Meldung zu überprüfen und die Gesetzeskonformität zu prüfen und den Austausch mit den Behörden vornehmen zu dürfen. Und ja, dann gibt es noch eine Sache, den Data Act. Da geht es um eine Datenökonomie. Wie müssen Zertifizierungen gestrickt sein für Software-as-a-Service-Systeme im internationalen Abgleich, dass sie halt funktionieren können? Wie sieht es aus? Darf man ein europäisch zertifiziertes System haben, wenn die Server nicht in Europa stehen, sondern in Indien oder sonst was? Und ja, das sind so die wichtigsten Themen für nächstes Jahr. Einfach mal in einem Überblick. Ja, und die Chinesen nehmen die digitale Überwachung, die bei uns bald kommt, jetzt schon nicht mehr klaglos hin. Also von China lernen heißt siegen lernen mal wieder, oder wie? Ja, aber ist schon zwei Current Years her, sehe ich gerade. Mhm. Was? 2020, oh, tatsächlich. Naja, ist ja älter, der Artikel. Oh. Ja, da wissen wir jetzt auch Bescheid, dass wir das ist mit dem nicht klaglos hinnehmen. Ja, ja, sie sind wohl nicht umhin gekommen, sozusagen. Ne? Also es ging in dem Artikel vor allen Dingen um QR-Code und Zugangsrechte und so weiter. Dass man eben teilweise in China nicht mehr einkaufen kann, wenn man nicht vorher sich mit einem QR-Code freischalten lässt oder sowas. Also da die Berechtigung zum Einkaufen erstmal einholen muss jedes Mal und so weiter. Und da irgendwie permanent QR-Code war am Ende noch die Rede von. Aber wenn das alles schon 2 Jahre alt ist, dann habe ich den vielleicht fehlerhaft hier mitgebracht. Ja, kurz. Energiewende in Deutschland läuft super. Ja. Wir werden bis 2031 doppelt so viele Gaskraftwerke haben, wie wir sie jetzt derzeit haben. Brauchen wir, um das regenerative Netz zu stabilisieren, geht einfach nicht anders. Ihr dachtet, wir werden uns vom Gas entfernen, weniger Gas, weil wir es nicht mehr billig aus Russland bekommen. Wir können das nicht nachhaltig finanzieren, wenn wir nur LNG teuer überall einkaufen. Ha, wie gesagt, in den nächsten 15 Jahren werden wir doppelt so viel neue Gaskraftwerke bauen, wie wir sie jetzt haben, und alte Gaskraftwerkkapazitäten erneuern. Ja, wir haben weniger als geplant oder was, ne? War noch nicht zur Bundestagswahl, waren noch nicht irgendwie so 60 Stück oder sowas im Gespräch? Ja, also wir haben jetzt 27 Gigawatt Peak-Kapazität und wir werden 48 haben, 2031. Ja, läuft mit der Energiewende. Okay. Einfach nur so ganz nebenbei. Und das sind halt die Planungen, die jetzt genehmigt wurden für die Kraftwerke, die werden auch gebaut. Ja, hier haben sich nochmal die von der Agora Energiewende einen neuen Stand der Dinge erlaubt herauszugeben. Und ein paar Kernergebnisse kann man ja mal vorlesen. Die Rückkehr der Kohle macht Energiespareffekte momentan zunichte und lässt die Emissionen 2022 mit 761 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente auf Vorjahresniveau stagnieren. Ja, kein großes Wunder bei der Entwicklung. Durch sonnige und windreiche Witterung wächst der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch von 41% auf 46%. Ja, Bruttostromverbrauch. 2022 dominieren massive Preisanstiege die Energiemärkte, in der Tat, und treiben maßgeblich die Inflation. Das Abfedern hoher Preise und die Ersatzbeschaffung fossiler Energien prägen das Regierungshandeln. Ja. Die Energiekrise und die immer stärkeren Folgen der Klimakrise entfachen eine hohe gesellschaftliche Nachfrage nach der Energiewende und ihren Technologien. Das würde ich mal so leicht bezweifeln, aber okay, es ist eben auch Agora Energiewende, die sind ja ganz in dem Sinne unterwegs, von daher schreiben die es auch so. Die Claudia Kämpfer hat, glaube ich, so ähnlich argumentiert von DIW, aber die kann man ja auch nicht mehr so richtig ernst nehmen. Nature Energy. Ja, wir haben eine Metastudie. Interessant ist eine Studie im Nature Energy veröffentlicht. Aber die Datenbasis ist hauptsächlich aus Deutschland. Also die Studien, die der zugrunde liegen, sind hauptsächlich auf Deutschland bezogen. Und es geht darum, wenn Windenergieanlagen in gewissen Regionen gebaut werden, gibt es Widerstand aus der Bevölkerung. Wo kommt dieser Widerstand her? Und hier wird untersucht, könnte es was damit zu tun haben, dass die Leute falsche Vorstellungen haben, was Windenergie angeht? Und sind sie vielleicht von Verschwörungserzählungen irgendwie beeinflusst? So. Und in der Tat haben sie gesagt, wenn die Leute das glauben, was hier als Verschwörungserzählung dargestellt wird, dann haben sie eine höhere Ablehnung gegenüber diesen Sachen. Was ist jetzt wie Infraschall? Ist das eine Verschwörung oder nicht? Ja, das ist halt der Punkt. Was gilt als Verschwörungstheorie? Als Verschwörungstheorie würde beispielsweise hier in some cases resistance has been amplified by organized campaigns of disinformation, for example about negative health consequences of wind farms. Also negative Konsequenzen für die Gesundheit, dass es da Sachen gibt, ist an sich bewiesen. Was ist da jetzt eine Conspiracy Theory, dass wenn die 2 Kilometer weit wegsteht, dass es dich dann immer noch betrifft? Oder wo ist jetzt? Da wird leider nicht genau drauf eingegangen. Aber ne, wenn Leute denken, es könnte irgendwelche gesundheitlichen Einwirkungen haben, dann sind sie natürlich eher skeptischer, wer hätte es gedacht. Und one world view that has become a particular focus of attention is what we refer to as conspiracy mentality. The notion that it is commonplace for groups of elites with bad intentions to conduct elaborate hoaxes on the public and to do so in near perfect secrecy. Oh, also es gibt Leute, die irgendwelche Projekte fahren weltweit. Also World Economic Forum oder solche Sachen. Darauf wird angespielt. Und das dritte ist, mainstream conspiracy theories assert that politicians are pushing ineffective technologies for cynical financial reasons. Also, dass da solche erneuerbaren Energieprogramme nur aufgrund von monetären Gründen gefahren werden von irgendwelchen Politikern. Kann man ja auch überhaupt nicht nachvollziehen. Was für eine Verschwörungstheorie. Das sind erstmal die Verschwörungstheorien, um die es hauptsächlich geht. Und was kann man dagegen machen? Die finden ja raus, okay, wenn man die Leute vorher informiert über die positiven Aspekte von der Windenergie, die ja keiner kennt. Windenergie habe ich noch nie gehört. Was hat denn das für Vorteile? Macht Strom, kommt Wind, und Grüne freuen sich. Das sind die Vorteile und so weiter und so fort. Also was die Vorteile von Windenergie sind, wissen die meisten Leute doch. Also wenn die Leute darüber informiert werden, dann stehen sie dem aufgeschlossener gegenüber. Wenn man es aber zulässt, ja, dass Debatten stattfinden, in der Pro- und Kontra-Argumente ausgetauscht werden, dann ist es meistens so, dass die Bevölkerung vor Ort dann doch nicht mehr mit der Windenergie diese Projekte unterstützen möchte. Und hier wird wieder gesagt, das kann ja nur daran liegen, dass diese Diskussionen, auch wenn diese Conspiracy Theories nicht Gegenstand der Diskussion sind, dass die Conspiracy Theories quasi die Diskussion färben. Also wenn die Leute Kontraargumente hören, die der Realität entsprechen, denken sie an die Verschwörungstheorien und nur deswegen wollen sie die Windkraftwerke nicht haben. Ja, also es macht echt wirklich Spaß. So, und dann kommen direkt 2 Sachen hintereinander, wo man sagt, okay, da freut sich jeder Verschwörungstheoretiker, Verschwörungstheorien in der Windenergie. Und jetzt, wo ich diese Meldung gesehen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, alles klar. NASA and HARP conclude asteroid experiment. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr HARP kennt. HARP ist eine Anlage, die hochenergetische Frequenzwellen in die Atmosphäre strahlt. Und damit sowas wie Chemtrails. Ja, in dem Zusammenhang wird manchmal gesagt, also die Hardcore-Verschwörungstheorie ist, dass diese Energiestrahlen das Wetter verändern, dort, wo sie eingesetzt werden. Die offizielle Erklärung ist, glaube ich, irgendwie U-Boot-Kommunikation, ne? Genau. Die offizielle Erklärung ist über Horizontradar, heißt, man hat quasi ein Radiosignal, was man an der Atmosphäre abprallen lassen kann, und so kann man die Erdkrümmung umgehen, indem man das halt an der Atmosphäre bouncen lässt. Und man kann dadurch halt auch Oberflächen durchdringen und U-Boote aufklären im Unterwasser. Und Ähnliches wurde jetzt hier auch gemacht, und zwar NASA und HARP haben quasi zusammengearbeitet, um ähnlich wie U-Boote unter Wasser Asteroiden im Weltall irgendwie detektieren zu können anhand der Reflexionen, die halt sonst im Vakuum nicht stattfinden. Also es geht auch hier wieder um ein Projekt zur Asteroidenerkennung. Aber wenn man NASA, HARP und Asteroid in einem Satz hört, da kann, ja, also wie gesagt, Verschwörungstheoretiker freuen sich drüber. Die denken dann wahrscheinlich direkt, okay, HARP wird jetzt als Magnet eingenutzt, um die Asteroiden Richtung Erde zu ziehen. In dem ganzen Artikel stehen auch noch so ein paar andere Sachen drin, die auch wieder verschwörungstheoretische Sachen triggern können. Sowas wie ja, Apophis, der Asteroid, der 2029 vielleicht auf die Erde trifft oder nicht, da sind sie sich noch nicht so ganz einig. Also Verschwörungstheorien finde ich lustig. Und dann direkt die nächste Verschwörungstheorie. A startup says it's begun releasing particles into the atmosphere in an effort to tweak the climate. Ja, Wettermanipulation ist ja, kann man ja gar nicht machen. Ne? Das ist ja, geht ja, funktioniert gar nicht. Und sowas wie HARP sowieso nicht. Aber habe ich ja schon drüber gesprochen, die Idee ist, dass man Sonnenstrahlen reflektiert, dass dadurch weniger Wärmestrahlung auf die Erde kommt und dass dadurch halt Klimazonen positiv beeinflusst werden können. Und da gibt es jetzt halt mehrere Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen das einfach mal testen. Da gibt es Regierungsprogramme, die das mit Geld ausstatten. Und hier gibt es jetzt ein Unternehmen, was halt auch die Genehmigung bekommen hat. Von Mexiko, und das Unternehmen hat den Namen Make Sunsets, also Sonnenuntergang erzeugen, ja, und ja, we joke / not joke that this is partly a company and partly a cult, ne, sagt der CEO über seine eigene Firma, also wir sind so ein halber Kult, und Wettermanipulation, Förderung vom World Economic Forum auch, und Klimawandel muss bekämpft werden. Es gibt Gefahren, es gibt sogenannte Runaway-Effekte, ja, weil wenn das so effizient funktionieren würde, wie manche Unternehmen sagen, dass sie das darstellen könnte, könnten die es halt auch übertreiben und dafür sorgen, dass sich gewisse Klimazonen langfristig verändern können, auf eine Art und Weise, wie man es doch ganz gerne nicht hätte. Aber das ist alles Zukunftsmusik jetzt gerade. Ne? Also die ersten Unternehmen dürfen das jetzt machen. Und mal gucken, was wir da für ein paar Jahre an Effekten rausziehen werden. Ne? Vielleicht haben wir den Klimawandel dann ja besiegt. Ja. No more climate change. Ja, dazu gehört ja mal CO2. Und das kann man ja eventuell absammeln und in der Erde speichern oder so, dann ins Meer kippen, was man es früher mal gemacht hat. Und das ist ja schon die Idee, dass man machen könnte, gibt es schon länger, man kann das unter anderem machen bei der Betonverarbeitung oder halt auch am Kraftwerk. Und der Robert Habeck, der war eigentlich immer dagegen. Und jetzt hat er sich das überlegt, ob das nicht vielleicht doch eine gute Idee wäre, weil wir brauchen ja irgendwie weniger CO2 in der Atmosphäre. So ähnlich mit dem Mars damals, der irgendwie zu den Eisbären geflogen ist, um zu gucken, ob sie wirklich aussterben. Fliegt der Habeck jetzt irgendwie auf jeden Fall nach Norwegen und lässt sich das mal erklären. Könnte zwar auch irgendwie zu Hause sich immer anlesen, wie das so funktioniert, aber er muss sich das eben erklären lassen. Ja, und da scheint sich auf dem Gebiet eben auch was zu tun. Ne? Snowgo. Wer ist das? Ah, ja, yeah, Snowgo. Ja, ein kleines Wortspiel von Gothamist. Was ist passiert? Ja, wir hatten ja einen Blizzard oder ein Bomb-Cyclone oder wie es alles hieß in Amerika. Kältester Wintereinbruch seit 10, 15 Jahren oder so, oder 20 Jahren. Und in New York hatten sie ein interessantes Projekt, was sie die letzten Jahre gefahren haben. Und zwar haben die einen großen Teil ihrer Flotte von Müllwagen auf reine Elektroautos umgestellt. Und das Gleiche haben sie auch gemacht mit Schneepflügen. So, ich weiß ja nicht, also rein von der Technik her ist es ja so, dass elektrische Autos und die ganzen Batteriesysteme bei kalten Temperaturen weniger gut funktionieren. Bis zu 50% ihrer Kapazität teilweise einbüßen in derzeit industriell genutzten Modellen. Und ja, die haben sich einfach gedacht, es ist einfach eine super Idee, wenn wir unsere Schneepflüge auf eine Technologie umstellen, die, sobald es unter eine gewisse Temperatur geht, nicht mehr funktioniert. Da hatten die tatsächlich das Problem, dass irgendwie 30% aller Müll-LKWs in New York ein paar Tage nicht fahren konnte und halt die ganzen Schneepflüge auch nicht fahren konnten. Beziehungsweise die sind losgefahren und dann nach ein paar Kilometern haben die ganzen Fahrer gemerkt, okay, die Batterie ist leer, es geht nicht weiter, ja, das war's. Bis hier ist die Straße gekehrt und nicht weiter. Und Kapazitäten aus anderen Staaten, Schneepflüge zu bekommen, die mit Benzin oder bösen Diesel laufen, gab es halt nicht, weil überall dieses Wetterchaos ausgebrochen ist. Und deswegen war es ein bisschen rutschig in New York, in gewissen Teilen der Stadt. Ja, das ist doch mal vorausschauendes Denken, weil so retten wir den Planeten mit Betonung auf Planeten und nicht die Einwohner des Planeten. Aber der Planet, der freut sich. Der lacht über sowas. Der sagt, ach, du willst meinen Schnee wegräumen? Haha. Ja, hättest du mal besser geplant. Schön. Ja, und eine lustige Sache, Raketenstart zu pornografisch für Twitter. Oh, der böse Elon Musk, der hat wohl was gegen Phallus-Symbole, oder? Nee, seltsam. Ja, nee, gab einfach einen Algorithmus, der ist ein bisschen durchgedreht und hat halt Raketen und Kometenschweife und andere Aufnahmen der Atmosphäre anders interpretiert als das menschliche Auge. Ja, das sind ja Bilder, die wir sehen, aber die Farben, die wir sehen, sind ja ein bisschen anders. In einem digitalen Bild sind die Farben ja kodiert und der Algorithmus hat halt das Farbspektrum des Himmels und von Flammen, ja, das sind ja beides Sachen, die nicht originalgetreu digital dargestellt werden, sondern nur näherungsweise gezeigt werden. Der Himmel, den wir sehen, ist ja auch nicht blau, es ist ja die Krümmung, deswegen sehen wir das als blau und das halt digital im Foto darzustellen, braucht gewisse Techniken. Und dieser Algorithmus hat halt sich die Techniken angeguckt, hat gesagt, okay, das ist jetzt kein weißer Rauch mehr vor einem blauen Himmel, sondern das ist weiße Partikel vor einer phallusähnlichen, hautfarbenen Sache. Und dementsprechend hat sich gedacht, okay, das wird jetzt mal gelöscht, weil das ist ein Dickpick. Ja, oder andere Weltraumvideos wurden halt aufgrund dessen von diesem Algorithmus gefleckt, weil halt immer gesagt wurde, okay, das ist Hautfarben und das sind gewisse Farbkontraste, wo wir drauf achten müssen und irgendwelche Explosionen, die aus hautfarbenen, phallusähnlichen Sachen kommen, sind eindeutig eine Sache, können gar keine Raketenstart sein und das hat halt für ein bisschen Verwunderung, ein bisschen Belustigung gesorgt bei den ganzen Leuten, die solche Sachen gepostet haben. Ja, weil die teilweise halt auch Strikes bekommen haben. Darf es jetzt 24 Stunden nicht mehr posten, weil pornografisches Material oder so. Ja. Da kann man nur eins sagen, ja. Warum sehen Raketen so aus, wie sie aussehen? Es ist kein Zufall. Das Patriarchat hat mal wieder gewonnen. Wir hatten doch mal die Geschichte mit dem Raumschiff, was sie designt hatten, was wie eine Vulva aussieht. Die war fantastisch. Aber die sollte ja mit Windenergie laufen, das hat dann leider nicht funktioniert. Ach. Wer hat mir auf die Rakete gewichst? Gib's zu. Mhm. Die geht steil, Leute, aber nicht so steil. Hab noch ein bisschen Selbstwertgefühl, sag ich mal. Na, ihr wisst, es kommt nicht auf die Größe der Rakete an, sondern wie man damit umgeht. Ja. Aber denkt man, im Wald keine Raketen? Nee, Raketen nur in der Nähe von Polizeiautos und Feuerwehrautos, ne? Wisst ihr? Das gehört jetzt zum guten deutschen Stil. Mhm. Ja. Aber tja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen. Ist ja jetzt schon wieder eine Woche rum. Und Eine Nachricht, die heute noch gekommen ist: islamistischer Terroranschlag mit Biowaffe geplant, schreibt die Bild. Also da gab es einen Satz in Kastrop-Rauxel. Aber sie haben nichts gefunden. Oh, doch nur ein Twitter-Hoax oder so. Oder haben zumindest nichts, noch nichts verlauten lassen. Die Artikel dazu waren ein bisschen außenrum halt so. Mhm. Die Polizei hat gesagt, sie haben nichts in den Wohnungen der Täter gefunden. Könnte auch sein, dass wir da demnächst vielleicht noch mehr hören. Das ist, ich meine, bei Sachen wie Rizin und was war's? Wie heißt das andere? Cyanid. Da haben wir es nur halt auch mit Sachen zu tun, die durchaus die Bevölkerung beunruhigen können. Ja, ich hatte keine Ahnung von. Ich dachte immer, Pflanzenschutzmittel ist das Schlimmste. Ist da Berichterstattung verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates? Oder warum hört man da so wenig drüber? Ich meine, es ist immer ein Kastrop-Rauxel. Ich meine, wenn es Berlin wäre, könnte ich ja verstehen, dass es niemand interessiert. Aber auf Kastrop-Rauxel will ich bitte nicht verzichten. Ja, man weiß nie, wo die Rebellen sitzen, ne? Auf Dantooine. Wir sind auf Dantooine. So. Ich kann mir die internationalen Schlagzeilen vorstellen. Kastrop Rauxel. New Terrorist Paradise. A town called Kastrop. Ja, in Niedersachsen ist es ja irgendwie immer hier Hildesheim, ne? Aus irgendwelchen Gründen. Tja. Was hast du schon wieder angestellt? Tja, meine Leute. Ihr seid, ich sage euch jetzt auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns ins neue Jahr mitbegleitet habt. Ich hatte ja bis jetzt noch nicht die Gelegenheit. Wir werden weiterhin alles geben. Und das war meine Neujahrsbotschaft für euch. Wahnsinn. Alles geben, ja. Wir werden mehr als alles geben. Aha. Ich zitiere nochmal dann: Die Kraft und deine Stärke machen dich zu einem Krieger, aber erst der Hass macht dich zum Helden. Wann sind die 10.000 voll? Was soll das? Ja. YouTube gibt 10.000. Ja, das stimmt allerdings, ne? Mir ist jetzt gerade nochmal Zeit, oder? Lest Miete pro Kopf und Knicklicht. Geht auf thatsafespace.net. Lasst euch nicht gendern und habt sehr viel Spaß im Wald. Das ist ja derzeit ein bisschen sonnig sogar. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Auch im Jahr 2023. Mhm. Zu Safe Space gab es gestern einen neuen Stream, der ist so 3 Stunden lang. Da werden ein paar Monate aufgearbeitet. Das ist immer Aufklärungsarbeit. Ah, das ist so anstrengend. Ah, Streaming ist schwer, ja. Wie heißt denn der Kanal, auf dem das läuft? Der heißt Upexop. Also das ist mein Kanal. Aber wenn man That Safe Space Stream eingibt, dann findet man es. Also ihr müsst einfach Ochechow eingeben, so wie man spricht. Erstmal einmal ins Bad gehen, einmal ein bisschen mit Mundspülung gurgeln. Genau, ohne euch die Stimmbänder zu brechen. Ja, müsst genau, ihr das sagen. Yes. Jo. Wir wünschen euch was. Ja.